Ahoi, meine Lieben. Oder wie eine berühmte Kinderserie heute sagen würde. Seid ihr bereit, Kinder? Ahoi, Captain! Geht das nicht lauter? Ahoi, Captain! Oh. Wer spielt die siebte See heute im Keller? Explorers Pack! Und hat richtig Bock und Toni ist oben und spielt nicht mit. Explorers Pack! Und wir machen heute richtig geile Entertainment für euch alle, die dabei sind. Explorers Pack! Ja, dann schwingt euch an Deck und kommt ja auch nicht zu spät. Explorers Pack! Und alle! Explorers Pack! Explorers Pack! Explorers Pack! Explorers Pack! Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend heute von mir, Kapitän Lemoir. An meiner Seite sind heute drei tapfere Recken, die sich mit mir in die karibischen Gefilde der siebten See verirren. Wir spielen heute, wie erwähnt, die siebte See, ein Regelbuch, was uns vom vom Podgamer... Podgame, Digga. You had one job. Ey, ganz ehrlich, das hat er sich verdient, weil er das Video noch nicht hochgeladen hat. Ey, erinnere mich nicht daran. That's what you get. Das, was hier so geheißungsvoll aussieht wie ein Piratentagebuch, ist in der Tat das Piratentagebuch für die siebte See in der limitierten Edition, die uns, wie gesagt, nach unserem Besuch in der Nähe von... Nee, sogar in... Im Bochum! Zuteil geworden ist. Und dementsprechend mussten wir natürlich ein Abenteuer damit spielen. Was wir heute auch tun werden. Doch zuerst möchte ich einmal meine Smoothie und Schiffsjungen bitten, sich vorzustellen. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ewing Rivers, meines Zeichens Kaufmann aus Westenman, Avignon. Und ich begebe mich heute auf Reisen mit diesen wunderschönen Damen und Herren und gebe ab an diese junge Mann. Hi, mein Name ist Angus Hancock und ich komme eigentlich aus Kastilien, aber ich bin irgendwie jetzt woanders. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, wo ich bin, aber ich bin mir sicher, dass es ein Riesenspaß wird. Sicher. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Lucard de Vacary. Und ich bin ehrenwerter Kaufmann aus den wunderschönen Landen von Vodace. Ich bin sofort wieder bei Ihnen, meine Damen und Herren. Wisst ihr noch, als wir gesagt haben, wir wurden mal gefragt, ob wir auch so mal ein LARP oder sowas interessiert wären bei dem Explore the Pack. Und wir also, ey, verkleiden! Welcher macht denn sowas? Und jetzt sitze ich hier mit meinem natürlichen Haar und mach mich über euch lustig, die verkleidet sind. Sieht denn dein Charakter auch so aus? Keiner hat mir gesagt, dass wir uns verkleiden sollen. He wins. Tja, das passiert. Ja. Für uns alle ist das heute der erste Ausflug in die siebte See und Arr! Wir sind immer noch ein wenig an der Skorbut erkrankt, seitdem wir am Freitag Grandiositäten erleben durften. Und wenig Vitamine zu uns genommen haben. Seid ein bisschen nachsichtig mit uns. Dann würde ich sagen, bevor wir in das Abenteuer starten, dass der Satz, der einen jeden Piraten auf Hochsee erschaudern lässt. Release! The Kraken! Sponsor. But we would love to, because this shit's fucking delicious. Wer es nicht weiß, Kraken ist der Rum dieses Abends. Sonst sind es andere Meerestiere. Tiere. Säugetiere? Bitte geben Sie das doch einmal rum. Schön, wenn der Kraken ein Säugetier wäre. Ist er nicht? Würde ich mir ein Zuhause halten, oh, das an meiner eigenen Mutterbrust. Würdest du einen Kraken säugen? Natürlich. Das ist ja cool. Allerdings Kraken, wie wir wissen, haben Hornschnäbel, mit denen sie haben Beute verbeißen. Was bedeutet, dass es ganz schön schmerzhaft wäre, einen an deiner Mutterbrust zu nähren. weil er sich mit seinem Hornschnabel die ganze Zeit in deinem Nippel vergraben würde. Auch diese Unwegsamkeiten würde ich auf mich nehmen. Für einen Kraken. Für einen Kraken. Was man nicht tut. Was man nicht tut. Davon wissen Frauen ja nichts, was wir so auf uns nehmen, um unseren Kraken zu säugen. Und dann kommt sie nach Hause und sagt wieder, die Wohnung riecht nach Fisch. Was hier, wobei sie ganz klar nach Kraken riecht. Dann würde ich einmal anstoßen auf den heutigen Abend. Oi. Oi. Oi, mate. Oh, bin ich glücklich, dass wir in zivilisierten Zeiten leben. Zivilisierten. Zivilisiert. Obwohl. Hm. Oh. Seid ihr noch zivilisiert oder was? Gut, meine Herren, dann würde ich doch mal langsam in das Abenteuer einsteigen. Gibt's ja kein Intro von Fertoni. wollte er machen, aber hat er verpennt. So ein Scheiß aber auch. Wir werden hier und da während des Spielverlaufs gerne ein paar Regeln erläutern, für die das Spiel nicht kennen. Zum Beispiel die Spiele. Spiel hier. Und ansonsten, genau. Mal gucken, was und wie es heute passiert. Würde ich einfach mal sagen. Gut, Gentlemen. Dann Hände an die Gläser. Lausche aufgesperrt. Und dann gucke ich mal, wie das heute wird. Wir befinden uns auf La Motte, dem südlichsten Fleck des Königreichs Montagne. Die Insel ist der Treffpunkt für Seefahrer und Freibeuter der ganzen Welt, stellt sie doch die letzte Einkaufsmöglichkeit dar, sollte man die Absicht hegen, in die Witwensee zu segeln. Mit rund 5 Seemeilen vom Festland entfernt liegt das Eiland gerade so, dass der Weg dorthin nicht zu weit ist, die Staatsgewalten sich aber selten hierhin verirren, um nach dem Rechten zu sehen. Es ist ein verregneter Dienstagabend in der Kneipe zur Galeonsfigur. Der Regen peitscht gegen die Bullenaugenfenster und die namensgebende Gestalt, die über der Eingangstür prunkt. Im Inneren lässt euch fahles Licht der Öllampen nur bedingt abseits eures Tisches die Gestalten sehen. Die meisten sind allerdings auch kein schöner Anblick. Es ist laut, es ist stickig. Einzig Nancy, die Bardame, versprüht ein wenig Wonne. Jeder ihrer Gänge durch die volle Kneipe zieht einen süßlichen Duft hinter sich her, der für einen Augenblick den sich hier treffenden Abschaum vergessen lässt. Auch ihr sitzt hier zusammen und schwadroniert über die vergangenen Fahrten und Abenteuer. Eure erste Zusammenkunft hattet ihr, als ihr unabhängig voneinander für eine Spedition gekauft wurdet, um ihr Geleit zu stellen. Natürlich wusstet ihr, dass das Geleit nicht nur ein Zeichen von Reichtum sein sollte, sondern die Gefahr auf hoher See auch schnell aus der nächsten Nebelbank hervorbrechen kann. So habt ihr ein förmlich blindes Vertrauen zueinander aufgebaut und euch dazu entschlossen, eure eigene Crew anzuheuern. Eure letzte Reise hat euch durch die kalten Gebiete des Altvater-Eisschelfs geführt, sodass ihr euch für die nächste Zeit gen Süden absetzen wollt. Während ihr in Gedanken und Plänen schwelgt, entgeht euch fast, dass es plötzlich schlagartig still im Pub geworden ist. Als ihr euch umblickt, seht ihr, dass jeder Tisch die Köpfe zusammengesteckt hat und laut getuschelt. Es wird lauter, desto weiter die offensichtlich aufregende Kunde an euren Tisch gelangt. Es wird durcheinander geredet, doch einen Satz könnt ihr immer wieder vernehmen. Captain Andres Miguel de la Fuente ist in Gefangenschaft geraten. Der Wagemut in Person des kastilischen Freibeuters ist allen Seefahrern ein Begriff, doch für euch bedeutet dieser Name in diesem Moment etwas ganz anderes. Vor genau einem Jahr war er es, der euch aus den Fängen der Usura befreit hatte, nachdem diese euch unter falschen Anschuldigungen während eurer Einfahrt in die Grumvaterbucht in die Kerker ihrer Berge sperrten. Ihr schaut euch kurz an und nickt euch bestimmend zu. Ihr kennt die Regeln der See, denen sich jeder verschreibt, der jemals das Tau eines Schiffs vom Kai löst. Die Schuld der Freiheit kann nur mit Freiheit beglichen werden. Ihr erhebt euch und macht euch auf den Weg zum Tisch des Mannes, der das Lauffeuer entzündet hatte. Ein hagerer Seemann, der seine besten Tage offenbar hinter sich hat. Als ihr ihn fragt, woher er diese Nachricht habe, offenbart er euch ein Tattoo auf seinem Handgelenk. Ein Schiff, dessen Segel die Silhouette der Berge haben. Nur die Matrosen der Montagne ziert dieses Emblem, welches der Kapitän selber sticht. Er wurde verraten, beginnt der Matrose. Dieser adlige Pimpf Gaspar hat es doch tatsächlich geschafft, sich einzuschleusen und ihn eines Nachts mit seiner Portée-Magie wegzuschaffen. Ihr haltet kurz inne bei diesen Worten. Magie kreuzt euren Weg recht selten, da sich die Gelehrten zu schade für die See sind. Portée-Magie übersteigt euren Verstand dabei völlig, verbiegt sie doch die Fasern der Realität und ermöglicht unmögliche Reisen. Dieser arrogante Wicht ist in Ungnade bei seiner Gouverneurin gefallen und musste sich ja irgendwie wieder ins Rampenlicht stellen. Er soll in Altamira hingerichtet werden. Wenn dies das Ende für Andres ist, dann ist doch der kastilische Widerstand gebrochen. Als ihr ihn über euer Vorhaben aufklärt, gibt er euch eine Karte von Altamira mit, auf der zwei Punkte groß eingekreist sind. Neben ihn pranken die Namen La Casa del Parroco, del Altamira und La Villa Gallardón. Diese Leute sind auf der Seite des Widerstands und eure erste Anlaufstation für euer Unterfangen. Die Worte hallen wieder, während ihr euer Ruderboot zu Wasser lasst. Eure Galeone liegt hinter einer Felswand vor Anker. Langsam rudert ihr durch die sternenklare Nacht auf die Bucht Altamiras zu. Euer Lieutenant nickt euch zu. Seinen Befehl zur morgigen Mittagsstunde ohne euch abzulegen, solltet ihr nicht zurückkehren, nahm er nur widerwillig an. Aber ihr wollt eure Schuld nicht auf den Schultern eurer Crew abladen. So haltet ihr langsam auf den befestigten Hafen der kastilischen Handelsstadt zu. Trotz der Dunkelheit erkennt ihr die gelbbraunen Banner Montagnes, die mittlerweile Herr über Altamira sind. Langsam kommt ihr unter einer Hafenbrücke an und zieht das Boot ein Stück weit auf die schwarzen Steine. Als ihr euren Blick über die Straßen wandern lasst, fallen euch immer wieder kleine, unformierte Grüppchen auf, die mit Fackeln zu patrouillieren scheinen. Als ihr auf die Karte werft, seht ihr in der Ecke ganz dick das Wort Ausgangssperre. Nun müsst ihr eine Entscheidung treffen. Wollt ihr unter dem Mantel der Nacht zum Pfarrhaus oder in die Villa der Edelleute? Haben wir die Möglichkeit, uns vorher zu beraten? Ich würde sagen, wir wählen den Weg über ein paar Neureiche, die bestimmt gewillt sind, das ein oder andere Geschäft zu tätigen. Ei. Meint ihr? Neureiche. Die Neureichen in dieser Gegend scheinen recht vorsichtig mit ihrer Gunst zu sein. Vielleicht sollten gerade jene wie wir, die vielleicht nicht ganz so geeignet sind, unter Angus ihresgleichen unterzutauchen, sichern. Das lässt du uns mal machen. Ich meine ja nur, es ist nicht das erste Mal, dass ihr vielleicht euer natürliches, wie sagt ihr, euer Charisma, euer Je ne sais quoi ein bisschen überschätzt. Was willst du damit sagen? Wann haben wir unser Charisma einst überschätzt? Ich bin mir sicher, dass wir ein paar reiche Kinder aus ihrer Vorsicht herauslocken können. Für was? Für ein Abenteuer? Nicht jeder ist so offen und abenteuerlustig, heldenhaft wie ich. Nicht jeder ist darauf vorbereitet, einfach in der Mitte der Nacht aus seinem Bettchen geklingelt zu werden, nur um für ein paar... Warst du auch nicht, wenn ich dich daran erinnern darf, wie du geschrien hast, wie ein kleines Mädchen. Nein! Lass mich! Angus. Du bist jung, du bist ambitioniert. Ich respektiere das. Aber Fuentes wurde von diesem miesen Gaspar in das Licht getrieben. Und wir wissen alle drei, wie gern der sich mit irgendwelchen reichen Schnöseln rumschlägt. Wenn wir irgendwo Informationen kriegen, dann da. So halt dich bedeckt und lass uns das machen. Ihr habt vermutlich recht. Ihr wisst besser über diese Dinge Bescheid. Ich weiß es immer noch nicht. Ahoi! Immer noch. Immer noch nicht meins, ihr. Ahoi! Als ihr euren Blick einmal mehr über die Straßen wandern lasst, fällt euch auf, dass selbst in den kleinsten Nebenstraßen überall kleine Fackelzüge unterwegs zu sein scheinen. Die Villa liegt relativ zentral gelegen in der Stadt. Wie wollt ihr vorgehen? Nun, ich bin kein großer Schleicher. Ich würde vorschlagen, wenn die Gassen belebt sind, gehen wir über die Dächer. Ich? Weißt du, Ewing. Warum sollten wir nicht einfach unseren Weg durch die Massen machen? Es ist Ausgangssperre, es gibt keine Massen. Das ist der erste Grund dafür. Aber... Angus. Meistens sind Wachen auf den Dächern, die darauf achten, dass niemand in den Gassen unterwegs ist. Aber das ist meistens nur eine Wache auf den Dächern, während in den Gassen mehrere Wachen sind. Ihr wollt... Was habt ihr mit der Woche vor? Warum stecken wir ihr nicht ein paar Goldstückchen zu und... Oh, Bestechung, das ist ethisch, damit kann ich mich anfreunden. Ich denke, wir werden auf jeden Fall weniger Leute bestechen müssen, wenn wir über die Dächer gehen. Und was ist, wenn wir eine Person finden, die wir bestechen müssten, die uns dann den Weg durch die Stadt freimacht, indem sie uns Geleit gibt? Wir sind arme, unschuldige Bürger aus... Ich glaube, das wird nicht funktionieren, wenn wir ihn dabei haben. Lass uns über die Dächer gehen. Angus! Was, Angus? Sprich! Mit Verlaub, ihr beiden seht nicht gerade aus wie arme, unschuldige Bürger der Montagne. Was willst du damit sagen, Angus? Es ist der Lidschatten, mein Herr. Und bei euch alles andere. Wollt ihr sagen, dass ich fett bin? Nein. Aber... Vielleicht ein bisschen. Nein, das ist eher eine Grundhaltung. Wisst ihr, ihr tragt euch mit dieser natürlichen Eleganz eine Art, wie nennen es? Selbstbewusstsein. Exakt, mit der ihr euch tragt. Jemand, der weiß, dass er das Leben eines anderen nehmen kann. Mit einem Rutsch seines Säbels. Und ihr habt diese gefährliche Attraktivität, die mich schon von... Ihr seht gefährlich aus. Entfernten Verwandten, der mit einem Leben nehmen konnte. Ich finde, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir gehen oben rum oder wir gehen unten rum. Ich bin froh. Ich sage immer, ich gehe unten rum. Das verstehe ich nicht. Du wirst verstehen, Angus. Du wirst verstehen. Kanalisation oder Dächer? Er meinte untenrum, also Kanalisation. Oder nicht? Gehst du nicht immer untenrum? Und manchmal sogar hintenrum. Okay, lass uns untenrum gehen. Nicht hintenrum? Er prahlt immer damit. Keine Kanalisation. Okay, lass uns untenrum gehen. Es gibt halt die Dächer, die ihr angesprochen habt, und die Straßen. Wir gehen über die Dächer. Also obenrum. Obenrum. Nicht untenrum. Er sagt, manchmal muss man auch obenrum gehen, wenn untenrum versperrt ist. Du musst lernen, die Schnauze zu halten. Ahoi! Was er sagt. Gehen über die Dächer. Weiß ich gar nicht. Ist das der Ansatz von euch allen, ja? Geht ihr alle, wollt ihr alle über die Dächer gehen? Zwei Drittel. Ein bisschen widerwillig. Zwei Drittel Mehrheit, würde ich sagen. Wie bei den Piraten. Gut, dann... Ich mumble immer so ein bisschen in... Scheiße, hier oben rum. Dann gebt mir doch mal, dann ist für euch alle der Ansatz, den ihr erwürfeln müsst, ist Gewandtheit und Athletik. Das ist gut. richtig nicht gut. So, erklär doch mal die Regeln, Henne. Also, an dieser Stelle werfen meine Spieler allerhand D10, den einzigen Würfel, den man für dieses Spiel braucht, und versuchen mit möglichst wenigen Würfeln auf so viele Zehnen wie möglich zu kommen. Denn jede erwürfelte 10, ob das jetzt ein Würfel, der ist eine 10, oder zwei Würfel mit zwei Fünfen, oder drei Würfel mit 3, 3, 4, jede 10, die erwürfelt ist, ist eine Steigerung und bietet damit quasi eine Action im Verlauf dieser sogenannten Drama-Szene. Diese Actions können dafür ausgegeben werden, um das entsprechende Ziel zu erreichen, um mögliche Nebenboni zu ergattern oder mögliche Konsequenzen zu vermeiden. Ihr braucht auf jeden Fall alle eine Steigerung, um euch auf die Dächer heraufzuhieven. Ich habe eine. Ich habe zwei. Warte doch erstmal ab. Also so, ich habe keine. Genau, eine Steigerung, um auf die Dächer zu kommen. Ihr könntet eine Steigerung ausgeben, um jemandem auf die Dächer zu helfen. Und dann braucht ihr, dadurch, dass die Straßen relativ dicht sind und die Häuser dementsprechend auch dicht, bräuchtet ihr eine Steigerung, um euch oben auf den Dächern entlang zu halten. Ich habe eine Steigerung. Eine Steigerung. Ich habe zwei. Okay, also wir brauchen... Du fängst erstmal an. Weil du hast, also der Spieler, der am meisten Steigerung gewürfelt hat, ist auch quasi der erste handelnde Spieler. Ich gehe auf die Dächer. Mhm. Das ist meine eine Steigerung. Mhm. Und ich weiß ja nicht, was die dann tun, ne? Also ich sag erstmal an, was ich machen würde. Also es ist meistens so, wenn du eine Steigerung ausgeben hast, dann wird quasi geguckt, wer dann der Spieler mit den meisten Steigerungen ist. Wenn ihr alle gleich viel habt, könnt ihr euch einigen, wer anfängt. Dann gehe ich erstmal auf die Dächer. Und dann haben wir alle, sind wir alle gleichzeitig, ne? Also, ich denke mal, wir haben alleine. Ich denke, ihr kommt auch auf die Dächer. Engels. Auf da. Max, du mir vielleicht eine Piratenleiter geben, damit ich... Dankeschön. Das tut mir wirklich leid. Ich hätte nicht die schweren Stiefel heute anziehen sollen. Ich dachte, vielleicht werden wir... Die Fresse, geh darauf! Magst du mir oben hochhelfen? Nicht so fest am Handgelenk, da bin ich immer noch so ein bisschen... Ewing, warum haben wir diesen Bengel nochmal aufgesammelt damals? Wir hätten ihn einfach der See überlassen sollen. Wir hätten ihn einfach auf dem Schiff lassen sollen. Bei den anderen. Aber wer flickt euch wieder zusammen, wenn ihr... Ich meine natürlich... Halt die Klappe. Hilf mir hoch. Ich halte die Klappe. Und ich habe eine Steigerung über. Und greif so in einen der Bricks und... Mhm. Kletter langsam nach oben. Da ich nicht weiß, was die anderen beiden tun, würde ich sagen, ich gehe über die Dächer. Auf geht's. Als ihr euch darüber unterhaltet, dass Angus dabei ist und ja das heilende Glied der Gruppe ist, hört Lucano von hinten wie ein paar Dachziegel langsam erst bröckeln und dann wie eine kleine Lawine vom Dach herunterfallen, kurz gefolgt von erstickten Schreien seiner Mitkumpanen. Glücklicherweise ist der Einstieg, da wo sie sind, noch nicht ganz so hoch, sodass ihr lediglich eine Wunde davon tragt. Wir sollen durch die Straße. Halt die Fresse, Henning. Komm her, ganz ruhig, mein Kleiner. Halt die Fresse. Glücklicherweise, dadurch, dass wir uns noch an dem äußeren Rand der Stadt befinden, seid ihr lediglich in einer Art Hintergasse zwischen zwei Häusern gelandet, die eine Sackgasse bildet und wo gerade glücklicherweise keine Wachen unterwegs sind. Ist es zu spät, um umzukehren? Pass auch auf, wo ihr hintretet, ihr Idioten. Du hast doch von uns... Ja, wir, ja, wir passen wir im Witze. Ah, mein Zeh. Macht ihr das öfter? Ist das so eine Sache? Ich schwöre dir, wenn du nicht gleich das Maul hältst. Komm drauf! Oder findet euren Weg in das Haus. Keine Ahnung. Dann treffen wir uns da. Wisst ihr, es ist diese Art von Planung, die mich immer wieder beeindruckt. Ihr seid so gut vorbereitet. Jedes Mal, wenn ihr euch aufmacht, einen Auftrag zu erfüllen. Es ist von Anfang an direkt klar, was passiert. Stopf ihm das Maul! Alter. Und ich ziehe dich so ein bisschen hinter mir her durch die Straßen. Gut. Ja, du bist auf den Dächern der Stadt unterwegs. Du bekommst einen relativ guten Überblick. So wie die Stadt angeordnet ist, wo sich so die großen Knotenpunkte aufhalten. Du siehst das langsam in der Zentrale hochragende Villenviertel mit zwei bis teilweise vierstöckigen Gebäuden, wobei die eher seltener sind. Du siehst hinten im Osten so ein bisschen eine fast schon verslammtere Gegend, an deren letzten äußeren Rand eine kleine Kapelle aufragt. Du siehst die Kasernengebäude im Westen lediglich aus den einzelnen Barackengebäuden und einigen wenigen Villen knistert noch so ein bisschen leichter Lichtschein. Wie wollt ihr euch durch die Straßen schlagen? Ich würde gerne mit einem halben Auge nach oben bei den Dächern bleiben, um zu gucken, wo er lang geht und dem irgendwie folgen. Mhm. Du stellst tatsächlich fest, dass auf den Dächern keine Wachen postiert sind. Kann ich. Ich würde gerne irgendwie so ein bisschen guiden. Mhm. Für die zwei von oben. Okay. Gut, du bist soweit erstmal safe. How do you want to do this? Also ihr habt basically so every stealth action, die ihr habt. Also ihr könnt sagen, ihr wollt einfach so rumschleichen. Ihr könnt euch stilvoll von Schatten zu Schatten schlagen. Ich möchte ein Auge auf die Umgebung haben. Also jetzt nicht so super suspicious an der Wand entlang, aber schon irgendwie einmal vorher um die Ecke gucken, ob jemand da ist und dann casual weitergehen. Also super suspicious an der Wand entlang ist literally, was ich mache. Es ist so, vielleicht habe ich sogar mittlerweile meinen eigenen Theme-Song komponiert. Und es ist so ein... Wow, das ist so aufregend. Was ist, wenn sie uns entdecken? Habt ihr genug Gold dabei? Können wir sie bestechen? Ich habe gehört, die Wachen in dieser Gegend sind annähernd bestechlich. Ich habe sogar mein Messer dabei. Falls uns jemand krumm kommt, können wir ihn einfach so... Stopf ihm mal einen Geldsack in den Mund. Okay. Dann bekomme ich von Angus bitte einen Wurf auf Gewandtheit und Verbergen. Und von Ewing... ich sage mal, wenn du so rumgucken willst, würde ich tatsächlich, ich sag mal Gewandtheit und Wahrnehmen. Also, tatsächlich dort, wo ihr jetzt gerade seid, ist so langsam, die Patrouillen sind anscheinend nicht so perfekt ausbalanciert, dass jederzeit überall gleich viele Wachen sind. Du kannst lass mich überlegen, du kannst also du kannst auf jeden Fall eine Steigerung ausgeben, um unbemerkt von Häuserecke zu schleichen. Du kannst auch noch eine Steigerung ausgeben, wenn du vorher einmal scoutest und damit Angus den Weg erleichtern, dadurch, dass der dann nicht mehr gucken muss. Du, Angus, kannst deine Steigerung verwenden, um dich wie ein Chamäleon von Wand zu schleichen und auch möglicherweise zwischendurch immer so ein kleines Geräusch zu machen. Steigerung hast du? Eine. Ja, ich habe auch eine. Dann würde ich meine Chamäleon-Fähigkeiten benutzen. Und ich würde tatsächlich, ich bin ein sehr belesener Mensch. hauptsächlich so Abenteurer und Piraten rum. Und ja, so wie ich mir vorstelle, wie das passiert, wird es passieren. Es ist so dieses so... Tja! Seht ihr mich noch? Seht ihr mich noch? Ihr könnt mich nicht sehen. Kannst du das auch ohne diese Geräusche? Ihr müsst ruhig sein. Ein wahrer Pirat ist wie eine Eule. Hotscha! Und er verschwindet wieder in den Schatten und schaut so dahinter wieder vor sich. Und ich gehe so genervt voran und gucke immer um die Ecke und okay, weiter. Ich denke auf den Dächern an den Riesensack voll Gold, den mir seine Eltern gegeben haben, um ihn mit auf das Schiff zu nehmen. Um ihn bei euch zu behalten. Und um ihn nicht zurückzuschicken. Intensiv an diesen Sack voll Gold. Ja, eure Augen stets gen Himmel gerichtet auf die Dächer von Altamira seht ihr, wie Lucar immer mal wieder an Ecken stehen bleibt, zu euch herunterschaut und eine Armbewegung, eine winkende Geste langsam euch Richtung Zentrum den Weg weist. nach einigen Minuten der mehr oder weniger verstohlenen Nachtwanderung kommt ihr endlich am Stadthaus der Edelfrau Diaz Gallardon an. Laut der Karte befindet ihr euch relativ zentral in Altamira und die prunkvollen Bauten zu eurer Rechten und Linken bestätigen eure Annahme, dass ihr hier richtig seid. Die Villa Gallardon ragt mit zwei Stockwerken vor euch auf. Der Balkon ist mit Blumen und Girlanden verziert. Die Anordnung lässt die Wappenfarben Kastiliens erkennen. Ihr tretet auf das Anwesen zu und klopft behutsam mit dem gusseisernen Türklopfer an das massive Holz. Die Tür wird ein Spalt breit geöffnet und ihr seht in das Gesicht eines hageren alten Mannes, als ihr weiter hinten nur eine fragende Stimme hört. Wer ist dort draußen, Jorge? Eine Gruppe Seefahrer, die sich anscheinend nicht an die Regeln unserer Besatzer hält. Die Tür schließt sich wieder, wird nach wenigen Sekunden jedoch gänzlich geöffnet. Vor euch steht Diaz Gallardon und gebietet euch einzutreten. Ihr Majordomus nimmt an ihrer Seite Platz. Die dunkelhäutige Frau wirkt freundlich, doch ist ihre Wachsamkeit und ihr Argwohn über den späten Besuch nicht zu verstecken. Jorge gibt sich noch weniger Mühe, seinen Unmut zu verbergen. Diaz trägt ein rot-goldenes Corsagekleid, das im Schein der vielen Lampen des Hauses in alle Richtungen strahlt. Sie lächelt euch teils freundlich, teils gezwungen an. Ich nehme an, ihr seid nicht für einen Rum in dieses... Oh, sie ist ja Spanierin. Entschuldigung uns bei allen Spaniern. Hallo. Ich nehme an, ihr seid nicht für einen Rum in dieses Haus gekommen. Erklärt euch. Oh no. Es ist nun an euch, Diaz Gallardon und ihren Majordomus davon zu überzeugen, in welcher Absicht ihr kommt. Ich liebe das Wort Majordomus. Ich auch, deswegen habe ich es mit reingenommen. sämtliche Informationen, die ihr über die Stadt und vor allen Dingen über das, was am morgigen Tag mit Kapitän Andres passieren sollte, in Erfahrung zu bringen. Wie wollt ihr das anstellen? Ich würde gerne während des Gesprächs so ein bisschen... Wir sind wahrscheinlich in einem großen Raum. Ihr seid quasi in der Diele, ja. Okay. Gucken, wenn da irgendwas an Früchten rumsteht oder so, was man essen kann, greife ich einfach so. Also eure Optionen wären quasi, ob ihr ihr könnt über mit Überzeugen arbeiten, ihr könnt mit Empathie arbeiten. Unter Umständen ist Drohnen ein Ansatz. Also wir gehen grundsätzlich davon aus, dass sie uns willentlich gegenüber, dass sie uns positiv gestimmt sind, weil sie uns überhaupt die Tür aufgemacht haben. Also was sie merkt, ist auf jeden Fall, dass ihr keine Montagner seid. Mhm. Allein weil eure Kleidung und eure offensichtliche Geheimhaltung eurer nächtlichen Wanderung dafür spricht. Ihr merkt allerdings, dass sie ein bisschen reserviert ist, weil sie natürlich als Adel auch durchaus eine hohe Verlustrate an Dingen hat, wenn sie hops geht. Und warum hat sie uns überhaupt reingelassen? Also was ist da unsere Begründung? Also wie erklären wir uns das selber? Oder ist das so eine, oder ist das so eine siebte Seesache, wenn es passiert, ist es halt dieses Filmding. Ja. So dieses, es passiert, weil es passiert, wenn es nicht passiert wäre, wäre die Geschichte vorbei. Es ist so dieses, wenn sie nicht so reagiert hätten, dann hätte Luke Skywalker, okay, ich verstehe. Sind, sind Festlichkeiten in dem Haus? Nö, jetzt, das ja. Haus ist einfach nur so. Ah, okay. Also die, also ich sage, was ich schon mal sagen kann, egal was eure Ansätze sein werden, so die erste Steuerung, die ihr ausgeben müsstet, wäre erstmal, um dir der Frau ein bisschen die Sorge zu nehmen und vor allen Dingen auch eine Bleibe für die Nacht zu haben. Das kriegen wir hin, oder? Also zwei in einem eigentlich. Also dass der, dass die, die, dass die Vorsicht und der Argwohn halt verschwinden. Ja, das ist schwierig. Alle Steigerungen, die ihr danach ausgeben könnt, beschaffen euch einzelne Informationen, nicht nur zu dem großen Anlass, eben die Hinrichtung von Fuente morgen, von Andres und vor allen Fuentes. Dingen Fuentes, habe ich gesagt. Psst. Der DM hat immer recht. Und zumal auch Möglichkeiten, wie ihr diese verhindern könntet. Möglicherweise, ja. Aber wir wissen gar nicht, also wir wissen nicht, ob sie ihn vielleicht tot sehen will. Ja. Ich nehme an, also lass mich kurz meine Theorie, damit wir so ein bisschen... Sprech, also das, ist ja... Da, ich glaube, es ist halt eher dieses, wir werden damit mit einer gewissen Situation konfrontiert und gehen immer davon aus, dass das, was uns präsentiert wird, grundsätzlich die Narrative weiterbringt. Und wir entscheiden, wie wir sie weiterbringen wollen. Und wenn wir auf dieser Ebene verkacken, geht es wieder in eine andere Richtung. Es ist so dieses, der Film geht weiter. Und alle wollen eigentlich, dass wir es schaffen, weil wir erleben dieses Piratenabenteuer. Weil wenn wir es nicht tun, dann geht das Piratenabenteuer in eine andere Richtung. Nicht, weil wir es nicht geschafft haben, sondern weil es von Anfang an in diese Richtung hätte gehen sollen, angeblich. Also was ihr wisst, ist, dass... Das ist schwierig. Aber, geil. Aber irgendwie, ich finde, ja, immer wenn wir drin sind, immer wenn es sich drin befindet, ist es dieses, ah, okay, so macht ein Abenteuer Sinn, weil es geht immer darum, dass die Sache passiert, die passieren soll, weil sonst wäre es kein Abenteuer. Aber kurz vorher ist man immer so, aber was ist, wenn wir auf die Art und Weise hängen? Also vielleicht, also gut, das hätte ich vielleicht, vielleicht jetzt nochmal zusammenfassen sollen. Also was ihr wisst, ist, dass das Fuente ist, ist Castilia. Und Altamira ist eigentlich eine relativ große florierende kastilische Handelshafenstadt, die mittlerweile aber von den Montagnern besetzt wurde. Deswegen hat euch also der alte Seemann, der offensichtlich von der Crew von Fuente ist, diese Karte mitgegeben, weil er genau weiß, welche Leute, also welche zwei wichtigen Leute in Altamira auf jeden Fall quasi Mitbegründer des Widerstands sind. Weil deswegen ist das Haus zum Beispiel auch noch in kastilischen Farben geschmückt am Balkon. Ah, okay. Weil es ist so einer der Safe Haven. Okay, dann easy. Ich möchte auf die Dame zugehen. Ich möchte mit ihr sprechen und ich möchte ihr sagen, dass wir einem alten gemeinsamen Freund gerne eine letzte Ehre erweisen würden und ob wir zu diesem Zweck in ihrem wundervollen Heim eine Nachtruhe bekommen könnten. Gut, dann hätte ich gerne von dir auf jeden Fall einen Wurf über Verstand und Empathie. Was möchtet ihr machen? Also wie gesagt, ihr könnt euch dem halt auch anschauen. Also es ist eher wirklich so ein... Ihr erklärt euch alle als Gruppe, deswegen. Also könnt ihr... Ihr könnt auch andere Sachen reinschmeißen. Möchtest du es zuerst? Oder soll ich das? Ich würde einfach gerne so freundlich und hilfsbereit wie möglich aussehen. Ich möchte so, also mein Charakter, ich bin mein Charakter. Ich sehe aus wie ein glücklicher, kleiner Schiffsjunge, der einfach froh ist, included zu sein. Und er strahlt sie einfach nur an und ist so, hey, ich bin froh, dabei zu sein. Und das ist alles, was er in diesem Moment ausstrahlt. Das ist einfach diese kleine, dickliche, mit einem Pagenschnitt ausgestattete Gestalt. die einfach absolut ausstrahlen soll. Hey, wir sind harmlos und ich hab Spaß an meinem Leben. Mhm. Gut, dann also bist du quasi, du bist einfach existent. Also ich würde ihn gerne einfach bei dem, was er tut, unterstützen. Okay. Durch meine aggressive Harmlosigkeit. Okay, ja dann. Dias, wenn ich, darf ich sie Dias nennen? Madame Gallardon. Gallardon, ja, erstmal das. Wenn sie vielleicht ein Doppelzimmer hätten für meinen Sohn und mich, ist ein bisschen... Sie wissen, das bin ich. Nicht der Schnellste, nicht der Hellste. Ich versuche ihn tatsächlich wirklich in dieser Welt ein Stückchen durchzuboxen. Aber auch wenn ich ihn gerne allein in einem Zimmer lassen würde, lass mich euch gleich da unterbrechen, mein Herr. Was gibt euch die Idee, dass ihr nachts in meiner bescheidenen Bodega klopft und ich euch aus heiterem Himmel ein Zimmer gewähren würde? Also wir hatten zwei Möglichkeiten. Wir gehen entweder direkt dorthin oder wir klopfen dir erstmal bei ihnen. So. Also du kannst mir bitte mal einen Wurf auf Stil und auf Stil und Empathie geben. Oh, Jesus Christ. That's what I do. Brian, möchtest du auch mit etwas rein chimen? Es wurde an meine Ohren getragen, dass sie Teil des Widerstandes seien. Ich dachte, vielleicht könnten sie ein paar Waffenbrüdern und Weggefährten einen kleinen Freundschaftsdienst erweisen. Dann darfst du mir auch auf Verstand und Empathie einen Wurf geben. Empathie. Was ist das? Das sind immer noch ein Erfolg. Gut. Ab jetzt, und das einmal für die Zuschauer, jetzt kommt nämlich eine der spannendsten Teile. In diesen Sequenzen ist es so, dass ich als Kapitän meistens erst dann anfange viel zu reden, wenn... Du bist der Kapitän. Das hast du gar nicht gesagt. Das ist jetzt als DM von... Das ist quasi das DM-Wort für die siebte See. Ich vor allen Dingen in solchen Sequenzen dann eintrete, wenn eben Dinge nicht erreicht werden und Konsequenzen auftreten, die von mir narratiert werden. Im Kontrast dazu ist alles, was die Helden machen oder sagen... wird tatsächlich wie in einer Szene beschrieben. Also ich nahm als Kontrabeispiel D&D, wo wir sagen, was wir tun und Leon erzählt, wie die Dinge passieren, ist es hier eher ein sie sagen, wie sie es tun und wie es passiert. Und gut, dann habt ihr jetzt eine Handvoll Möglichkeiten. Erstmal müsst ihr, wie gesagt, eine Steigerung ausgeben, wenn ihr heute Nacht nächtigen wollt. Würde ich tun damit. Dann fang doch mal das Gespräch an. Mit der Dame. Also. Mein Name ist Angus. Und wir haben gelernt, dass wir hier auf Verbündete treffen würden. Und wir haben große romantische Taten zu vollbringen, voller Sturm, voller Drang. Wir sind Piraten, wisst ihr? Wir sind auf der richtigen Seite und wollen denjenigen eins auswischen, die kleinen Leute unter ihrem Stiefel der Unterdrückung unterdrücken. Und ihr könnt dabei sein, uns zu helfen, wenn ihr uns Obdach und ein warmes Bad bietet, weil unsere Bärte sehr empfindlich sind und viel Pflege brauchen, damit wir gut aussehen für die Revolution, die ansteht. Sie dreht sich einmal kurz zu ihrem Majordomus um. Jorge, gebe diesem armen jungen Mann ein Glas Rum. Ich kann es nicht mit ansehen, wenn er sich so abmüht, seine Stimme so tief zu stellen. Unser Getränk sollte es auf ganz natürliche Art und Weise schaffen. Ihr sagtet, ihr kommt um in vereinter Sache und dass ihr einen Waffenbruder retten wollt. Ich nehme an, ihr redet von Fuentes? Hi. Dann ist die Kunde also tatsächlich auch bis ans Festland gedrungen. Sagt, was ist eure Verbindung zu diesem unfassbar wagemutigen und stolzesten aller Piraten? Ich sehe keine Tattoos an euch, die euch als Teil seiner Crew betiteln würden. Sehen Sie? Ich habe ein Tattoo. Entschuldigt. Es reicht, dass wir das gesehen haben. Entschuldigt, Madame Gaedon. Er ist jung. Ihm fehlt die Erfahrung. Ja, ich hörte es. Nicht jeder von den Günstlingen Fuentes trägt auch unbedingt sein Tattoo, auch wenn es mich sehr ehren würde, einmal Teil seiner Crew gewesen zu sein. Allerdings ist der Grund, der uns hierher treibt, ein anderer. Er hat uns einmal sehr aus der Patsche geholfen, als uns die Freiheit nicht mehr inne war. Patsche, ist das so ein Piratenwort? Und auch wenn es nicht viele Kodexe gibt in diesen Meeren und ich die Besetzung dieses wunderbaren Städtchens durch die Montagne nicht gutheißen kann, ist es unsere Pflicht als ehrbare Seeleute, ihm einen Dienst zu erweisen. Ich verstehe. Es ist durchaus sehr beruhigend und erfreuend zu sehen, dass es noch Seeleute gibt, die nicht nur zu ihrem Wort stehen, sondern auch zu dem ungeschriebenen Wort der See. Nun, ihr habt es möglicherweise auf eurem Weg hierhin bereits gemerkt, die Wachanzahl der... Sie schüttelt sich einmal kurz. Dieser dreckigen Montagna ist in den letzten Wochen auf ein Vielfaches gewachsen. Das, obwohl sie gar nicht mehr auf den Dächern waren. Ja, es, ihr seid nicht umsonst hierher gelotst worden. Es gibt einen Widerstand. Doch ist dieser mittlerweile sehr klein und sehr leise geworden. Wisst ihr, seitdem Andres Kapitän Fuente durch eine üble List dieser mir fällt kein Wort für dieses Übel ein, was dieser kleine Wicht, dieser Gaspar, dort abgezogen hat. Seitdem Fuente in der Gewalt der Gouverneurin ist, ist der Widerstand sehr, sehr, sehr geschrumpft. Nun, es ist natürlich eine gigantische Machtdemonstration, den wohl größten und renommiertesten kastilischen Freibeuter hinter Gitter zu haben und viel mehr, um ihn morgen dem Galgen zuzuführen. Angus, war dein Name? Und wir wollen nicht, dass der Widerstand eine Niederlage erleidet? Wir sind der Widerstand. Ich dachte, wir wären nur Piraten. Jetzt sind wir auch noch der Widerstand. Jorge, gib ihm noch ein Glas, bitte. Angus. Du wirst die kommende halbe Stunde über folgende Redewendung nachdenken. Schweigen wie ein Grab. Oder, wie man in meiner Heimat sagte, halt die Fresse. Das hat so viele Bedeutung. Warum? Wow. Warum haben wir dich von diesem Schiff nur gerettet? Was, wisst ihr noch, als euer Fuß grün wurde und so viele Pusteln hatte? Natürlich wisst ihr es nicht mehr. Ihr wart... Nein, ich... Ahoi! Dias steht mittlerweile selbst mit einem Gläschen rum da. Spielt so ein bisschen am Saum ihres Kleides, in dem anscheinend leichte kleine Glöckchen hängen. Und schaut sich belustigt diese Szene an, die sich ihr darbietet. Madame Dias, was wisst ihr, was uns helfen könnte? Nun, und sie gebietet euch mit einer Handbewegung an den großen hölzernen Tisch im Wohnzimmer. An dieser Stelle könnt ihr bis zu 8 Steigerungen ausgeben, wovon 7 eine kosten und eine 2. Ich würde einfach zufällig, wenn ihr jeweils immer eine ausgeht, würfeln auf die Information, die ihr bekommt. Das müssen wir dafür auffassen müssen, wie viel dürfen wir? Achso, wir haben aber... Das sind noch die Steigerungen, die ihr vom Anfang der Sequenz habt. Keiner von euch hat was. Ich habe eine. Hallo, ich hatte auch eine. Ach, du hattest auch eine? Aber du hattest die eine ausgegeben, dass wir hier pennen können. Ja. Ich habe auch noch eine. Die hat er ausgegeben. Ja, aber ich hatte 2. Ach so, das ging gar nicht für uns alle. Es reicht, wenn er eine ausgibt, dass wir alle da schaffen. Ja, natürlich. Ja. Ah, dann habe ich 2. Okay. Dann möchte ich die für 2. Aber jetzt mal ganz ohne Witz. Ja. Ich meine, for future reference. Wie funktioniert das? Ich meine, hätte ich jetzt nur eine gehabt, hätte ich vielleicht gesagt, ja okay, wir können da nicht pennen, aber dafür kriegen wir vielleicht die Informationen raus. Also wie ist das mit dieser... Naja, also das Ding ist, ich sag mal, wenn das passiert wäre, wenn ihr tatsächlich nur eine einzige gehabt hättet... Aber wenn ich jetzt persönlich... Also du wusstest nicht, dass ich 2 habe. So. Und du sagst jetzt... Und ich habe damals... Das ist halt so ein bisschen der Spannungsfaktor in diesem Spiel. Also du weißt nicht, was noch kommt. Nee, also... Der Spieler weiß nicht, was noch kommt. Der Spieler, also du im Sinne von Mann. Also das ist das, was ich vorhin meinte. Ihr müsst halt mit dem Pool, den ihr habt, müsst ihr halt wirtschaften. Für die ganze Szene. Oh, und ihr wisst nicht, was innerhalb dieser Szene noch... Oh, also das ist cool. Deswegen, ich schlüssel quasi auf, was die Optionen sind. Oh. Und ihr entscheidet euch davon, was ihr halt nutzt. Aber ich wusste ja noch nicht am Anfang, was noch die Optionen sein werden. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen gerailroaded. Okay, dann nehme ich mich komplett zurück. Ich dachte, Ich bin davon ausgegangen, dass ihr sowieso wahrscheinlich da schlafen wollt, weil ihr zum Beispiel auch von einem Häuserdach gefallen seid. Weil, Also ich habe noch eine Steigerung übrig. Ich habe 2. Ich würde sie tatsächlich für die crazy shit Informationen auswandern wollen. Okay. Du hatte eine. Wer hat seine ausgegeben, damit wir hier übernachten können? Ich hatte 2, jetzt habe ich noch eine. Gut, dann ich will die Bad Shit. Die Bad also Shit. Kommen wir auf 4 insgesamt. Ja. 2 von dir, 2 von uns. Nee, ich gebe 2 Steigerungen aus für die bessere Information. Also wir kriegen 3 Infos. Ach so. Und meine Info ist besser als eure. Und dann gebe ich 1. Hoffe ich jedenfalls. Also dann gibst du um die Ecken. Ich hab Chlamydien. 2. Inwiefern interessiert uns das? Oh, ich dachte, es interessiert. Das ist dich. Das ist die einzige Geschlechtskrankheit auf meinem Geschlechtskrankheit. Also kriegen wir eine Tier 2, eine Tier 2 Information und 2-mal Tier 1 Information. Ja. Im nächsten Regelbuch gibt es dann auch Nachteile. So ein Punkt Nachteil ist dann Gonorrhoe oder so. Wie, das gibt's doch nicht. Was ist das für ein Scheißsystem? Selbst in der wir sind Piraten! ja, als ihr euch an den Tisch setzt, nimmt Madame Dias nochmal einen kräftigen Schluck. Oh, ein kräftiges Stichwort. Stichwort! Ich habe gerade getrunken. Ach Achso, wenn nachgefüllt werden muss, muss einfach die Catchphrase gerufen werden. Release the Kraken. Willst du? Take it. Du hast es gesagt. Pirat kennt keinen Schmerz. Kapitän Fuentes wird morgen Mittag auf dem großen Platz vom Rathaus dem Galgen anheimfallen. Sehr wahrscheinlich wird die ganze Stadt da sein und ein ziemlich großes Wachenaufgebot. Wir haben schon sehr viele Pläne gemacht und Ideen gesammelt, wie wir diese Missetat verhindern können. Allerdings fürchten wir zu sehr um unseren Ruf und sehen uns als letzte Bastion, die diese Stadt noch hat, um wieder seinem rechtmäßigen Besitzer zugefügt zu werden. Angus. Wer ist der rechtmäßige Besitzer? Gastilien. Oh. Ihr merkt jetzt, dass sie durch den Rum, den sie trinkt, eine sehr, sehr tiefere Stimme bekommt. Sie erinnert mich an meinen Vater. Ihr habt noch nie über euren Vater mit mir geredet. Sie. Erzähl mir mehr. Jetzt. Mag der Rum sein. Jetzt, wo du es sagst, erinnert sie mich auch an deinen Vater. Woher kennt... Ihr kennt euch? Seid ihr Brüder? War wie ein Grab. Tot. Mein Herr. Von Würmern zerfressen. Und nachdem sie kurz gehustet hat, hebt ihre Stimme wieder an Helligkeit. Nun, da wir offensichtlich ein paar Hände dazu bekommen haben, können wir vielleicht Dinge in die Tat umsetzen. Ich für meinen Teil, als eine der großen Adligen, die es hier noch gibt, bin natürlich durchaus angesehen bei den Bewohnern und auch zum großen Unmut der Gouverneurin, auch bei den ihrigen. Was ich machen könnte, wäre eine Art Ablenkung zu provozieren. Ich könnte kurz bevor diese Hinrichtung vonstatten geht, könnte ich den Wachen eine falsche Fährte legen und sagen, dass es unweit von hier ein paar aufständische Bewohner gibt, quasi den Aufstand verraten für das höhere Gut. Würdet ihr den wirklichen Aufstand verraten oder würdet ihr so tun, als ob es einen Aufstand gäbe und den würdet ihr verraten? Sie lächelt dir einfach nur zu und schiebt dir noch ein Glas Rum hin. Was passiert, wenn ihr den Aufstand verratet und sie feststellen, dass es dort keinen Aufstand gegeben hat? Was passiert mit euch? Naja, also wenn diese Befreiungsaktion klappen sollte, dann mache ich mir nicht so viele Sorgen um mich. Und solange dieser Aufstand dort wütet, werden auf jeden Fall ein paar Wochen weniger vor Ort sein. Gut. Das wäre ein Anfang. Also könnten wir einen Aufstand dort organisieren, wo die Wachen hingeschickt werden, damit mehr Wachen dort hingeschickt werden? Das könnt ihr uns noch erzählen. Okay, das war eine schlechte Idee. Ich hab's recht. Madame Gaido. Ich denke mal, dass ihr guckt, was es noch so gibt. Also, an diesem Tag, ihr müsst wissen, die Gouverneurin Sadie du Carré ist lediglich eine kleine Monarchin gewesen, als sie hier hingekommen ist und erst mit der Besatzung zur Gouverneurin dieser schönen Stadt geworden. So machthungrig sie auch ist, ist sie nicht wirklich eine Macherin. Sie hat ihre Leute. Zum einen diesen nichtsnutzigen Magier Gaspar. Er ist ein Magier? Ihr habt immer gesagt, es gibt sowas nicht. Gaspar. Magier? Zum anderen hat sie noch ihren ihren obersten Marschall Pointu, der schon viele unserer Leute grausamst hingeschlachtet hat. Die verbleibenden Edelleute in dieser Stadt werden morgen alle Zeuge dieses Spektakels werden, gezwungenermaßen durch Pointu, damit sie ein für alle Mal ihre Machenschaften für den Widerstand niederlegen. Es gilt also definitiv, diese Hinrichtung zu verhindern. Seid ihr sicher, dass wir dass wir die Richtigen dafür sind? Ich meine, wir haben andere Leute an Bord. Gibt es noch was über die... Die wir fragen können? Über die Vorkehrungen. Schlechter Sven. Was ihr uns sagen könnt. Harponierer Harald. Ich nehme, eine habt ihr noch, ne? Kanon Kubi. Eine letzte habt ihr noch, ne? Dann Segel. Wir sind die also richtigen. Wir hatten zwei kleine und die eine Segel. Große. Du bist Sven. Klein und dünn und passt durch jeden Schlitz. Ich, nun ja. Ich bin das hier in dieser Operation und das war's, gute stimmt. Mann da drüben hat den Charme und das gute Aussehen. Ja, das stimmt. Natürlich. Also, nun... Aber Seele, Sven. Das reiche Volk, das meinesgleichen und alle, die in diesem Bezirk wohnen, nun mal sind, ist es nicht mehr so gewohnt. Wow, wollt ihr euch gerade über uns stellen? Weil wir einfache Handwerksleute sind. Also manche von uns sind einfache Handwerksleute. Andere... Ewing, du meinst über euch und Angus? Sie mustert dich einmal so und guckt so an dir hoch. Sieht so leicht angerissene Shorts, die über Strumpfhosen hängen. Und an der Brille die so... Die Geschäfte liefen schlecht. Leicht das Salz und was vermeintlich aussieht wie eine kleine Muschel, die so am Brillengestell einfach festgebackt ist. Dass du einfach lange auf See unterwegs warst und wenig gute Zeiten gesehen hast. Und lächelt einmal verschmitzt und nickt dir zu. Und ich tue so, als ob das Lächeln mir gegolten hätte und blinzelt so. Nun, also, was ich von den Leuten hier aus dem Viertel sagen kann, ist, dass wir, dass morgen viele mit den Kutschen zur Hinrichtung fahren werden. Wie man das so tut bei Hinrichtungen, oder nicht? Möglicherweise, und das ist vielleicht für die zweite Hälfte wichtig, wäre das ein geeignetes Fluchtfahrzeug. Habt ihr eine Kutsche für uns? Kutschen. Ich hätte wir kommen könnten, wenn wir diese eine Kutsche lenken? Hinrichtung verhindern. Hast du jemals eine Kutsche gelenkt? Ich habe schon mal eine Kutsche gelenkt. Ich habe Schiffe gefahren. Ich meine, wie schwer kann das sein? Ich habe schon mal eine Kutsche gelenkt. Ein Schiff ist zwei Zügel und am anderen Ende hängen zwei Lebewesen. Ich habe schon mal eine Kutsche gelenkt. Ein Schiff. Bei einem Schiff hast du nur den Wind, der also, in den Segel. Also ich habe schon mal eine Kutsche gelenkt. Ein Schiff ist viel größer als eine Kutsche. Also wenn ich jemanden brauche, der schon mal eine Kutsche gelenkt. Ich habe schon mal eine Kutsche gelenkt. Angus! Voran. Wir haben hier gerade eine Unterhaltung. Verzeihung. Wenn sich zwei erwachsene Männer unterhalten. Ja, ihr habt natürlich recht. Es spielt natürlich keine Rolle, dass ich schon Kutsche. Mal eine Kutsche gelenkt habe. Kutsche ist gut. Kutsche ist gut. Ich mag Kutschen. Vielleicht finden wir ja einen Kutscher, also, der für uns fahren könnte. Also. Ja. Kennt ihr einen guten Kutscher? Also. Nun, die werden wahrscheinlich alle mit auf der Hinrichtung sein. Alle Kutscher bei der Hinrichtung halte ich für unwahrscheinlich. Du ich wärst, glaube. Wenn wir zum Beispiel. Dann jemanden fragen, der... Ein Schiff liegt immer noch näher, als niemals etwas gelenkt zu haben. Vielleicht kennt sich ja jemand mit... Das sehe ich auch. Übergebe dir die Zügel. Mit Kutschen. Danke. Mit Kutschen. Aus. Ich hab schon... Okay, Kutsche. Ja, das wären so alle... Ja. Das sind so die Sachen, die wir uns überlegt haben, wie wir... unterstützen können. Ist der Platz, wo die Hinrichtung stattfinden soll, frei zugänglich? Ja, selbstverständlich. Wieso, was habt ihr vor? Gut, erreicht haben wir in der Kutsche zum Beispiel. Wir müssen zuallererst in die Nähe von Kapitän Fuentes kommen, damit wir ihn retten können. Es sei denn, es gibt eine Möglichkeit, vorher an ihn ranzukommen, aber ich weiß nicht, ob das möglich ist. Wir können ihn mit einer Kutsche abholen. Wisst ihr, in welchem... Nun. Wo er gerade festgehalten wird? Wir wissen nicht viel darüber, aber wir gehen stark davon aus, dass er im, im Kerker des, des Rathauses hinter Gittern liegt. Aber bitte, bitte seht davon ab, dort einfach hineinzuplatzen. Die Wachpräsenz und vor allem der schreckliche Pointu wird euch, wird Dinge mit euch anstellen, die ich leider mit ansehen mussten, aber nicht mal meinen schlimmsten Feinden wünsche. Die eine Ahnung, wie viele Pferde es benötigt, um ein Gitter eines Gefängnisses aus der Wand zu reißen? Ah, ich vergaß, ihr, ihr kommt ja nicht von hier. Stellt euch einen Keller vor. Einen sehr tiefen Keller. Ihr kennt Kerker, die ihr schon vielleicht von innen auch gesehen habt. Mit Fenstern an den Seiten oder an der Decke. So kurz, ja. Nun... Unberechtigterweise. Aufgrund von Missverständnissen. Die, die Keller im... die Kerker im Keller des, des Rathauses besitzen keine Fenster. Ei, diese Kerker. Die tiefen Kerker, Ewing. Eure einzigen Kumpanen in diesem Kerker sind der fahle Schein einer einzelnen Kerze und das ständige Quietschen und Wimmern von Ratten. Ratten? Ich hasse Ratten. Passend zu den Montagnern. Einige meiner besten Freunde waren Ratten. Ich dachte... Nun, dann werden wir nicht anders können, als den Kapitän bei seiner Hinrichtung befreien zu müssen. Vielleicht hilft uns das allgemeine Gewühl der Leute. Vielleicht hilft es uns, wenn jemand von uns eine Kutsche fahren könnte. Dann könnten wir das. Könnte auch jemand das allgemeine Gewühl der Leute weiter auffüllen, indem er über Kutschen redet. Oder wir holen eine Kutsche und fahren ganz nach vorne. Packen ihn in die Kutsche rein und fahren einfach direkt. Ein Kampf entbrennt. Oder wir nehmen eine Kutsche. Ihr habt eure Musketen an euch. Eine Kutsche und die nehmen wir dann. Dann fahren wir einfach zu ihm hin, packen ihn rein, fahren wieder weg. Was wollen sie machen? Uns mit Kutschen verfolgen? Wir sind schneller. Wir haben Kutschen. Aber keinen Kutscher. Ich kann Kutschen fahren. Seit wann das denn? Nun gut. Schon immer. Seit ich schlage Folgendes vor. Seit ihr mich entführt habt, kann ich Kutschen fahren. Ich schlage Folgendes. Warum habt ihr das nicht früher gesagt? Das habe ich von Anfang an gesagt. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich wirklich... Unter uns. Eine... Wir wissen, dass sich Pläne sowieso ändern. Wir sollten einen Plan schmieden, wie wir an Fuentes rankommen. Und wenn wir ihn haben, dann improvisieren wir, wie wir das sonst auch immer getan haben. Wir können ihn mit einer Kutsche wegfahren. Wir improvisieren also. Also keine Kutsche. Wir fahren ihn nicht mit einer Kutsche weg. Oder fällt dir etwas Besseres ein? Zum Hafen zum Beispiel. Fahren weg. Einfach so, wir haben das Ruderboot und fahren wieder zu unserem Piratenschiff, wo niemand... Nun, also... Nein, machen wir nicht. Ich möchte euch in eurem planenden Geist nicht zu nahe treten. Es ist auch, sind auch keine Gedanken, die sich vielleicht für eine Dame meines Standes ziemen würden, aber... Ihr wollt mit uns kommen? Nein. Pirat werden. Psst, unterbrich die Dame nicht. Also, es gäbe wohl die Möglichkeit, eine... Und ich glaube, ich kann kaum glauben, dass ich das sage, aber... Ihr könntet nun des Nachts die ein oder andere Patrouille verschwinden lassen. Auf den Dächern. Verschwinden lassen. Wir haben schon keinen mehr verschwinden lassen. Anderenfalls ist nun, ich weiß nicht um eure handwerklichen Begabungen, aber nun, so ein Galgen ist letztendlich auch nur ein Stück Holz und Holz lässt sich sehr leicht bearbeiten, dass es nicht mehr seine volle Funktion aufweisen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Jemand ist aufsägen. Anbrennen. Nun, stellt euch anzünden. Stellt euch einen Galgen Die Galgen in unserer Stadt sind, manch einer möchte meinen, hochmodern. In primitiveren Städten wird einfach nur ein Stück Holz unter einem Mann weggetreten oder ein Haufen Steine. Nun, unsere Ingenieure waren ein bisschen, nun, sie nennen sich fuchsiger. Stellt euch vor, dass ihr, bevor ihr an einer Strippe baumelt, auf dem Boden der Tatsachen steht, wie ein ganz normaler Mensch. Bis der Boden unter euch plötzlich herwegklappt. Er redet von einer Falltür. Ist man nicht dann dabei? Es gibt eine Falltür. Nein. Komplett. Was für ein trauriger Tod. Gott. Was für ein trauriger Tod. Nun, so eine Falltüre ließe sich mit ein bisschen handwerklicher Begabung und dem richtigen Werkzeug, und sei es auch nur ein kleiner Stein oder etwas, so ließe sich eine Falltüre auch bestimmt sperren. Nun, ich denke, das würde auch für Handwerker unserer Größe machbar sein. Selbstverständlich. Ich bin sehr gelehrsam. Jung, ihr kennt mich. Ich bin kein Mann des Handwerks. Meint ihr, ich würde das vielleicht schaffen. Meint ihr könntet... Also, ich bin recht begabt, was so Fingerfertigkeit angeht. Vielleicht würde ich das hinkriegen. Ich könnte behilflich sein, Patrouillen verschwinden zu lassen. Also, ich könnte es versuchen. Der Galgen... Ich weiß natürlich nicht, ob ich das schaffen würde. Ist nicht meine Stärke. Aber ich bin recht begabt in solchen Sachen. Ich glaube, wir sollten es versuchen, zumindest. Beides meinst du? Den Galgen zu manipulieren und die Patrouillen verschwinden zu lassen? Den Galgen zu manipulieren. Okay. Lass uns am besten nicht unser Gesicht vor den Patrouillen zeigen. Wer weiß. Nachher. Aber meint würden ihr, Sie uns nicht eh anhand unserer schwarzen Fingernägel erkennen? Madame Gaillardon. Das ist der Skorbut. Ich bitte dich. Meint den ihr, hat jeder zweite Seefahrer in dieser Stadt. Selbstverständlich. Mit ausgefallenen Zähnen. Selbstverständlich. Meint ihr, es gäbe die Möglichkeit, sich an beiden Dingen zu probieren? Oder meint ihr, die Zeit reicht nur, um uns für eins zu entscheiden? Die Nacht ist sehr fortgeschritten und ich weiß nicht, welchen Weg ihr gewählt habt, um hierher zu kommen. Nun, dadurch, dass die Festlichkeiten, wie die Montagna sie nennen, bereits morgen Mittag stattfinden werden, werden diese Leute sehr früh auf den Beinen sein, sodass ich befürchte, dass ihr euch in dieser Nacht entscheiden müsst, noch was ihr heute Nacht tun werdet. Lasset euch gesagt sein, dass natürlich, ihr habt es gesehen, zahlreiche Patrouillen unterwegs sind und auch der Festplatz vor dem Rathaus nicht unbewacht sein wird. Ewing, weißt du, ich habe geglaubt, dass über die Dächer laufen war eine gute Idee. Und es war eine gute Idee. Also für manche. Hat nicht für die ganze Gruppe funktioniert. Wenn du sagst, du kannst den Galgen sabotieren. Also ich könnte das vielleicht machen. Den Galgen sabotieren, das könnte ich. Dann bin ich dein Mann. Vielleicht könnte ich das machen, den Galgen. Dann werde ich versuchen, dich dorthin zu bringen. Also ich könnte versuchen, den Galgen zu sabotieren. Lass uns einen Weg durch die Stadt finden. Also ich habe gewisse Fertigkeiten, die es mir ermöglichen, eventuell in Wenn der du Lage die Fertigkeit sein. Hast, die Fresse zu halten, werden wir gut durch die Stadt kommen, ohne dass uns jemand entdeckt. Ich habe natürlich komplett recht. Ich bin einfach ruhig ab jetzt. Gut, dann werde ich Hoche anweisen, euch eure Kammern vorzubereiten, sodass ihr des Nachts, heute Nacht hier sicher und ruhig schlafen könnt. Ich würde euch gerne mehr helfen, aber das, was ich morgen bei der Hinrichtung tun werde, ist alles, was ich in meiner Macht sehe. Ihr braucht nicht immer zu schnipsen. Was genau werdet ihr bei der Hinrichtung tun? Nun, das kann ich auch. Nun, da ich offensichtlich geeignete Manneskraft in der Stadt ahne, werde ich für eine Ablenkung sorgen. damit wir ihn befreien können? Ganz richtig, junger Freund. Gute Idee. Das war nicht der Plan. Ich dachte, das wäre der Plan. Dann würde ich sagen, mucho éxito. Das heißt, vielen auf Wiedersehen. Dolles nach draußen gehen. Heftiges Weglaufen. Möchte sie gerade, dass wir ihr Haus verlassen? Ich glaube schon. Oder sie möchte es hart in ihren Eingang. Oder Ausgang. Das wäre deine Aufgabe. Release so much Kraken. Das verstehe ich nicht. Release so much Kraken in my mouth, please. Ist das eigentlich, dass ich jetzt eine Pause habe? Weil ich der Letzte bin. Der lagte sehr hart an meiner Blasenkapazität. Wie ist denn das? Ich habe das Gefühl, es läuft auf etwas bestimmtes hinaus. Braucht ihr eine Pause? Eine ganz kleine. Dann würde ich sagen, liebe Matrosen vor den merkwürdig flachen Bildern, die sich bewegen, machen wir an dieser Stelle, bevor wir in die Nacht und den darauf folgenden Tag gehen, eine kleine Schiffspause. Ah! Nice! Nice! Und an dieser Stelle die Frage an die Regie, haben wir ein Piratenpapier? Oh, wir haben tatsächlich ein Piratenpapier. Woo! Eine Flaschenpfoss. Wer ist wer? Wer ist denn der vorliegende? Natürlich der Captain. Was ist das für eine Frage? Und die Locken Infidel fallen. Die Locken oder der Gast. Ja, der Gast. Komm. Gib ran hier das Ding. Eine Freunde-Flaschenpost. Ich übernehme keine Verantwortung für falsch vorgelesene Namen. Lucar-Letter. Im Gegensatz zu sonst, wo immer alles perfekt vorgelesen wird. Oh, scheiße. Bist du, how you wanna do this? Nice. Oh mein Gott, beim ersten musst du mir helfen. Ey, wir machen alles oder gar nichts. Oh, ich kann nicht glauben, wie edgy wir alle sind. Aber gut, aber tatsächlich, wir erinnern uns, edgy. Das war auch damals, Astiflaök war... Astiflaök. Ist es Astiflaök? Astiflaök. Ja, es ist also, schwierig. Es ist schwierig. Wir bedanken uns bei Astiflaök. Für den. Der Gast sagt wir. Für den. Ey, der Gast gehört dazu. Für den 19. Monat. 19. So lange war meine Mutter mit mir schwanger. Man hat... an ihrem inneren Uterus Kratzspuren gefunden, weil ich nicht raus wollte. Und wir sehen, was dabei rausgekommen ist. Das ist so ekelhaft. Ich weiß nicht, wir danken Kaskal 82 für den 8. Monat. Das sind fast 9 Monate. Kaskal 82 sagt dazu, 7. See One-Shot. Dafür liebe ich das Pack. Danke Justus für die Info. Danke Justus, würde ich sagen. No. Danke Justus. Danke Justus. Wir danken. Und danke Kaskal. Keytaker. Keytaker! Für den 16. Monat. Das ist viel. Ich habe das Gefühl, ich bin euphorisch und ihr nicht. Ich klatsche. Ich bin... Hallo? Können wir jetzt einmal kurz... Keytaker? Motherfucker! Danke. Danke. Meine Güte. Wir danken Flashping für den 5. Monat. Flashping. Den kann ich noch nicht. Flashping sagt... Auf einem Screen das Explorers Pack mit Ton. Auf dem anderen, in Klammern kleineren, weil wir wissen, wer hier die Prioritäten hat, die NFL ohne Ton. Fühle ich sehr. Beste Sonntagabendunterhaltung weiter so. Fühle ich sehr. Der geht an dich, Henny Boy. Da gibt's auf jeden Fall Applaus. Der geht an dich. Der Struggle jetzt mit Sonntag ist echt richtig real. Fühle ich sehr. Jetzt würde ich sagen, Schorskia oder Schaskia. Schaskia. Schaskia kennt man. 18. Monat. 18. Monat und zwei Schwangerschaften. Eineinhalb Jahre. Du hättest zwischen zwei Kinder von uns bekommen können. Und Schaskia sagt, eineinhalb Jahre Explorers Pack. Besser kann man den Sonntagabend fast nicht nutzen. Ist so. Fast. Smiley also, Face. Also fast. Ist so. Kleiner als fast. Drei. Sie könnte hier sein. Sie könnte halt hier sein. Mittlerweile. Dann wäre es halt perfekt. Und, Damen und Herren. Oh, es gibt noch einen. Hacky 3. Hacky! Spendet 5 Piratenabos. Ey. Was? Ey, Hacky, Alter. Heft. Ich meine, du warst Freitag. Warte mal, what? Du hast meinen Rant mitgekriegt, so. Du bist halt gut. Du hast alles getan, was du hättest tun können. Ihr seid alle gut. Das so, ist, deshalb. Das finde ich tatsächlich, ja, ohne jetzt zu weit abzudriften, aber tatsächlich finde ich das, finde ich ein richtig geiler Staple von unserer Community, dass sie halt was für sich selbst auch tut. Also es gibt ja, du könntest jetzt einfach gucken und sagen, du abonnierst eine das. Eine Schlange, die sich selber den Schwanz beißt, sagst du? Nee, sie streichelt sich den Schwanz. Nice. Ich würde diese Schlange gerne bei mir zu Hause haben. Übrigens, also bevor wir jetzt, also ne, oh es Gott. Gibt, es ja. geht weiter. Oh es Gott, geht weiter. Oh Gott. Das Damen und Herren, es gibt Spenden. Nein, es gibt keine. Und jetzt wird's richtig. Ich nehme schon mal den Roman. So, kurze Frage an die Regie: Toni, die Donation vom Southstream, die kündige ich jetzt schon mit an. Ne? Ja, die haben wir da im Prinzip indirekt schon mal, aber ich glaube ohne Namen angekündigt. Okay, also jetzt noch mal mit Namen die Donations. Der was? Die Donations vom Southstream. Vom was Stream? Hallo. Vom Southstream. Ich höre nur 1000 Abo-Special. Du meinst das 1000 Abo-Special, das Explorers Pub Quiz. Ihr müsst jetzt aus Respekt einmal Ruhe bewahren. Okay. Denn Snoop Crow hat 100 Euro gespendet. Nein. Was? Bullshit. Das steht hier. Sven, ist das wahr? 100 Euro, das steht. Das ich steht erinnere auch. Mich. Es steht dort. Nein, das war Justus, sehr spät. Wir hatten 100 Euro. Nein, Justus Nein. Hat, das war Justus, jemand anders. Justus hat gesagt, Hä? Es gab diese eine Spende über... Ja, es gab All Audio Productions. Das war All Audio Productions. Ihr seid wahnsinnig, Kinder, ich Leute. Muss übrigens immer noch pinkeln. Könnt ihr die Diskussion... Ja, ich muss auch hart pissen. Wir machen also, aber ey, 100 nein, Euro! Was ist los mit euch? 100 habe ich nicht gehört, aber das ist... Was? Was? Korgoth Arkham. Korgoth Arkham. Korgoth Arkham. Korgoth Arkham. Spendet 420 und sagt... 420. Nice. Was hat er gesagt? Er hat das nice. Gesagt. Was hat er gesagt? Nice. Dann Cranky SK. Cranky SK! Cranky SK! Ja, den Namen spendet kennen wir auch. Nicht 420. Spendet nicht. Punkt. Denn unter uns 420 ist für die Leute, die 420 spenden. Ja. Cranky SK spendet 421. Oh. Dick, das ist ein so und sagt Dick, dazu, Dick Move. Und sagt dazu, ich spende 420 plus Trinkgeld. Oh! Damit der Southstream hochgeladen wird. Ah! Oh, dann. Da, oh. Welcher Southstream? Ich weiß, ich weiß halt nicht, was los ist, ehrlich gesagt. Damit geht das Piratenpapier zurück in die Reggie. Es ist jetzt 5:30, falls du es für deine Ankündigung brauchst. Genau, dann würde ich sagen, dass wir uns um 4:30 hier wieder treffen. Was? Das ist ja wir treffen uns um 19:40 Uhr. Ja, das ist besser. Das ist machbar. Und gucken mal, was die Besatzung hier in der Nacht noch macht und wie sie den nächsten Tag über die Bühne. Jar, har, har, würde ich sagen. Die, die, die. Bis gleich. Bis gleich. Achtung, lieber Sven. Das jetzt, wie wir online Attenzione. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Für unsere italienischen Freunde, Attenzione, Attenzione, Carosello wird jetzt schneller. Spaghetti. Wow. Wollte gerade sagen, when you feel regretty, don't eat spaghetti. Warum schmeckt das nach Kraken rum? Ist das so gedippt no oder was? Sponsor. Auch nach der Pause befinden wir uns in Altamira, einer kastilischen Hafenhandelsstadt, die mittlerweile in den Fängen und der in den Fängen der Besatzer aus dem Königreich der Montagne ist. Aktuell befinden sich unsere drei tapferen Recken, beziehungsweise zwei tapferen Recken und ein Sabbelhaini in der Villa Gallardon, die von Diaz Gallardon, einer wunderschönen, dunkelhäutigen Edeldame aus Altamira bewohnt wird und ihrem, jetzt kommt der Lieblingswort, I forgot. Knapp. Legion. Nein. Achso. Der, sterilisiert. Der Hausmeister. Der Majordomus. Der Majordomus. Ich wollte, dass du es sagst, aber du hast nicht aufgepasst. Ich dachte, wir kennen uns so weit, dass du meine Sätze vervollständigst. Ich werde dich Kiel holen. Ja, aktuell beratschlagt unsere Gruppe, ob sie sich ein paar Wachuniformen zulegt oder den Galgen sabotiert. Es Also ich bin mir nicht sicher, ob ich in diese Wachuniform reinpasse, die meisten Wachen hier sind. Ich dachte, wir hätten uns schon längst entschieden, breite, den Galgen zu sabotieren. Haarige, ja. Durchtrainierte, glitzernde vor Öl. Ja, es reicht. Attraktive. Die Wachuniform würde uns das bringen, aber... Sexy. Da uns hier niemand was? Kennt, glaube ich. Was? Was war das letzte Wort? Attraktiv, vor Öl, breit. Irgendwas mit S. Ja, die waren breit, die Wachen hier meistens. Ja. Ich glaube nicht, dass wir breit genug sind. Da uns hier niemand kennt, glaube ich, wir können uns im Publikum auch so nah genug an den Galgen. Aber seid ihr sicher, wir gehören offensichtlich der schwarzen Nagelgruppe an. Wir könnten vielleicht zeigst du einfach nicht jedem deine Hände, Engis. Aber hast du daran schon mal gedacht? Aber ich habe sie diesmal so gut hinbekommen. Um das zu verschleiern, könnten wir uns auch einfach in ein paar Klamotten von Madame Gaillardon werfen. Okay, ich glaub, lass uns steht, ehrlich gesagt. Sie guckt dich einfach nur an und lächelt müde Mädchen und in Not. Ihren rum. Lass uns bitte den Galgen sabotieren. Okay. Weißt du, wie ein Galgen funktioniert? Genauso wie du weißt, wie man eine Kutsche fährt. Ich weiß, wie man eine Kutsche fährt. Ja, eben. Ich weiß wirklich, wie man eine Kutsche fährt. Ja, genau. Ich weiß, wie man eine Kutsche fährt. Wir sabotieren den Geigen. Und dann? Gut, dann seid bitte vorsichtig. Es ist nicht sehr weit von hier zum großen Platz. Seid bitte vorsichtig. Ihr seid nicht nur die letzte Hoffnung für andere, sondern auch die letzte Hoffnung für diese Stadt. Ich werde euch jetzt euch überlassen. Und dann verlässt sie den Raum und steigt die marmornen Stufen ihres Anwesens hoch, begleitet vom Klingeln ihres Rocks. Habt ihr das gehört? Wir sind die letzte Hoffnung dieser Stadt. Wir sind endlich Helden. Ist das nicht das, was ihr schon immer werden wolltet? Engels. Ja. Wir sind Helden, wenn wir Fuentes vor dem Strick retten. Dann und nur dann. Und bis dahin möchte ich so ein Geschwätz nicht mehr hören. Verstehst du, was ich sage? Si, Señor. Gut. Wenn wir den Geigen sabotieren wollen, müssen wir noch in der Nacht los, denke ich. Das bedeutet jetzt. Wir sollten unseren Rum austrinken und aufbrechen. Ja, das sollten wir tun. Wir sollten unseren Rum austrinken. Auf den Kragen. Wie denkt ihr, kommen wir an diesen Platz heran? Er wird sicher umstellt sein von den Wachen des Gouverneurs oder wer auch immer hier das Kommando hat. Also das Szenario für den Geigen sieht wie folgt aus. Ihr könnt euch bis zum Platz durchschleichen. Ihr könnt, also das wäre ein klassischer Gewandtheit und Verbergen. Ihr könnt euch auf Gewandtheit und kurz lesen. Ja, ihr könnt euch auf Gewandtheit, auf Entschlossenheit und Beeinflussen oder Gewandtheit und Athletik würfeln, um zu gucken, ob ihr die Patrouillen mit Steinen irgendwie ablenken könnt, sodass ihr den Weg so frei macht. Ihr könnt auch Verstand und, das ist was anderes. Verzeihung. Was ihr auch machen könnt, ist, kurz auf den Zettel gucken. Ihr könnt auch mit Verstand und überzeugen die Wachen ansprechen und euch quasi die so insofern besabbeln, dass ihr unterwegs sein dürft. Das heißt, wir würfeln jetzt auf die Szene und gucken dann, was wir machen wollen. Tatsächlich ist diese gesamte Nacht jetzt eine Szene. Das heißt, einige von euch müssten sich so um die Würfel quasi für das Ankommen bis zum Platz und also quasi die Stealth-Würfel übernehmen und einer müsste schon sich auf die Würfe für den Geigen konzentrieren. Also einmal das. Können wir vorher rausfinden, welche Talente für was oder welche Eigenschaften, welche Fertigkeiten für was relevant sind? Ja, also wer sich in der Nacht um den Geigen um die Geigenmanipulation kümmern würde, müsste auf Verstand und Gelehrsamkeit würfeln. Also ihr könntet natürlich auch alle auf Stealth würfeln und dann einfach pokern, dass ihr sehr, sehr, sehr viele Steigerungen würfelt, weil wie gesagt, dadurch, dass die Manipulation abseits des Stealth-Ansatzes läge, wären alle Steigerungen, die ihr dafür braucht, um einen erhöht. Just for the record, die Geigensabotage braucht 3. Ich würde mich um Verstand und Gelehrsamkeit kümmern. Das kann ich. Das kann ich auch. Ich kümmere mich. Ich glaube, dass wir uns nicht durchschleichen können, aber ich würde mich darum kümmern, die Wachen davon zu überzeugen, dass wir keine Gefahr sind. Auch ich würde mich dem anschließen. Schließlich habe ich noch das ein oder andere Goldsäckchen bei mir. Und wie wir alle wissen, sind Wachen auch nur gekaufte Schwerter. Also wenn ihr mir einmal zuhören würdet, bin ich mir sehr sicher, dass ich es schaffen würde, euch relativ unauffällig bis dahin zu bringen, wo ihr es sein müsst. Aber das ist nur... Also ich tue nicht so, als wüsste ich das besser als ihr, aber... Angus, du hast gesagt, du kannst wahrscheinlich mit dem Geigen arbeiten. Auch, ja. Du kannst nicht mit dem Geigen arbeiten und uns dorthin bringen. Dann kümmere dich darum, dass wir dich dorthin bringen und du dich um den Geigen kümmerst. Ja. Was hältst du davon? Nicht, dass es mich interessieren würde, was er davon hält. Also, wenn es um Gewandtheit geht, bin ich schon ziemlich begabt. Wenn es um Gelehrsamkeit geht, bin ich ziemlich, ziemlich begabt. Und gut, Angus. Du sorgst dafür, dass Fuentes morgen kein Tod am Geigen stirbt. Das heißt, wenn er stirbt, bin ich dafür schuld? Vielleicht. Ja. Schon. Genau das heißt es. Ja. Es gibt in diesem Szenario natürlich auch noch gewisse Konsequenzen, die ihr umgehen könntet oder solltet oder müsstet. Natürlich werdet ihr, wenn ihr erstmal am Geigen seid, quasi mitten im Nest der Patrouillen unterwegs sein. Das heißt, ihr müsstet also die regelmäßigen Patrouillen weiterhin umgehen. Dadurch, dass ihr 3 Leute seid, ist der Steigerungsbedarf hier ebenfalls 3. Was ihr machen könnt, wenn ihr Patrouillen ablenkt, verringert sich die Steigerungsanzahl hierfür. Also, wenn ich etwas kann, dann ist es mich vor anderen verbergen, die mir Böses wollen. Ich meine, wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr realisiert habt, dass ich bei euch überhaupt an Bord bin? Gemessen an dem Sack Gold, den ich von deinen Eltern dafür bekommen habe, nicht lange. Aber das ist ein anderes Thema. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von Ewing? Du lenkst Patrouillen ab. Ich nehme Angus, wir gehen zum Geigen. Ich sorge dafür, dass er dort ankommt. Und Angus, du sorgst dafür, dass dieser Geigen morgen Mittag Kapitän Fuentes nicht töten. Ich meine, das hat nur was mit der Falltür zu tun. Also normalerweise ist sie meistens gut geölt. Wenn wir ein bisschen da was reinsetzen, dann hackt es am ersten Moment und dann hängt er für eine Sekunde, bevor da was passiert. Also das ist nicht allzu kompliziert. Ich könnte das... Ich kümmere mich um die Ablenkung. Ich könnte das... Okay. Ihr hört mir nicht zu. Ich werde nicht gut im Schleichen sein. Ich werde entschlossen mit den Patrouillen umgehen und sie davon überzeugen, dass wir keine Sorge von ihnen sind. Mhm. Ich möchte die Ablenkung der Wachen übernehmen, wenn es das einfacher für die Kollegen macht. Okay. Wie möchtest du die Wachen ablenken? Ich bin mir sicher, dass wir noch im Haus Gallador, in der La Villa de Gallador, eine Flasche Rum finden, die ich mir mal so ein bisschen casual als Parfum über das Hemd kippe. Nicht so wie sonst. Und einen Schluck nehme. Und dann bin ich einfach ein bisschen an... Oh! Du möchtest einen Betrunkenen spielen. Was? Du möchtest quasi einen Betrunkenen spielen und dadurch die Wachen ablenken. Er ist betrunken. Es bricht mir das Herz. Also gut, ich verstehe, was du tun möchtest. Gut, dann bekomme ich von dir auf jeden Fall einen Wurf auf Stil und Darstellen. Ja, wobei Darstellen... Ja, warte. Ich bin sehr entschlossen dabei, mit dem mal sagen. Ach so, funktioniert. DM-Manipulation. Ja, es ist Stil und Darstellen. Den bekomme ich von dir auf jeden Fall. Stil und Darstellen, was habe ich gesagt? Ja, Stil und Darstellen. Scheiße. Nichts mit Entschlossenheit? Nee. Aber es ist immerhin noch ein Erfolg. Gut. Es ist auch eine Aufwertung. Ich habe einmal richtig gewürfelt. Ja, ist ja schön. Ich habe 12 gewürfelt. Gut. Dann kommen wir erstmal noch zu euch. Was ist euer Plan? Also, mein Plan ist, ich glaube, Schleichen bringt uns nicht so viel voran. Ich werde auf die Patrouille hinzugehen und sie davon überzeugen. Mit deiner Entschlossenheit? Also entweder werde ich sie davon überzeugen, wenn sie dafür nicht empfänglich sind, werde ich sie bedrohen, dass wir keins ihrer Probleme sind, dass sie uns gehen lassen sollten, dass wir einfach wohlhabende Bürger sind von fern, die hiesigen Ausgangssperrenregelungen leider nicht kennen und dass wir aber auf dem Weg sind, auf dem Weg in unser Bett und keine Probleme verursachen werden. Ich finde den Ansatz sehr fantastisch. Ich möchte jemanden bedrohen, dass ich keine Bedrohung für ihn bin. Nein, ich möchte jemanden beeinflussen. Ich möchte jemanden nur bedrohen, falls ich ihn beeinflussen kann. Also ich möchte einfach mit den Wachen reden. Es sind ja auch nur Menschen. Es sind ja auch nur Menschen. Das sind ja keine Hobgoblins. Gut. Also tatsächlich ist es so, dass auf dem Weg zum Geigenplatz selbst die Wache durch Ewing bereits ab, also ihr seht den quasi schon das so langsam ist sehr, sehr jetzt. Also er macht sich in förmlicher Zeitlupe so langsam auf den Weg aus dem Haus Richtung Patrouille und tatsächlich ist der Weg so kurz, dass es so basically die einzige Patrouille ist, die euch über den Weg laufen würde. Okay. Mhm. So. Auf dem Platz selbst, also ihr könnt euch das so vorstellen, dass ihr es also auf den Platz schafft und dann halt unter diesem Konstrukt dann da zu handwerkelt so. Mhm. Und dementsprechend, also wenn du sagst, du möchtest es so machen, dass wenn die Wachen euch da entdecken, dass du anfängst mit denen zu sprechen. Ich glaube, wenn ihr euch da hantieren sehen, ist glaube ich die Zeit für Gespräche auch wieder zu Ende. Das heißt, wenn ich besonders laut werden würde. Ja, das habe ich alles schon vermerkt. Also tatsächlich, ist, wenn ihr da seid, geht es tatsächlich eher ums Umgehen. Aber also wenn wir da sind und keine Patrouillen da sind, dann würde ich einfach den guten Angus dabei unterstützen. Also Patrouillen sind da. Ja. Und also dadurch, dass er sich jetzt um den Geigen kümmert, müsste sich jemand anderes darum kümmern, die Wachen quasi zu umgehen. Also das ist dann quasi wieder. Aber sagen wir es mal so, wenn ich jetzt gut genug darauf würfeln würde, die Wachen zu umgehen, könnte ich dann meine Würfel dafür benutzen, weil es ist ja alles dieselbe Szene. Und ich bin, sagen wir es mal so, jetzt für den potenziellen Zuschauer, ich bin sehr gut darin, gewandt zu sein oder gelehrsam zu sein. Mhm. Wenn ich jetzt sage, und du sagst mir, du hast vorhin gesagt, ja, es kommt jetzt auf Gewandtheit und Gelehrsamkeit an. Und es gilt alles für die gleiche Szene. Eigentlich würfelt man ja am Anfang. Sprich, wenn ich jetzt sagen würde, ja, hey, So, und ich habe jetzt, weiß nicht, ich würde wahrscheinlich mit meinen Werten auf 3 Zähnen kommen. Das wüsste ich ja am Anfang der Sache. Das heißt, ich würde am Anfang anmerken, bevor die beiden Spasten, die nicht in der Lage sind, hier irgendwie unauffällig unterwegs zu sein, könnte ich ja schon sagen, ich bin derjenige, der die 3 Vorteile hat. Nee, wie heißt das? Die Steigerung hat. Bevor die jetzt anfangen, Bullshit zu bauen, fange ich mit der ersten Steigerung an und nähere mich unauffällig, weil ich gebe einen meiner Steigerungswürfel ab. Blablabla. Aber du brauchst 3 Steigerungen, um den Gang zu manipulieren. So, that is what you do. Also tatsächlich, die Steigerung, die ihr braucht, um quasi den Wachen die Wachen zu umgehen, die auf dem Platz selbst patrouillieren, also es geht jetzt nur um die. Da ist halt hier die Stärke 2, also dadurch, dass jetzt, also ich gehe mal an, dass Brian also sich mit dieser einen Patrouille da... Wer ist Brian? Ewing. Vielen Dank. Dass Ewing sich also mit dieser einen Patrouille da zufrieden gibt und ihr also zu zweit Richtung Platz zieht. Dementsprechend ist es natürlich einfacher, diese Wachen zu umgehen. Also es würde dann statt 3 nur noch 2 brauchen. Und dadurch, dass... der Besoffene natürlich eine gewisse Unruhe verbreitet, die man auch ein bisschen hört, würde sich der Schwierigkeitsgrad dafür nochmal halbieren. Und jetzt für all jene, die dieses Spielsystem noch nicht so ganz verstehen. Also wir. Wann passiert, also was ist so die zeitliche Abwicklung des Ganzen? Also die zeitliche Abwicklung, es ist so ein bisschen, du hast es vorhin ganz gut eigentlich gesagt, so in dem Moment, wo ich euch quasi frage, wie ihr, also was ihr machen wollt und euch den Ansatz dafür gebe, ist es, als wenn einfach so ein minimaler Time-Freeze kurz passiert. So, wo ihr einfach sagt, was ihr tun wollt, dann geht die Zeit quasi weiter und die Dinge passieren in basically wie in die Kampfreihenfolge. Das heißt, das, was die anderen tun, hat aber keine Auswirkung mehr auf das, was die anderen tun. Unter Umständen. Also wie gesagt, dass Brian zum Beispiel diese Patrouille ablenkt als Besowski, der sein Ausschlag ist. Das wirst du uns halt zwischendurch rein. Ihr hattet was vor, was eigentlich 3 gekostet hätte, aber es kostet noch 2. Genau. Nice. Okay, cool. Genau. Und, long story short. Ewing sorgt für Ablenkung. Ich sorge dafür, dass du zum Galgen kommst. Und du manipulierst den Galgen. Wenn ich den Galgen manipulieren kann, gehöre ich dann zu euch? Das reden wir, wenn wir Fuentes auf unserem Schiff haben. Okay. Habe ich euch die Geschichte erzählt, in der meine Frau sich mit meinem Dienstjungen vergnügt hat? Was hat das mit mir zu tun? Oder meinem... Hallo, ich bereite mich auf meine Story vor. Ihr dürft auf jeden Fall schon mal würfeln, ihr beiden, weil ihr habt noch gar nicht gewürfelt für die Sequenz. Auf was dürfen wir denn? Also du kümmerst dich um den Galgen, deswegen machst du auf jeden Fall Verstand und Gelehrsamkeit. Und du kannst basically jeden alles Mögliche machen, was so in die Richtung von Übersicht und Stealthiness und... Also beispielsweise, du kannst Gewandtheit und Verbergen benutzen, du kannst... Entschlossenheit und Beeinflussen benutzen, weil ich probiere nicht zu stealthen, ich werde auf die Wachen zugehen und mit ihnen reden. Also du willst zu den Wachen am Platz gehen? Wenn Wachen kommen, die uns dabei erwischen, dass wir den Galgen sabotieren, werde ich straight hingehen und sagen, Freunde, wir sind arme Leute, die sich verlaufen haben von fernher, aber das soll nicht euer Problem sein. Ich werde mit ihnen reden. Sobald die Wachen euch am Galgen blicken, nicht nur, dass ihr die Ausgangssperre umgehen wollt, sondern dass ihr euch offensichtlich am Galgen zu schaffen macht. Also, ich habe ganz kurz, also, darf ich derjenige anfangen, der am meisten Shit hat? Das könnt ihr tatsächlich... Ich muss erstmal würfeln. In den Rahmensequenzen könnt ihr das unter euch was machen. Aber nicht, dass du uns jetzt in die Scheiße reitest, bevor ich anfangen kann, meinen geilen Shit zu machen. Ich hab noch gar nicht gewürfelt. In den Actionsequenzen ja, in den Rahmensequenzen ist es tatsächlich euch überlassen. Das heißt, er kann uns jetzt in die Scheiße reiten, bevor wir anfangen, unseren coolen Shit auszumachen. Nein, ich verhindere das gerade, weil, also wie gesagt, sobald euch die Wachen am Geigen sehen werden, wird es... Okay, von mir aus stealthen wir da auch ran. Wenn das nicht geht, mit den Wachen zu reden, dann... Also die Möglichkeit, mit der Wache zu reden, die hättet ihr quasi bei der auf dem Weg gehabt. Ja. Das ist die, der sich offensichtlich jetzt Brian an, Ewing annehmen möchte. Okay. Deswegen, Kannst du bitte diesen Hut für immer aufbehalten? Es sieht so gut aus. Okay. Genau, das dann, ist das, Dann wird nicht geredet, dann kümmere ich mich darum, dass der gute Angus möglichst ungesehen an den Galgen kommt. Gut, dann bekomme ich von dir einen Check auf Gewandtheit und Verbergen. That you do. Ich ahne etwas. Ich ahne etwas. Gibt es nicht irgendwie Bonuswürfel oder was? Jetzt extra schon. Wenn du irgendwo was, also wenn du bei einem von den beiden Sachen eine 3 hast, kannst du einen nochmal würfeln. Du meinst, Einer von den, also wenn du einer oder beide Skills, die du jetzt hattest, wenn die auf Stufe 3 sind, steht auch ganz unten drunter. Dann darf ich nochmal. Kannst du einen W10 nochmal neu würfeln davon. Okay, ja, that helps. Ich habe schade, ich hätte das sehr gerne erzählt, was glaube ich passiert wäre, aber das ist auch schön. Don't be all. Gut, dann geht die Szene weiter und Brian tut, Ewing tut, was er tun möchte. Ich laufe raus mit meiner fast geleerten Rumflasche und mache meinen Weg Richtung Marktplatz und die erste Wache, die sich mir in den Weg stellt, wird Zeuge von meinem kleinen Nervenzusammenbruch. Wisst ihr, ich habe ihr alles gegeben. Ich habe dieses riesige Haus, dieses riesige Schiff. Ich war nur ein paar Tage auf See. Dann komme ich nach Hause und finde sie mit unserem Scheißknappen im Bett. Ich habe auch meine Verfehlungen gehabt im Leben, wissen Sie. Sie kennen doch dieses junge Mädchen aus der Taverne unten an der Straße. Ich sag Ihnen. Aber das war nicht das Gleiche, was Sie mit François hatte. Ja, Angus und... Junger Mann, möchten Sie auch einen Schluck von diesem leckeren Rum? Ich hab sie geliebt! Die Geräusche, die die Nacht durchtrennen, sind in diesem Moment das Heulen eines unfassbar aufgebrachten und offensichtlich sehr angetrunkenen jungen Mannes, gefolgt vom Klirren einer Glasflasche, die zu Boden fällt, sowie zwei leicht amüsierten und gleichzeitig angewiderten Montagna-Wachen. Das sind die Schlimmsten. Als du nur merkst, wie dich die erste Hand am Kragen packt und ungefähr einen halben Meter weit zu Boden wirft und jetzt zwei unfassbar unverhohlene Männer über dir siehst, die lachen und in einer merkwürdig animalistischen Gewalt einfach furchtbare Gewalt an dir üben. Und immer hörst du Rufe wie diese verdammten Kastilier. Nicht mal viele Frauen können die aufpassen. Es tut mir leid, da muss ich wohl gestolpert sein. Als dich ständig etliche Fußtritte an sämtlichen Körperregionen treffen. Ich glaube sie auch. Hören Sie auf, ständig zu stolpern. Und du zwei weitere Wunden davon trägst. Kann ich versuchen... Die Flasche scheint ja zu Boden gegangen zu sein und zersplittert zu sein. Mhm. Eine dieser Glasscherben zu nehmen, um in einem unbedachten Moment nach einem dieser Wachen, nach dessen Kehle zu schlitzen. Ja, das könntest du tatsächlich tun. Dadurch, dass das allerdings nicht deinem Ansatz entspricht, bräuchte eine Steigerung von dir, damit du innerhalb dieser Sequenz eine Scherbe findest und eine zweite, damit du die Wache triffst. Ich habe ja jetzt schon eine ausgegeben für diese ganze Show, oder? Ja. Ja. Dann? Dann wirst du leider ein kleines Schlagbüdel der Wachen an diesem Abend. Allerdings seht ihr jetzt eure Chance, an der großen Kreuzung diese grausame Szenerie zu verlassen und euren Weg zu eurem Ziel zurückzulegen. Angus, jetzt oder nie? Jetzt! Oder nie. Aber er wird übel zusammengeschlagen. Guckt, Angus. Er zertritt sein Gesicht. Er hat sich geopfert. Er wird nie wieder so aussehen wie zuvor. Er hat sich geopfert. Seine Nase beugt Angus, sich nach innen. Halt die Schnauze. Seine Zähne liegen davon. Bevor ich dir die Fresse poliere. Er hat sich geopfert. Entstellt. Für die Mission. Übelst hässlich. Wir müssen es zum Geigen schaffen. Sein gesamtes Gesicht zerstört. Sonst... Sonst ist es halt... Die ganze Zeit und will quasi einen Perception-Check würfeln, ob die Wachen das hören, aber es gibt's nicht. Ist nutzlos, wenn wir es nicht zum Geigen schaffen. Also halt die Schnauze und folge mir. Natürlich. Und ich mache mich auf den Weg zum Geigen. Ich folge ihm. Ja, tatsächlich ist an der großen Kreuzung lediglich diese Zwei-Mann-Wache postiert, die offensichtlich gerade damit beschäftigt ist, einen vermeintlich wehrlosen und betrunkenen Castilla zurechtzuweisen. Nicht nur, weil er die Straßen trotz Ausgangssperre betreten hat, sondern weil er auch noch ein Castilla ist. Oh, das sind die Schlimmsten. Woran haben Sie das gesehen? Naja, du wohnst in Altamira, was sie besetzt haben. Basically alles, was nicht irgendwie obrig, also die Gouverneurin, ihr Marschall oder Gaspar oder sämtliche Wachen sind Gaspar. Basically Castilla. Furchtbar. Ja, wie wollt ihr euch Richtung Marktplatz fortbewegen? Also, wenn die Möglichkeit, jemanden zu beschwatzen... Ist es keiner mehr da. Es ist niemand da. Also die einzige Wache, also die große Kreuzung ist so wenige Meter, wenige 50, 60, 70 Meter vom großen Platz entfernt. Offensichtlich haben sie gesagt, heute stellen wir da nur zwei Wachleute hin. Die sind, wie gesagt, gerade beschäftigt. Und ja, wenn ihr auf den Platz zuhaltet, seht ihr hier und da natürlich die Fackeln, die halt immer mal in die Seitengassen biegen oder aus den Seitengassen herauskommen. Aber aktuell ist der Weg in die hintere Mitte des Platzes sehr frei und unbewacht. Wenn der Weg sehr frei ist, dann möchte ich natürlich vorsichtig, aber trotzdem... zügig auf den Geigen zu. Ich sehe so wenig, meine Haare sind mir im Weg. Ja, es passiert, wie ihr es erzählt. Ihr steht jetzt also unter der tatsächlich für die Verhältnisse, die ihr gewohnt seid als Piraten oder Freibeuter eher gesagt, doch sehr, sehr große Holzkonstruktion, die offensichtlich nicht nur hingestellt, sondern richtig mit Fundament in den Platz eingelassen ist. Angus, kümmere dich um den Geigen. Ich werde dafür sorgen, dass dir nichts passiert. Also ich habe drei Erweiterungen. Steigerungen gewürfelt insgesamt. Und ich würde gerne so viele wie möglich da rein investieren, dass also das basically alle manipuliert wird. Mhm. Ich möchte gerne halt, whatever, irgendwas, ich möchte ihnen halt, ich möchte dafür sorgen, dass er sich darum kümmern kann. Wenn irgendwas, wenn Probleme auftreten, kümmere ich mich darum. Mhm. Also wie gesagt, ich würde gerne, ich habe drei Steigerungen zur Auswahl. Das ist alles, was du brauchst. Die würde ich alle da rein investieren. Ja, du kannst mir jetzt auf jede beliebige Art und Weise sagen, wie du diesen Geigen... Also als Beispiele werden hier zum Beispiel genannt, dass die Klappe unter dem Strang sich nicht öffnet, der Querbalken mit dem Strick unter dem Gewicht des Verurteilten abbricht oder der Strang selbst sofort reißt, weil er halt angesäbelt ist. Ich hätte gerne... Erzähl, wie du es tust. Ich mache mich daran, ich gucke denjenigen an, der mich an diesen Punkt gebracht hat und ich sehe in mir, ich sehe die Möglichkeit, okay, ich kann endlich dafür sorgen, dass man mich respektiert. Und ich grinse nochmal so ein, zwei Mal und ich sehe diesen ernsten Gesichtsausdruck und ich wende mich wieder meiner Arbeit zu und ich überlege, okay, wenn die Falltür sich einfach nicht öffnet, ja, dann wird halt nochmal irgendwie erforscht. Es macht keinen Sinn. Okay, was macht Sinn? Scheiße. Und ich arbeite einfach darauf hin, dass die Falltür öffnet sich, aber, und ich habe anscheinend die Zeit, ich krabbel einfach nochmal an der Höhe hoch und ich fange an, das Seil anzuritzen. Mhm. So. Und wenn die Falltür geöffnet wird, baumelt er für einen Moment und er baumelt und er baumelt und er baumelt. Und dann ist es 1, 2, 3 und das Seil schnappt und er fällt runter. So, die Falltür ist schon offen und dann schnappt er runter. Und in dem Moment fällt er nach unten und... Da unten wird nicht gut bewacht, warum auch. Wenn derjenige da unten ankommt, da steht halt vielleicht so ein Jockel, der ist dafür zuständig, den sabbernden Lappen, der da noch übrig ist, irgendwie wegzutragen. Ha. Aber es ist einfach so, das Seil reißt. Die Falltür ist schon offen, sie wurde gelegt. So funktioniert der ganze Prozess. So funktioniert der gesamte Prozess. Und er wird fallen. Und er wird unten landen. Und dann sind wir ready to strike. Und so wird es passieren. Und darauf baue ich alles hin. Und da investiere ich alle meine drei Steigerungen hinein. Ah. Während du unterwegs bist, am Geigen, überm Geigen, unterm Geigen. Ja, ich krabbel wie so ein Eichhörnchen. Es ist überall so. Seht ihr plötzlich, wie sich... ein bisschen Licht immer mal mehr oder weniger auf euch zu bewegt. Dieses Mal scheint es tatsächlich ein bisschen näher zu kommen. Ich nehme an, du hast noch eine Steigerung übrig. Ja. Wie möchtest du euch verbergen? Wie sieht es aus? Also stellt euch diesen Geigen vor, der ist halt, der hat an vier Seiten so seine Stützpfeiler und in der Mitte auch so. Also es ist ein bisschen wie so ein Säulenlabyrinth quasi. Nun, ich habe keinen Alkohol mehr. Als alter Soldat sage ich, der Plan muss funktionieren, komme was wolle. Und wichtig, dass der Geigen sabotiert wird, wichtig dafür ist Angus, nicht ich. Das heißt, ich gebe mich der Wache zu erkennen. Ich lenke sie. Ich dachte, du hast ja auch Verstecken gewürfelt. Also es ging also... Achso, ich muss... Also es war jetzt wirklich, also es funktioniert. Es ist halt nur, und das für die Zuschauer so, wie gesagt, es ist, ich erzähle das Setpiece und dann erzählen die Spieler, wie das passiert, was sie tun. Aber hätte er nicht am Anfang das wo beginnt das Setpiece? Das Setpiece begann quasi in dem Moment, als ihr in die Nacht hinausgeht. Aber hätte er dann am Anfang voraussehen müssen, dass er am Ende erwischt wird und dann sagt, ich werde am Ende ein Aids da rein investieren, dass das passiert? Deswegen sage ich ja, also wie gesagt, die erste Wache hätte die ablenken können, auf x-beliebige Art und Weise, aber die Wachen, die halt am Platz patrouillieren, wenn die euch am Geigen sehen, nehmen die euch halt hops. Okay. So. Also er hätte damals schon ein Aids-Token aufbewahren müssen, in dem Sinne, dass er irgendwann mal erwischt werden könnte. Naja, also was heißt aufbewahren? Es ist halt, also wenn ihr zum Beispiel, wenn du eine und er zwei Steigerungen gehabt hättet, hättet ihr die zu dritt ausgeben können, damit ihr den Galgen sabotiert, wärt dann aber auf dem Rückweg probably von der Wache angehalten worden. Also ich weiß schon in dem Moment, wo ich weiß, es braucht drei Steigerungen, um den Aids zu sabotieren, die muss ich jetzt investieren. Und dann sitze ich jetzt hier die ganze Zeit und warte darauf, dass wir erwischt werden, weil ich weiß, ich habe drei gebraucht, ich habe drei investiert und jetzt warten wir. Also, lass uns da im Anschluss gibt es ein kurzes Feedback und Eindrücke und Ideen dazu. Weil ich glaube, sonst verrennen wir uns jetzt. Ja, ich weiß, was du meinst, aber also, ich kläre es. Okay. Ich merke, wie Angus die ganze Zeit am Galgen irgendwie rumklettert und ich das Gefühl habe, dass er da schon relativ sicher ist, weil er irgendwie in dem Galgen so rumklettert und ich versuche einfach, mich so nah wie möglich an einen der Pfeiler zu drücken und zu schauen, wo wirft die Fackel den Schatten hin, und ich probiere mich an diesem Pfeiler einfach in dem Schatten zu halten, um nicht entdeckt zu werden. Und nach einigen Drehspielchen um die Säule wird es wieder dunkler um den Galgen herum. Nachdem Angus wieder zu dir runterklettert und ihr euch jetzt unter dem Gebälk wieder Richtung Kreuzung seht, wartet ihr nur auf eine Öffnung, die ebenso groß ist wie jene, durch die ihr überhaupt erst hier hingekommen seid. Es dauert nicht lange und diese Öffnung ergibt sich wieder. Ihr stürmt vom Platz wieder zurück. Die große Kreuzung liegt vor euch. Ihr hört zwei lachende Wachmänner, die langsam anscheinend den rechten Weg gewählt haben und einfach so langsam in der Nacht verschwinden. Deshalb habe ich die AfD gewählt. In dem Moment, wo ich das gesagt habe, wusste ich, bitte kein Witz. Aber jetzt weiß ich, wie du dich immer fühlst. Hey, ja. Als ihr kurze Zeit später wieder auf der Türschwelle von Diaz an der Villa steht und einen durchaus unschön zugerichteten Mann, der vorne auf der Türmatte liegt und beächtlich nach Rum riecht. Keine meiner besseren Ideen. Keine davon. Wie immer einen großen Dienst. Komm rein, Alter. Alter Hund. Ich glaube, ich habe Blut im Stuhl. Warum ich das weiß? Weil ich mich ein bisschen eingeschissen habe. Was, rot? Das ist okay, alter Junge. Angus flickt dich schon wieder zusammen. Warum muss ich immer die Leute zusammenflicken, die Blut im Stuhl haben? Ich meine, meine Fähigkeiten innerhalb der Chirurgie sind wirklich mannigfaltig. Ich habe... Weil du für rektale Angelegenheiten... Anscheinend. Aha. Was bin ich? Ein außergewöhnliches Talent. Ja. Took an unusual turn. Ja, dann mache ich mich daran, seinen Arschloch zu vermieden. Ja, es muss halt sein. Dinge, die ich nie hören wollte. Ich meine, ohne Scheiß, wir wollen noch ans Ziel kommen, oder nicht? So begebt ihr euch in die dunkle Umarmung der Nacht. Jesus Christ. Dankeschön, wir sind das Explorers Pack. Wenn ihr Niveauwünsche habt, ruft sie einfach. Dann schaltet einfach ab über diesen Sonntag wieder ein. Ein Glück ist meine Schminke verlaufen, sonst würde sie jetzt damit anfangen. Guten Gewissens findet ihr euch kurz darauf in euren Betten in den Kammern der Villa Gallardon wieder. Tatsächlich ist es, obwohl der kurzen Zeit und der äußerst wilden Umstände, die in Altamira herrschen, eine recht erholsame Nacht, nicht zuletzt, da ihr euch sicher seid, den Grundstein für eine fulminante Rettungsaktion gelegt zu haben. Als ihr am nächsten Morgen aufwacht, hört ihr schon reges Treiben in den Straßen. Allerdings ist es weniger das Marktgeschreie oder die einzelnen Läden in den Laden, in den Straßenzeilen, sondern eher viele, viele Menschen, die alle in eine Richtung strömen. Auch ihr macht euch an diesem Morgen auf, als ihr aus dem Haus tretet und den großen Vorplatz des Rathauses zieht. Könnt ihr euch nicht davor verstecken, dass ihr auf der großen Kreuzung vor dem Platz einen nun durchaus beträchtlichen, großen, getrockneten Blutfleck seht, der sich offensichtlich mit ein wenig Rum vermengt hat. Der durchaus Gesprächsstoff ist bei den Leuten der Stadt. Ich weiß nicht, warum sie mir immer wieder auf den Damm getreten haben. Ihr wart mir immer jemand, der einen sehr, stabilen Damm hatte. Das ist ekelhaft. Das ist ganz, also ihr wart mir immer ein Vorbild. In all den Zeiten, wo mein Damm... Seid ihr sicher, dass eure Sabotage dazu genügen wird, Fuente zu retten? Und ich werde kurz wirklich ernst. Ich war mir in wenigen Sachen so sicher, wie als das funktioniert hat. Ohne Witz, euer Damm mag nachgeben. Meine Frisur mag nachgeben. Hm. Aber das, was ich an diesem Ort verbracht habe, es mag niemals nachgeben. Als ihr auf den Platz tretet, steht ihr inmitten einer riesigen Menschenmasse. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ich kann eine Kutsche steuern. Wir brauchen... Was ist daran witzig? Ich kann wirklich eine Kutsche steuern. Ich muss mich daran erinnern, als ich das letzte Mal gesagt habe, dass ihr eine Kutsche steuern könnt. Oh Gott. Ihr müsst mich verwechseln mit dem letzten Mündel, das ihr genommen habt. Ich kann wirklich Kutsche steuern. Wir geben uns Mühe, wir packen ihn auf meine Kutsche und dann fahren wir los zu unserem Schiff. Es geht um Fuentes. Ich kann wirklich eine Kutsche steuern. Ich denke... Wir bringen ihn einfach an Bord. Ich denke... Und wir liefern ihn aus. An das, was wir... Entweder an diejenigen, die uns... Angus! Ich denke, dass wir uns an das halten, was wir gestern gesagt haben. Wir müssen erstmal an Fuentes rankommen, bevor wir darüber überlegen, wie wir ihn da rausbekommen. Eins nach dem nächsten. Eure Unterredung ist einer kleinen Anzahl Leute neben euch nicht verborgen geblieben. Ein paar mehr außenrum haben fragend die Köpfe zu euch gerichtet. Als ihr euch umseht, seht ihr in den Blicken vor allem Furcht, Resignation und Unwissenheit über die Zukunft von Altamira und der Bewohner selbst. Die Leute, die dicht um euch rumstanden, werden ein bisschen hellhörig, als ihr von Dingen wie Befreiung von Fuente redet. Der Festplatz ist äußerst feierlich geschmückt. Überall hängen Banner, es gibt Fahnenträger, sogar eine kleine Parade wird aufgeführt. Um euch rum seht ihr Bauern, Händler, Adlige. Das ganze Dörfchen und Städtchen ist hier zusammengekommen. Auf der Henkersbühne selbst steht ein leicht dicklicher, mit schwarzer Maske behangener Mann, der an einem großen Holzhebel steht und sich fast schon hungrig den Bauch reibt. Plötzlich aus dem Nichts hört ihr ein ganz lautes Achtung! Die Gouverneurin! Und seine fast schon, wie man sie aus alten Filmen kennt, leicht dicklichere Frau mit einem riesigen, gerüschten Kleid dessen Rock hinten einen fast schon Kardashian-esken Hintern vermuten lässt. Allerdings, wie ihr wisst, nur ein Stahlgestell ist. Aus ihrer Residenz hervortritt. An ihrer Seite Chevalier Gaspard. Der ein unmöglich arrogantes Lächeln auf den Lippen trägt. Hinter ihnen ist die Person der Stunde selbst. Andrés Miguel de la Fuente, der waffenlos, aber tatsächlich ungefesselt hinter ihnen hergetrieben wird. Und um euch herum hört ihr die Stimmen. Was es für eine ekelhafte Machtdemonstration sein soll, dass sie diesen Mann komplett ohne Fesseln zum Galgen schleppen kann. Als die drei auf dem Podest ankommen, wird Andrés Miguel de la Fuente sofort die Schlinge um den Hals gelegt. Die Gouverneurin, die sich einen unfassbar großen Fächer zugelegt hat und nun wirklich mit einer Hochsteckfrisur und einer großen Brosche in den Haaren auf das Handy da blickt, was sie ihr Volk nennt, sich Luft zufächert, den Fächer einmal zumacht und den fast schon wie einen Stab auf das Publikum einmal richtet und sagt: Seht ihr, ihr dümmlichen Castilla? Ich habe nicht nur euch unterjocht, sondern auch noch das, was ihr als wagemutig oder gar heldenhaft bezeichnen würdet. Dieser Narr. Wie einfach es doch war. Wisst ihr, euch haben wir einfach von oben herab geputzt. Wir sind in euren Affen gefahren und haben uns genommen, was wir wollten, weil das ist das, was wir tun. Ihr schwächlichen Castilla. Erst gestern haben mir meine Wachen erzählt, dass einer von euch um sein Weib weinte. Anstatt Manns genug zu sein und sich sein Weib zurückzuholen, weint er sich aus bei meinen Wachen. Sacre bleu. Was für ein armer Wicht. Nun denn, ich möchte mich und euch nicht länger auf die Folter spannen und ich würde sagen, lasst uns dieses Fest beginnen. Sie setzt sich auf einen prunkvollen, gearbeiteten Stuhl, der auf der Bühne steht. Und während der dickliche Henker schon langsam die Hand um den großen Hebel stellt, schallt allerdings ein anderes Wort durch die Menge. Oh, nein, Madame, ich würde genau noch etwas sagen, denn ich bin es ja gewesen, der diesen Schuft erst zu Ihnen gebracht hat. Gaspar! Mit meiner unfassbar mächtigen Magie. Ja, ja, ihr solltet alle zitieren, ihre kleinen Hunde. Wenn ich wollte, könnte ich in jedem eurer Häuser sofort auftauchen. Aber ich möchte es nicht, weil eure Häuser stinken. Und ihr stinkt. Und ich möchte so wenig mit euch zu tun haben wie möglich. Ach, wie einfach es war. Ihr Freibeuter, ihr seid alle so gleich. Ihr sucht immer nach Kumpanen und Schwertbrüdern und weiß der Geier, was ihr alles sucht. Wie einfach es doch war, sich einfach in die Reihen der Eurigen zu stellen und aus dem Nichts heraus eure größtes Ab und Gut in unseren Kerker zu schmeißen. Und ihr nennt euch stolzes Volk? Worauf seid ihr stolz? Dass ihr es nicht schafft, die einfachsten Sicherheitsvorkehrungen zu treffen? Euer Oberhaupt zu beschützen? Ihr widert mich an. Nun, der Tod eures geliebten wagemütigen Helden soll mir alle Freude bereiten, die euer dümmliches Volk mir niemals geben könnte. Und auch er setzt sich hin. Ewing. Ja. Du und ich, wir holen uns Fuentes. In der Hoffnung, dass der Strick nicht funktioniert. Angus, du holst die Kutsche. Ich kann Kutsche fahren. Das hast du uns schon tausendmal gesagt. Ich kann Kutsche fahren. Wir holen Fuentes und bringen ihn zur Kutsche, koste es, was es wolle. Finden wir Gaspar auf dem Weg, gehört er mir. Habt ihr das verstanden? Ich hol die Kutsche. Sei mein Gast. Ich hol die Kutsche. Er ist aber wirklich ein Widerling, ist er nicht? Hast du eine persönliche Fehde mit ihm? Verrät. Ihr seht um den gesamten Platz außenrum und auch am um den gesamten Platz herum stehen Wachen. Es sind immer Dreier Teams. Tatsächlich sind 4 Stück postiert. Was ihr hört, ist, dass eine aufgebrachte Frau einem der Wachen ins Ohr flüstert und dann unter großem Geschrei, gefolgt von den Wachen, den Platz verlässt. Und ihr seid dankbar darüber, dass Frau Diaz Gallardon den Teil, den sie beitragen konnte, beigetragen hat und euch um ganze 2 Schlägertrupps erleichtert. Das bedeutet, wir haben jetzt noch 2 Schlägertrupps? Nee, es waren 6, jetzt sind es nur noch 4. Okay, jetzt sind es 4. An denen müssen wir vorbei. Ich kann Kutsche fahren. Also... Ist das jetzt eine neue Szene? Genau, jetzt geht eine neue Szene los. Es ist jetzt auch die mitunter grandioseste und spannendste Szene. No pressure at all. Also überlegt euch gut, was ihr tut. Der Galgen ist manipuliert. Ja. Wir haben wahrscheinlich das Momentum, wenn der Tote nicht tot ist. Für einen Moment. Wir sollten all unsere all unsere Energie darauf legen, ihn da reinpacken. Mit da rein meine ich die Kutsche, die ich fahren kann. Und uns verpissen. Also wirklich einfach. Ja. Da stimmt was nicht. Wir müssen hier weg. Und in dem Moment, wo da müssen wir weg ist, müssen wir weg. Weil wir sind diejenigen, die weg müssen. Ja. Brauchen wir ein Ablenkungsmanöver? Ich glaube, wir verschwenden mit einem Ablenkungsmanöver Zeit, dass wir darauf verwenden könnten, einfach uns zu verpissen. Also ich sag... Außer du willst dich opfern. Nein. Aber um mal kurz den Gegebenheiten dieses Systems entgegenzutreten. Was sind die Sachen, die wir erfüllen müssen? Da wollte ich gerade zu kommen, ich wollte nur eure Unterhaltung nicht unterbrechen. Also, meine Herren, wir haben folgende Möglichkeiten. Ihr könnt eine Steigerung ausgeben, um einen Schlägertrupp wegzulocken. Beispielsweise indem ihr, wie schon Frau Gallardon, einfach ein bisschen Aufruhr verursacht, der gestillt werden muss. Ihr müsst euch in Stellung bringen, was 3, weil ihr 3 seid, 3 Steigerungen braucht. Nein, wir sind 3 Leute. Dadurch, dass ihr den Galgen sabotiert habt, müsst ihr keine 3 Steigerungen ausgeben, um den Strang zu durchtrennen oder Fuente aufzufangen, wenn die Klappe runterfällt. Allerdings müsst ihr 2 weitere Steigerungen ausgeben, um Fuente um den zu greifen und durch Feind und vermeintlich auch Freund Richtung Fluchtmöglichkeit zu ziehen. Das heißt, wir brauchen so oder so 5 Steigerungen. Also abhauen. Und uns den Weg freischießen. Das ist die einzige Möglichkeit, ehrlich gesagt. Ja. Es gibt keine andere Möglichkeit, von hier wegzukommen. Also ich sag's mal so, Also so dass das Optimum wären quasi 6. Mhm. 5, wenn ihr keinen Schlägertrupp ablenkt. Ja? Würden jetzt alle auf denselben Scheiß würfeln? Basically, ja. Also selbst wenn also ich würde hier tatsächlich, also ja, wir müssen ja sagen, auf was. Also wenn jetzt hier Kollege Ewing richtig heftig darin ist, auf die Fresse zu gehen. Ich bin heftig im Schleichen und er ist heftig im Entschlossenheit. Dann müssen wir trotzdem alle auf dasselbe würfeln, um... Nee, wenn ich so höre, würde ich es nicht sagen. Also wir können uns vorher überlegen, wie wir an die Sache rangehen wollen. Naja, also das Ding ist, ihr habt gewisse Vorkehrungen getroffen. So, also ihr wisst in eurem Köpfen, der Scheiß ist sabotiert. Ihr wisst, wie dieses Szenario ablaufen wird. Dementsprechend solltet ihr halt darauf würfeln, was dem halt zugute kommt. Also es ist halt dieses so, dadurch, dass ihr wisst, dass halt dass das Ding durchreißen wird und er halt, sobald das Ding durch ist, er runterfallen wird und frei in Anführungszeichen ist, solltet ihr eure Ansätze halt dementsprechend wählen, dass ihr halt reinpreschen könnt, den Guy picken und wegdashen. Okay, Jürgen Engels. Wenn ihr sagt, ihr wollt noch Leute ablenken oder so, könnt ihr das auch machen? Wer braucht das schon? Ja, also jetzt mal ehrlich, wenn ich damit mehr Würfel werfen könnte, indem ich Leute ablenke, dann würde ich das doch machen, wenn das quasi in die Gesamtheit der Szenerie mit hineinspielt. Wenn das deine Art und Weise ist, dann tu dies. Ich denke, ich für mich denke, die Castilla sind eh zornig gegenüber der Besatzung. Und wenn wir hier einen Aufruhr starten, dann werden sie uns auf irgendeine Art und Weise helfen. Ich würde probieren, so viel Trubel wie möglich zu veranstalten. Andererseits, Ewing, wir kennen uns lange genug. Wenn du meinst, du kannst vorher ein Ablenkungsmanöver starten, vertraue ich dir. Nun ja, ich würde auch nur einen Trubel starten. Also um ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, ich würde auf jeden Fall sagen, dass die das den Befreiten ergreifen und mit ihm fliehen, sowie das in Stellung bringen, definitiv Entschlossenheitswürfe. Also würdest du uns jetzt theoretisch sagen, was möglich wäre oder was nötig wäre, um zu erreichen, was möglich wäre? Sprich, du würdest jetzt die Szene beschreiben und würdest sagen, Ihr habt das und das. Hey yo! Ihr habt das und das sabotiert. Und jetzt geht's in die Richtung. Und jetzt erzähle ich euch, was abgehen kann, damit ihr wisst, was abgeht. Ja, also ja, basically. Also das Ding ist, es ist halt ja, so. Ja, dann hau raus. Okay. Yeah, this what I did. Also das sind literally die Etappen, die es in dieser Sequenz gibt. Es sei denn, ihr habt jetzt noch andere Sachen, die ihr irgendwie mit reinnehmen wollt, die jetzt hier nicht beschrieben sind. Das ist kein Problem. Ihr müsst euch halt die Frage stellen, so, was macht halt, also ihr wisst auf jeden Fall, dass sobald feststeht, dass Fuente nicht tot ist, dass der Aufruhr im Volk gigantisch sein wird. Okay, also okay. Wir wissen, ich mache meine Arbeit gut. Er wird nicht sterben. Du machst deine Arbeit gut, er wird nicht sterben. Und du fährst gut die Kutsche. Ich kann Kutsche fahren. Ich weiß für meinen Teil, dass ich, ich möchte einfach in dem Moment, wo er fällt, wir haben ja gesagt, er fällt und dann dauert es einen Moment, bis der Strick reißt. Die Zeit möchte ich nutzen, um einfach irgendeiner Wache ins Gesicht zu schießen. Ich würde gerne... Ich werde einfach meine Pistole ziehen, ich werde auf irgendeine Wache schießen. Ich werde den größtmöglichen Aufruf veranstalten, der ich da würde ist. Gerne mich so weit wie möglich darauf vorbereiten. Ich weiß, dass der Strick reißen wird, weil ich weiß, dass ich es perfekt gemacht habe. Ich weiß auch, dass ich eine Kutsche fahren kann, als werde ich mich um eine Kutsche kümmern und werde einfach sagen, in der Sekunde, wo der Strick reißt, wo meine Leute ihren Scheiß machen, ich weiß, ich kann mich auf sie nicht verlassen, aber irgendein Scheiß wird passieren. In der Sekunde, wo das passiert, bin ich bereit, einfach zu sagen, ey, ihr seid an Bord, hey ja! Also ich sag auf jeden Fall, was ich sagen kann, die Eigenschaft, glaube ich, nach meinem Dafürhalten mit allem, was jetzt passiert, gewürfelt wird, ist auf jeden Fall Entschlossenheit. Das ist vor allem deswegen wichtig, weil, also das mit dem Schießen kannst du halt machen. Ich erinnere nur einmal daran, also jetzt wäre es nicht so wichtig, aber vielleicht später noch. Wenn ihr halt etwas tun möchtet, was abseits eures Ansatzes liegt, dann kostet es immer eine Steigerung mehr. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, du willst ihm halt weg, du willst ihm ins Gesicht schießen und dann weglaufen, wäre halt die, wäre eine normale Steigerung, um halt den anzuschießen, aber dann halt im Trubel der Masse zu entkommen und um halt auch und der Masse auch gleichzeitig irgendwie ein bisschen auszuweichen, würde dann halt zwei Steigerungen brauchen, weil es eine eher athletische Geschichte ist. Okay. So. Aber dadurch, dass ich, also ich sage jetzt einfach, dass alles, was jetzt passiert, mit Entschlossenheit zu tun hat, von daher derived es nicht unmittelbar so sehr vom Ansatz, deswegen würde ich das euch gönnen, damit ihr es so fulminant wie möglich gestalten könnt. Ich würde gerne, bevor all das losgeht, die Meute anstacheln und schreien, das ist gar nicht Fuente! Die wollen uns hier irgendjemanden unterjubeln, damit wir die Fresse halten, das ist nicht Fuente! Also dann, wenn du schießen möchtest, wäre es für dich auf jeden Fall Entschlossenheit und Zielen. Oder Waffen? Na, wenn du schießen willst, dann ist es Zielen. Mhm. Für dich ist es auf jeden Fall Entschlossenheit und... ich würde ja sagen, überzeugen. Würde ich auch sagen. Mhm. Sind wir uns einig über den Plan? Mhm. Also, ihr lasst mich endlich eine Kutsche fahren. Ja, fahr die Kutsche. Das haben wir schon die ganze Zeit. Hör doch einfach mal zu, Mann. Und wenn du die Kutsche nicht richtig fährst, ist die zweite Muskete für dich. Dann, rufen Sie bitte, meine Herren. Achso, du brauchst natürlich, Reiten, fahren gibt es als Talent. Ja, tatsächlich ist die Kutsche... ist die nächste Sequenz. Ach, dann. Also du kannst dich, du kannst jetzt deinen Ansatz quasi frei wählen, je nachdem, was du tun möchtest. Also wie gesagt, ich habe, das sage ich jetzt mal zuerst, damit du das in dein Gespinst mit einbauen kannst. Ich habe den Galgen manipuliert, auf dass er einfach durchcrasht und die Kutsche steht bereit. Und ich bin einfach da und bin so, okay, das ist meine Chance. Mhm. Sobald er durchcrasht, bin ich bereit, dass die anderen ihn nehmen, auf die Kutsche reißen und ich bin also bereit. Also du chillst schon bei der Kutsche quasi? Wenn das möglich ist, dann möchte ich bei der Kutsche chillen. Kannst du meinetwegen machen? In meinem Kopf habe ich folgendes Szenario. Es ist dieser Galgenapparat. Ich habe das so sehr manipuliert, dass anstatt, dass die Falltür aufgeht, crasht er einfach durch und da stehen schon... irgendwelche Leute. Ob das passiert, ist nicht in meiner Kontenance. Wie gesagt, zwei Steigerungen dafür. Exakt, ich habe es einfach nur manipuliert mit meinen drei Steigerungen, so mehr ist mir egal. Und ich stehe so bei der Kutsche und bin so, okay, ich bin der Driver. So, sobald Leute bei mir aussteigen und sagen, fahr los, sage ich so, und dann geht's los. Gut, dann machen wir das gleich einfach zweimal. Du darfst trotzdem einmal auf, lass mich kurz überlegen. Dann... Ain't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Schwer. Schwer. Nee. Du kannst doch nicht an der Kutsche sein. Du bist mit in der Menge. Bestimmst du. Das I do. Also möchtest du auch einen massentauglichen Ansatz wählen? So Kutsche geraten? Innerhalb der Befreiungsaktion. Angus. Hol Gaspar. Fuentes. Also ich weiß, dass Fuentes durchcrashen wird, weil ich das den Shit manipuliert habe. Also du siehst auch schon, dass Fuentes tatsächlich, also der ist schon ein richtiges Tier. Also du bist halt echt so ein, du bist ein Boy. Ich bin Boy. Er ist ein Boy. Dann würde ich halt versuchen, zu ihm zu gelangen. Ich weiß, was ihm passiert ist, er weiß nicht, was ihm absteht, dann er crasht durch und ich will da sein. Gut. Dann gib mir doch mal Entschlossenheit und Athletik. Entschlossenheit. Weil dann brauchst du auf jeden Fall eine Steigerung, um dich in Position nah am Geigen zu bringen. Ja. Nice. Nice. So, Und jetzt einmal kurz, wie viele Schlangen haben sie alle geworfen? Drei und... Die eine, die ich brauchte. Ja, perfekt. Naja, du lachst, aber es ist eine 19, Pudi. It's what you need, knapp. Es ist sogar tatsächlich noch... Oh, das ist gut, dass ihr so viel geworfen habt. Das ist, kommt dem tatsächlich sehr, sehr, sehr zugute. What you say? Gut. Also ich sage euch mal kurz die Option, die ihr habt. Ich finde das, mit. Ich mag an dem System, dass es sich so organisch anfühlt. Weißt du? Ist das gerade ein Gag? Weißt du, es ist halt so... Shut up. Tell me. Danke. Also ihr braucht ihr auf jeden Fall zwei Steigerungen, um Fuente zu ergreifen. Sie. Jeweils eine, um euch in Stellung zu bringen. Und eine, um den Schlägertrupp abzulenken mit Hilfe der Anstachelung. Ihr habt jetzt so viel gewürfelt, dass ich euch überlasse, wie ihr diese Szene erzählt. Because this is how this game works. You tell me what you do and how you do it. Also, ich würde sagen, wir haben uns abgesprochen. Wir haben uns abgesprochen. Wer fängt an? Ich mach Trubel, oder? Also, ich würde sagen, man hört den Schuss in die Luft. Das ist das Signal und der Hebel wird umgelegt. Aber wir alle wissen, was passiert. Also, ich würde sagen, der Schuss geht erst nicht. Wird der Mob losgelöst. Ja. Also, hey, so. Das ist gar nicht hier, Fuentes. Den haben sie uns untergejubelt. That's what you do. Das ist irgend so ein Typ aus dem Gefängnis, den sie umlegen wollen und den haben sie jetzt einfach Fuentes genannt. What? Und dann hört man einen und das geht aber nicht in die Luft, sondern das geht in die Fresse von irgendeiner von den Wachen. Und ich sage, Gaspar, du dreckiger, verräterischer Hund. Wenn du irgendeinen Funken Ehre im Leib hast. Du hast bis auf mein Buch gespuckt. Dann komm zu mir. Und ja, in der Zeit macht es krack. Auf den Schuss, der in Wirklichkeit von dem Henker hätte abgegeben werden sollen, oder beziehungsweise von dem Proto-Henker, weil der eigentliche Henker zieht den Hebel. Der Proto-Henker denkt, der Schuss wurde getätigt und der Henker zieht den Hebel und der Pirat fällt runter und ja, die Falltür funktioniert nicht. Er fällt einfach durch, bam, das Seil reißt und darunter steht ein Jüngling mit güldenem Haar und ist, wenn ihr leben wollt, folgt mir, ich kann Kutsche fahren und bedeutet ihm zu der Kutsche, die da irgendwo in der Nähe steht. Und währenddessen, ja, bricht das Chaos los, weil einer Wache wurde ins Gesicht geschossen. Der ist auch augenblicklich tot. Und was nun? Was nun? Was nun? Meine Haare sind in meinem Gesicht. Und währenddessen nehme ich auf der Kutsche Platz. Nein, you don't. Sprinten. Oh. Hier geht nämlich die neue Sequenz aus. Ah. Deswegen konnte ich dich da nicht starten. Also jetzt wird's, das ist ja alles Action-Film-Metier. Ah. Und jetzt kommt Slapstick. Ah. Ja. Es passiert genauso, wie ihr gesagt habt. In wenigen Sekunden sterben Menschen, bricht Chaos aus und hört ihr viele, viele, viele furchtbare französische Flüche durch die Luft geworfen werden. Als ihr Richtung Ausgang des Platzes strömt, seht ihr schon, was man tatsächlich als möglicherweise mittelalterlichen Fuhrpark bezeichnen würde, denn allerhand Schnieker, Karossen sind hier aufgereiht, alle tatsächlich mit ihrem eigenen Kutscher auf dem Bock. Ihr habt euch dafür entschieden, mit einem dieser Gefährte gen Hafen zu ziehen, dort, wo die Montagne, das berühmt-berüchtigte Schiff von Andrés Miguel de la Fuente steht. Obwohl er in Castilla ist, hat er sein Schiff auf den Namen des Feindes getauft. Nicht etwa, weil er ein Sympathisant derer ist, sondern um ihnen bei jeder Ansprache, die er oder die über ihn gehalten wird, den Montagnern vor Augen zu halten, dass er der eigentliche Besitzer ist und er sie in der Hand hat. Jede Erwähnung seines Schiffnamens im Zuge mit seinem Namen ist immer ein Stich ins Herz jedes Montagnas. Nun ist Eile geboten. Ihr habt den Helden dabei, den großen Helden Fuente. Und ihr seht schon, dass so langsam durch die Meuten hinter euch allerhand Schlägertrupps brechen. Es sind tatsächlich nur noch zwei, weil sich eine Truppe aus dem Leben verabschiedet hat mit einem grandiosen Schuss. Und die andere Truppe ist durch den Aufruf, dass es sich gar nicht um Fuente handelt, so in Rage versetzt worden, dass die Wachen große Mühen haben, den Tumult wieder zu besänftigen. Vorher steht ein wilder Ritt auf der Kutsche. Der Vorteil ist, dass ihr sehr, sehr breit seid und sehr wahrscheinlich nicht zu allzu große Hindernisse zu befürchten habt, denn Nagelbänder und große Straßensperren gab es damals noch nicht. Im folgenden Szenario haben wir folgende Chancen und Konsequenzen für euch. Ihr braucht, also erstmal sind auf jeden Fall die zwei Schlägertrupps hinter euch her, die es noch gibt. Ihr könnt jetzt, ihr müsst eine Steigerung ausgeben, um den Kutscher vom Bock zu vertreiben. Weil edel wie er ist und gut wie er bezahlt wird, möchte er das durch das teure Gefährt seiner Herrin oder seines Herrn nicht zweifelsohne einfach abgeben. Ihr könnt eine Steigerung ausgeben, um einen weiteren Schlägertrupp abzuhängen, wie es dabei euch überlassen. Beispielsweise mit einem grandiosen U-Turn, Superdrift oder sogar Beschuss. Folgende Konsequenz ergibt sich. Die Kutsche ist natürlich durch nicht für eine solch hohe Geschwindigkeit und Kopfsteinpflaster gemacht worden, in Kombination. Wenn ihr nicht zwei Steigerungen ausgibt, erleidet das Gefährt einen Unfall und jeder Held erhält eine Wunde. Anschließend muss die Flucht zu Fuß fortgesetzt werden. Zudem gibt es eine weitere Konsequenz, die ihr umgehen könntet, nämlich die Soldaten, die euch verfolgen werden, ebenfalls auf euch schießen. Ihr könnt dabei die Steigerung, egal auf wen geschossen wird, für jeden die Steigerungen ausgeben, die ihr habt. Und dann gibt es eine letzte Konsequenz, denn die Soldaten, die angeführt von Maréchal Pointu, von dem ihr bereits einiges gehört habt, geführt werden, blockieren mit gezückten Musketen den Fluchtweg kurz vor dem Hafen. Wenn ihr durchbrechen wollt, müsst ihr jeder eine Steigerung ausgeben. Ansonsten werdet ihr dort gestellt und es kommt zum Kampf. Also, als derjenige, der die Kutsche steuert, ich würde gerne darauf hinweisen, dass ich einfach versuchen möchte, zu beweisen, dass ich sowohl männlich als auch aggressiv männlich als auch kämpferisch männlich genug bin, um von auch jenen Piraten, denen ich mich angeschlossen habe, als männlich bezeichnet zu werden. Ich will einfach zeigen, dass ich geil bin. Und ich steuere die Kutsche und ich würde versuchen, sie einfach geradeaus weiter durchzusteuern. Egal, was im Weg ist, es ist halt einfach so, ja, ja, ja, ja. Das ist so, was ich tue. Und nebenbei achte ich natürlich darauf, dass meine Frisur on point ist. Und also ich möchte darauf hinweisen, reiten, fahren, 3. Ganz kurz, weil an dieser Stelle finde ich es sehr wichtig. Natürlich können die Chancen und Konsequenzen, die allein das Kutschfahren betreffen, auch nur vom Kutscher ausgegeben werden. Weil wenn ihr euch sagt, wenn sich Leute sagen, okay, wir kümmern uns um die Soldaten oder so, dann habt ihr natürlich wenig über die Manövrierung einer Kutsche am Hut. Haltet mir die Soldaten! Also es sei denn, vom Leib! Ihr könnt natürlich trotzdem mit reinschmeißen, aber dann kostet es halt entsprechend eine Steigerung mehr. Ihr könnt natürlich grundsätzlich mir helfen dabei, diese Kutsche zu steuern. Aber hey, wenn ihr in der Lage seid, mir die Soldaten vom Leib zu halten, wäre ich mir sehr glücklich. Als erfahrener Seemann bin ich mir darüber im Klaren, dass zu diesem Zeitpunkt vor allen Dingen das Auftreten relevant ist. Und ich ziehe meinen Säbel, ziehe eine weitere geladene Muskete und schreie den Soldaten einfach entgegen. Kommt! kommt. Mhm. Ich würde Ausschau halten und quasi den Kutscher navigieren. Hallo. Mhm. Gut, dann kriege ich von Angus auf jeden Fall einen Wurf auf Gewandtheit und Fahren. Dann bekomme ich von Ewing auf jeden Fall einen Wurf auf Wahrnehmen. Und ja, dadurch, dass wir an der wilden Kutschfahrt teilnehmen, auch Gewandtheit. Und von Lugar hätte ich gerne einen Wurf auf Du bist bereit quasi gegen die Soldaten Ich habe den Säbel in der einen Hand, die Muskete in der anderen und bin ready to go. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, das ist auf jeden Fall zielen. Und auf Gewandtheit, weil auch du dich ein bisschen auf der Kutsche zurecht manövrieren musst. Weil es wird tatsächlich sehr, sehr wild. Sind 10. Vergesst nicht, wenn ihr irgendwo einen Skill einer von den beiden auf 3 habt oder sogar bei beiden, könnt ihr jeweils ein W10 nochmal nachwürfeln, wenn der wack ist. Vielen Dank. Ich glaube, das war auch das, was euch vorhin den Arsch gerettet hat in der Nacht. Es ist auch vor allem das, was uns jetzt richtig hart nach vorne bringt. Tut sich das? Ja, tut es wirklich. Nice. Gibt es irgendwie Bonuswürfel oder so? Nicht mit dieser Einstellung. Okay, nein, kein Problem, schaffen wir. Gut, Kinder, wie viele Steigerungen haben Sie denn alle? 4. 2. 2. Okay. mit diesen scheiß Geringen, das ist so, welche... Tja. Baron. Prost. Gut, dann ich gehe mal stark davon aus, dass sich der Kutscher dem Kutschbock, dass sich Angus dem Kutscher, der gegenwärtig noch auf dem Kutschbock sitzt, annehmen wird. Also sagen wir es mal so. Ich würde ihn sonst runterkicken. Im Idealfall ist da kein Kutscher mehr. Weil ich mich darauf vorbereitet habe, weil ich weiß, dass der Typ da jetzt gerade runterkommt. Und ich bin so, du kleiner Bastard. Und dann kommt von der rechten Seite mit so einem Bruce Lee-Move so ein Hotja! Und er kickt ihn einfach vom Kutschbock runter. Und wir sind so bereit, loszubrechen. Okay, wenn das nicht der Fall ist... Doch, wenn er da sagt, er möchte das machen, dann macht er das. Wie gesagt, ich habe meine 4 Steigerungen und die bin ich bereit, für Flavor-Shit auszugeben. Bing, bing, bing, bing, bing, bing. Ja. Dann möchtest du ihn runterkicken. Musste ich dafür einen Würfel ausgeben? Ja. Dann gebe ich dafür einen Würfel aus. Okay. Er kriegt ihn selber hinunter. Nein, du kriegst ihn unter. Ach so. Ich gebe ihn dafür aus, dass du ihn runterkickst. Okay. Okay. Beschreib es mir. Komm, mal mir ein Bild. Während du an der einen Seite des Kutschbockes stehst und quasi so ein bisschen mit ihm redest, siehst du einfach, wie 2 Füße an seinem Gesicht vorbeischrammen, sein Kopf sich einmal ein bisschen weiter dreht, als das natürlich der Fall wäre, und er mit der Drehung quasi langsam vom Kutschbock gleitet und noch so mit den Händen die Zügel nach unten reißt und dir die Zügel quasi so in die Hände fallen. Ja, das passiert. Das ist, was passiert. Okay. Ich bin jetzt bereit, mich auf den Kutschbock zu stellen. Geradeaus. Dadurch, dass ihr euch quasi beide so ein bisschen ums ums Lenken widmet, werde ich das sogar zulassen. Gut. Dann habt ihr die Möglichkeit, eine Steigerung auszugeben, um einen Schlägertrupp abzuhängen. Ganz kurz. Ich habe jetzt noch 3 Steigerungen übrig. Mhm. Weiß ich, also macht es mehr Sinn zu warten, bis du erzählst, was die anderen Optionen sind, bevor ich kann sage... ich habe es ja schon einmal gesagt, ich sage es dir gerne nochmal. Ja, bitte. Weil das, du wirst wahrscheinlich fragen, weil ich ja gesagt habe, dass die Kutsche unter Umständen kaputt geht, wenn man keine 2 Steigerungen ausgibt. Natürlich, ich gehe stark davon aus, dass ihr die benutzen werdet. Könnt ihr dann gleich in eure flavoreske Geschichte mit einfließen lassen. Wie viel hast du? Du hast noch 2? Du hast noch? Okay, einer. Okay, also du... Ich habe noch 2. Nee, 2 habe ich dann noch. Ich habe noch 3 dann. Ich hatte 2 4. Zwei für Sand. 2, damit die Kutsche nicht kaputt geht, ja. Genau, also ihr habt jetzt eine ausgegeben, damit ihr quasi Herr der Kutsche werdet. Ja. Dann könnt ihr eine ausgeben, um einen Schlägertrupp abzuhängen. Ihr werdet derzeit von 2 verfolgt. Ja. Das ist deswegen wichtig, weil euch, weil 2-mal auf euch geschossen wird. Und ihr könntet also 2 Steigerungen aufwenden, um keine Wunde zu erleiden. Jeweils oder insgesamt? Nee, also 2 von euch oder einer erleidet 2 Wunden oder... Also wahrscheinlich dadurch, dass er hinten steht und halt Augenkontakt mit ihm hält, wird basically wahrscheinlich auf ihn geschossen werden. Easy, ich nehme sonst auch eine Wunde. Scheiß drauf. Lass sie auf mich schießen. Okay. genau, dann habt ihr auf jeden Fall 2 Steigerungen, damit die Kutsche vernünftig über den Asphalt manövriert wird. Und das ist halt das große, das Grunde Finale. Aber da kommt, also ihr müsstet dann noch jeder eine Steigerung ausgeben, um durch diese Straßensperre von Pointu zu brechen. Wir gehen alle Steigerungen aus, die wir haben. Schaffen wir. Also du gibst die 2 Steigerungen aus, dass die Kutsche nicht in den Arsch geht. Wir geben alle eine Steigerung aus, dass wir durch die Straßensperre brechen. Das heißt, du hast keine mehr. Ich habe noch eine. Wenn ich 2 jetzt ausgebe, habe ich immer noch eine. Und dann eine pro Person, dass wir durch die Straßensperre brechen. Dann hast du keine mehr. Du hast eine und ich habe eine. 2 habe ich sogar. Dann könntest du zum Beispiel... Insgesamt 3? 2 habe ich. Ich habe sogar noch... Aber wenn pro Person jeder eine ausgibt, hast du noch... Was du sagst, ja. Ja, was hast du? Ich habe sogar noch einen sogenannten Heldenpunkt. 3 an der Zahl, die ich für behelfsmäßige Reparaturen verwenden kann. Ich habe nicht mal die Regeln gelesen. Ja, sorry. Das war positiv. Konnotiert. Was kann denn diese Fähigkeit? Nur Bock, laut. Die Fähigkeit besagt, einen Heldenpunkt ausgeben, um etwas behelfsmäßig zu reparieren. The big and the small ones. Dadurch, dass euer Kutscher ja offensichtlich sehr bewandert darin sein wird, diese Kutsche zu manövrieren. Hi, yo! Ich weiß nicht, wie ich diese Kutsche manövrieren soll! Ja? Ich will... Ja. Erst einmal. Gut, handeln wir es der Reihe nach ab. Kutsche geklaut. Kutsche grandios manövriert. Ihr lasst die Schüsse über euch ergehen oder habt ihr noch was zu sparen? Das wissen wir erst, wenn wir wissen, was... Ihr könnt, hier steht sogar, die Helden können benötigten Steigerungen gemeinsam aufbringen. Also ich habe noch eine Steigerung übrig. Die würde ich dafür ausgeben, dass du nochmal zurückschießt, wenn du möchtest. Ich würde nicht zurückschießen. Nein, pass auf. Also wir machen 2 Steigerungen, dass die Kutsche nicht in den Arsch geht. Ja, haben wir. Und dann gibt jeder von uns eine Steigerung aus, dass wir durch die Straßensperre brechen. Mhm. Ja, da habe ich immer noch eine. Nein, du hast ja schon eine ausgegeben. Ja. Mhm. Dann habe ich eine... Ich hab du hast eine 4. ausgegeben, 2, dass die Kutsche nicht durch die... dass die Kutsche nicht in den Arsch geht, weil du der Kutscher bist, sind 3. Ja. Und eine, dass wir durch die Straßensperre brechen. Das heißt, du hast nichts mehr. Achso, ich gebe die aus, dass wir durch die Straßensperre brechen. Ja, du bist der Kutscher. Jeder gibt eine aus. Hat er recht. Es ist also, ich stelle es ohne jetzt eure, ja, dann, ja, dann. Du bist der Kutscher. Das heißt, ich habe noch eine aus. Und du hast noch? Eine. Eine. Das heißt, jeder von uns hat noch eine. Und was... was der Kutscher kennt den Weg. Ich nehm die Schüsse. Das ist also mega. Wenn du noch Steigerung habt, könntet ihr halt umgehen. Also es ist... 2 Stück haben wir noch. Was brauchen wir, um einen Trupp abzuhängen? Ich dachte, wir geben schon einen Schuss aus, dass wir Schüsse nicht abkriegen. Also ihr bräuchtet eine Steigerung, um einen Schlägertrupp abzuhängen. Ja. Dann würde euch natürlich dann in der Folge nur noch ein Schlägertrupp verfolgen und auch nur ein Schlägertrupp auf euch schießen. Das gebe ich, das mache ich. Mhm. Ich gebe nur noch einen, ich gebe eins aus, um einen Schlägertrupp abzuhängen. Mhm. Dann gebe ich alles aus. Und rufe dem anderen Schlägertrupp zu. Leckt. Das ist der Tag, an dem ihr Lucard de Vacaré beinahe gefangen hättet. Echt jetzt? Sorry. Es ist ein Klassiker, okay? Das ist, ja, du bist aber noch nicht fertig mit deiner Erzählung. Wie, was passiert dann? Warum, wie wird der Schläger, was passiert dann? Ich möchte, dass sie auf mich schießen. Ich möchte, dass sie meine, meine Mitpiraten verschonen. Ich möchte sie provozieren, dass sie, die Ladung, die sie haben, auf mich verschwinden. Frühzeitig. Ich dachte, du willst sie ablenken, also ab, dass sie abgehängt werden. Achso, dass sie abgehängt werden. und möchte damit erzeugen, dass sie ihre Ladung frühzeitig entleeren und dann nicht mehr in der Lage sind, weiterzuschießen. ich möchte damit erreichen, dass sie sich dass sie so provoziert werden, dass sie sich hinsetzen, um zu zielen und durch diese Zeit, die sie damit verschwenden, quasi nicht unserer Kutsche hinterherlaufen. Und was hat er gesagt, lokale Wackerei? Ich habe ihn nicht verstanden. Was hat er gesagt? Was? Halt mal kurz an, ich kann das unter dem Hubgetrappel nichts mehr hören. Meine Pferde sind viel zu laut, Amanake. Also ganz ehrlich, gemäß, dass es unser erstes Abenteuer in diesem Universum ist und ich diese Verfolgungsjagd sehr interessant finde. Und diese Perücke aufhast. Und diese Perücke aufhabe. ich hoffe, du guckst übrigens zu. Du wundertolle Verkäuferin, die mir dieses Gerät zusammengestellt hat. Hast du ihr erzählt, das? Ja, ich habe gesagt, warum ich das mache und ihr aufgeschrieben, wann sie wo einschalten muss. Ah, okay, gut. Weil sie selber Rollenspielerin ist. Weiter geht's. Oh, welche Rollenspieler? Die mit Leder und die mit Lack? Das ist dieselbe Verkäuferin. Aber ich habe es ihr nicht gesagt. Oh. Ich kann unter dem Hufgetrappel gar nichts hören. Ah ja, die Pferde sind viel zu laut. Ich verstehe dich nicht. Ich wünschte, ihr hättet mir vorher gesagt, wie man richtig eine Kutsche lenkt, während wir... Ah, also du kannst auch tatsächlich auf die Leute schießen, um sie quasi abzuhängen. Mm. Nicht auf mich! Nicht auf mich! Wenn ich das kann, schieße ich auf die Leute. Was ist los? Also steht auch hier, erfindet Dinge hinzu, die zu euren Ansätzen passen. Hier steht als Beispiel... Sie schießt auf uns! Schießt auf sie! Heraus. Der Moment, in dem ihr Lucard de Vacaré fast gestoppt hattet, ihr Bastard. Und was hat er gesagt? Er schießt auf uns. Ah, man schießt auf uns. Ja, du siehst halt, wie sich... Mario de la Calais schießt Mario auf uns. Mario de Luigi, wahoo, hab ich verstanden. Oh, ja, du siehst, wie sich zwei Soldaten in grün und rot schnurstracks springend in die nächste Gasse schmeißen und bloß nicht von meinem Blei getroffen zu werden. Ja, in der Folge habt ihr also nur noch einen Trupp, der euch verfolgt. Ich denke mal, dass weg damit. Ewing, ja, du hörst tatsächlich, obwohl ihr schon relativ schnell und viel unterwegs seid, kommen aus der nächsten Gasse unverhofft ein weiterer Schlägertrupp, der sofort das Feuer auf euch eröffnet, während du förmlich als Zielscheibe auf der Kutsche hinten stehst, hat Ewing allerdings den Blick nach hinten und sieht die Leute, die Wachen aus der Gasse herausbrechen, tippt Engels. Ewing hat den Blick nach vorn und er sagt, links, als sie aus der Gasse herausgeschossen kommen und du ziehst links rum und so schnell können sie ihre Pferde gar nicht wenden. Und das ist tatsächlich, die Schüsse ziehen einfach komplett an der Kutsche vorbei. Als sie jetzt das letzte Stück bergab, den Hafen schon in Sicht, weiterreitet. Ich sehe schon den Hafen, soll ich einfach direkt auf unser Schiff weiterreiten? Ich meine, ich kann lenken, aber ich kann nicht bremsen. Auf den Hafen. Auf den Hafen? Auf das Schiff. Und dann? Auf das Schiff. Wir fahren einfach weiter? Ja. Okay, ja, ja. Ahoi! Als plötzlich eine fünfkopfstarke Gruppe, angeführt von einem sehr, sehr übel und ekelhaft reinschauenden Marschall vor euch ungefähr so bummelig 150 Meter links und rechts aus den Gassen kommen und Ahoi! Sich euch in den Weg stellen mit angelegten Gewehren und Marschall Laurent Pointu der einen sehr, sehr, sehr großen Säbel in die Luft schwenkt. Offensichtlich ein Säbel, den er einem großen Piraten abgenommen hat. Und das erkennen wir. Und euch nur wilde französische Beschimpfungen entgegenschmeißt. Jean-Jean Croissant, le Bastille. Wie wollt ihr diese Szene des Durchbrechens? Gaspard ist nicht in der Nähe. Ist nicht da. Der Marschall gehört mir. Und ich habe wieder meinen Säbel und meine Musket. Alle meine Waffen, die ich habe, habe ich in der Hand. Und sage, der Marschall gehört mir. Und ich möchte dem scheiß Bastard einfach sein Leben zur Hölle machen. Ich möchte ihm alles entgegenschießen und entgegensäbeln. Und du hast aber leider keine Steigerung mehr. Achso, immer noch. Achso, das sind immer noch dieselben Steigerungen. Ja, ich wollte euch jetzt wirklich geben, euren Durchbruch. Aber zum jetzt Narrativ. Mal ohne Witz, wie wack ist das denn bitte, wenn wir vor 3,5 Stunden hätten festlegen sollen, wir wollen einfach nur durchbrechen und jetzt ist es dieses... Naja, das... Then I do nothing. Weil dann ist es halt dieses, ich habe all meinen Scheiß ausgegeben und jetzt passiert erst das, worauf ich es mir ankomme. Das habt ihr ja schon gesagt. Das Ding ist... Aber wir können nicht reagieren. Wir sollen erzählen, wie wir jetzt durch dieses Ding durchbrechen. Ja, weil die habt ihr ja ausgegeben und das passiert jetzt. Aber weißt du noch, was wir dafür ausgegeben haben? Ja, jeder. Okay. Wir erzählen jetzt, wie wir durch die Barrikade durchbrechen. Also wir brechen nicht besonders gut durch. Doch, ihr brecht ganz normal durch. Ich möchte euch, wie gesagt, das Spiel funktioniert so, dass ihr erzählt, wie ihr eure Heldentaten vollführt. Okay. Okay. Ich stehe auf dieser Kutsche. Ich bin immer noch super in Rage. Und ich sage, Pontu, das ist für Gaspard, du dreckiger Montagnehund. Und ich ziehe die andere Pistole, die ich habe, und ich schieße ihm in seine dreckige Fresse. Während ich drauf warte, was bei euch passiert. Ich springe aus dem Kutschenbock auf, ziehe meinen Kurzsäbel und schreie, indem ich einen Sprung tätige. Oh Scheiße, was mache ich hier? Von der Kutsche. Klassischer Jubel. Auf eines der Pferde, das quasi in der Barrikade steht, ramme mein Säbel durch den Reiter dieses Pferdes und gib ihm die Sporen, während der Reiter so langsam im Galopp an der Seite herunterfällt und ich neben der Kutsche herreite. Ich benutze, ich bin einfach nur auf meinen Geradeaus-Fokus gefokust und ich bin einfach nur so, oh Jesus Christ, und ich sehe, wie an mir Köpfe vorbeifliegen, Kugeln vorbei fetzen und es ist so piu, piu, piu. Und ich treibe die Pferde an, weiter zu rennen. Ich treibe die Perücken an, mir nicht in meinen Rachen zu ficken, damit ich nicht jedes Mal fast würgen muss, wenn mir irgendwas in den Rachen reingesteckt wird. Es ist einfach nur der Hardcore-Fokus, der nach vorne geht. Und wir rasten einfach alle aus. Die Pferde werden durch Sporen nach vorne getrieben, von denen sie nicht mal wussten, dass sie so spitz oder so eisenhaltig sein könnten. Und so rasten wir weiter nach vorne. Ich bin der Einzige, der weiß, so wird eine Kutsche vorangetrieben. Und so treibe ich sie voran und hoffe einfach nur, dass die anderen mit mir Schritt halten können, während ich sie vorantreibe. Ja, und so wild, wie ihr es geschildert habt, brecht ihr also durch die zugeben zwar kleine Barrikade durch, die dennoch von Großmarschall, der Gouverneurin selbst, angeführt wird. Als ihr kurze Zeit später letztendlich im Hafen ankommt, ihr hört immer noch viel Geschrei und französische Rufe, die euch verfolgen. We weep again! Viele davon sehr, sehr, sehr weit weg. Habt ihr eine parler le français? Ah oui, oui! Oui, le, oui, le cochard, mec, moi! Wer, Entschuldigung, uns bei allen Franzosen. Franzosen. gemäß der heldenhaften Durchbruchs ist der Widerstand der Montagna tatsächlich sehr, sehr, sehr gering. Lediglich der einzige kleine Zweiertrupp, der euch schon seit dem Hauptplatz verfolgt, der hängt immer noch an euch dran. Werden sie durch ein Casual Foulevou Couché avec moi einfach zur Seite geschmettert? Guck mal nochmal, wie du leicht darauf würfelst. Tatsächlich gehen wir in die vorletzte Szene des heutigen Abends. Hey! Was allerdings noch einmal eine Dramasequenz ist. Ihr seht tatsächlich im Hafen von Tüderie. Im Hafen von... Habt ihr euch das aufgeschrieben? Ja, haben wir. Von Lamotte? Nee, nein. Da haben wir angefangen. Ah, Gott. Alter, diese Perücke, dieser Hut ist so eng, es macht meinen Kopf kaputt. Enges? Alamira? Alamira, ja? Kann ja, das sein? Es, ja. Kann man die Schrift nicht lesen? Im Zweifelsfall, ja. Altamira. Altamira? Altamira, ja. Altair. Und das ist die Rüstung von Altair. Und, ihr seht im Hafen am Dock schon die Montagne, das Schiff von dem kastilischen Piraten-Superstar, möchte man meinen. Günther Jauch. An Bord bereits eine zusammengetrommelte Crew. Ihr seht hinten, weit, weit weg aus dem Hafen, hinten an der Felswand, wo ihr gestern Nacht euer Schiff geparkt habt, schon volle Segel langsam hinter der Felswand hervorhuschen, die mit voller Besatzung gerade an der Reling steht und euch entgegenwinkt. Ja, ihr werdet lediglich von einem Schlägertrupp verfolgt, der immer noch mit gezückten Gewehren gerade ebenfalls in den Hafen eindringt, während ihr auf dem Weg zum Schiff seid. Den Schlägertrupp darauf hinweisen, dass sie ihre eigenen homosexuellen Fantasien nur dadurch Ich nehme dir den rum weg. Okay, dann gib mir noch einen Wurf auf Entschlossenheit und Beeinflussen. Wie heißt es nochmal? Was ist das? Befriedigen? Nein. Wenn Leute so tun, als würden sie was tun, aber sie tun es nicht wirklich. Vorgeben? Ist ja, auch egal. Aber jetzt auf Fremdländisch? Ich würde gerne das Pferd, das ich eben mitgehen habe, lassen, in einer spektakulären... quasi Handbremsung einmal so ein bisschen über den Pier schlittern lassen, so ein 180 machen, abspringen und einmal richtig auf den Arsch hauen, dass den Leuten, die uns verfolgen, entgegenprescht. Okay, dann hätte ich gerne von dir einen Wurf auf Stil. Auf Stil und Reiten. Nice. Kann ich so... Schlechte. Das ist immerhin noch... Das sind zwei Erfolge. Fucking hell, mit drei Würfeln. Brudi. Ja, das passt tatsächlich sehr gut, weil du hast es schon gesagt, wie du es tust. Es gelingt dir tatsächlich. Donald Duck, wo kommt er her plötzlich an dieser Stelle? Das Pferd macht einen 180. Reißt noch so im Rüberschlittern... fette Sprießen aus den Planken heraus. Ich lasse mich quasi von dem Schwung nach hinten über das, wie nennt man das, das Heck des Pferdes abgleiten. Heck ist hinten. Also ja. Und bam, einfach mit der flachen Hand einmal fett auf den Arsch, dass es nach vorne durchprescht und ihnen entgegenrennt. Mhm. Damit schaffst du es tatsächlich grandios, diesen letzten Schlägertrupp aus dem Leben zu reiten, könnte man meinen. Die versuchen so dem Pferd auszuweichen und fallen quasi links und rechts ins Wasser, werden von ihren Gäulern abgeworfen. Sehr gut. Ja, die letzte Steuerung könnt ihr tatsächlich dafür benutzen, um an Bord der Montagne zu klettern. Das ist dann quasi... Ich muss ja noch auf irgendwas würfeln, oder? Nee, tatsächlich hat der... Wollt ihr auch noch würfeln? Ich würde gerne würfeln. Ich würde auch gerne auf irgendwas würfeln. Ja. Dadurch, dass ihr nicht mehr verfolgt werdet, gelangt ihr problemlos an Bord. Steht leider in diesem Buch. Ich will was würfeln. Ich hasse dieses Buch! Ich will würfeln! Ich beeinflusse dich darauf, dass du auf das Boot gehst. Ich würde so gerne auf dieses Boot gehen, aber ich habe das Gefühl, etwas... beeinflusst mich. Wie willst du das machen? Willst du ihn anschreien? Willst du ihm quasi das Boot verkaufen wie so ein Vertreter? Ey, hast du schon drüber nachgedacht? Nein, also ich möchte von der Kutsche einfach in so einem richtig coolen so Rückwärtssalto mit Schraube runterspringen und dabei sagen, Angus! Aufs Boot! Setz die Segel! Bring uns hier raus! Okay, ich brauche eine Steigerung von dir, damit der Rückwärtssalto klappt. Das ist Gewandtheit wahrscheinlich, oder? Ich brauche eine Steigerung von dir, dass du Fuente mitnimmst. Ja? Ich habe Fuente. Und ich brauche eine Steigerung von dir, dass Angus deinen Worten derart Folge leistet, dass das funktioniert. Würdest du sagen, dass das Gewandtheit und Beeinflussen ist? Ja, ausnahmsweise. Okay, ich brauche 3 Steigerungen. Bitte. Ja! Boy. Das sieht gut aus. Das sieht richtig schlecht aus, Alter. Okay, das eine. Die Konsequenz, wenn du den Rückwärtssalto nicht schaffst, ist eine Wunde. Eine dramatische. Weil es ist dramatisch. Das ist okay. Ist okay. Das nehme ich in Kauf. Ich brauche 3 Steigerungen. Also wenn du alles machen würdest, bräuchtest du 3. Weil ich das sage. Okay, nehme ich... I do... Oder du lässt Fuente einfach auf der Insel. Okay, ich habe nur 2 Steigerungen. Ist kein Problem. Ich nehme eine dramatische Wunde, mache ich. Ja. Oder, ja. Ich nehme Fuente mit und tue dies. Ich springe runter, sag Angus! Ja? Schnapp dir Fuentes! Ja. Und komm auf. Und ich bin leider halt nie der so richtige Akrobat gewesen und verdrehe mir leider hart das Knie dabei. Oh nein. Oh! Fuentes! Aufs Schiff! Sollte das sich so nach oben biegen? Ich dachte... Schnauze! Aufs Schiff! Ich bin immer noch auf dem Kutschbock. Treibe alles an, habe Fuentes bei mir hinten drin und würde ihm gerne meine Gehorsamkeit beweisen und würde versuchen, ihn sowohl aufs Schiff zu packen, als auch so einen heftigen Drift hinzulegen, um zu zeigen, hey, ich bin Pirat mittlerweile. Nochmal bitte. Also, er ist auf dem Schiff gelandet und schreit an, kümmert euch um Fuentes! Und ich habe Fuentes bei mir, so Fuentes ist auf meiner fucking Kutsche. Ich bin der Kutschbockmann. Er hat den jetzt gerade mitgenommen. Oh, ja, dann will ich einfach nur so hardcore, heftig, cool wie möglich auch auf das Schiff kommen. Damit wir sofort, ich komme an und ich bin so, hey, ich bin auch hier. Mittlerweile bin ich ein cooler Pirat und bin nicht nur so eine scheiß Geisel, die ihr mitgenommen habt, weil sie euch verarzen kann und viel Geld bringt irgendwann mal. Keiner nimmt den ernst. Die Leute gucken nicht an, die haben dich halt noch nie gesehen. Easy Beats. Oh, ist ein anderes Schiff. Ihr seid jetzt auf dem Schiff von Fuente. Ja, das sage ich trotzdem. Ja, ich würde gerne einfach würfeln. Gib mir Stil und Überzeugung. Gib mir Stil und Einschüchtern. Stark. Aber hätte ich nicht eigentlich vorher festlegen müssen, wo mein 9 reingeht? Also ich meine... Oh, was? Also wie gesagt, ihr hattet, also die Sequenz war quasi durch, weil ihr hattet keine Verfolgung mehr, ihr hättet einfach an Bord gehen können, aber ihr wolltet halt crazy shit machen, deswegen habe ich das gegönnt. Ich glaube, ich verstehe dieses System nicht. Ja, weil ihr es halt auch einfach gerade anders spielen wolltet. Ich habe gesagt, ihr könnt an Bord gehen, seid durch. Nein, ich möchte was machen. Okay. Ich glaube, ich verstehe dieses System trotzdem nicht. Jedenfalls, ich scheitere hart. Ja, du kommst an Bord und eine Crew von durchaus trainierten Mannen und einigen Weibern tatsächlich auch, die dich angucken, wie du mit deinem wallenden blonden Haar auf dieses Boot springst und eine Ansage sondergleichen machst. Hallo. Dich die Leute angucken, in schallendem Gelächter ausbrechen. Kurz hinter dir bereits Luca sehen, der mit Fuente an Deck kommt und es gibt gröhlendes Gejubel. Humpelt, dass der Captain wieder da ist. Nice. Er bringt den Captain wirklich, wirklich dramatisch an einer Schulter schleppend aufs Deck. Setz die Segel, ihr Hunde. Ja, und so geschieht es auch. Ihr gebt ein paar Befehle an eine Crew, die eigentlich nicht euch untersteht, aber dadurch, dass ihr ihren Kapitän zurückgebracht habt, wird euch zweifelsohne Gefolge geleistet. So setzt ihr die Segel und macht euch langsam auf den Weg aus der Bucht hinaus. Ihr seht in der Ferne noch einige Wachen, die sich schnell an die Pier stellen, aber alles, was sie versuchen, Rufe, Gewehrschüsse, alles platscht. Verweht im Wind oder platscht einfach ins Wasser. Der Kapitän selbst rückt sich seinen Hut zurecht und sein wallendes, lockiges Haar fängt langsam an, im Wind zu spielen. Hat nur 25 Euro gekostet. Er sieht zufälligerweise genauso aus wie ich. Als er langsam so die Kraft wieder in sich spürt, nachdem er ungefähr 2 Meter durch eine Falltür gefallen war und sich jetzt wieder schick gemacht hat und eine Hand ans Steuerlenkrad legt. Das Steuerrad. Guck, lässt er einmal den Blick schweifen von links nach rechts. Er sieht seine Crew, die nun, da er wieder da ist, anfängt, das Deck zu schrubben, die Takelagen zu befestigen, Kanonenkugeln anzuhäufen und einfach wieder allgemein in eine viel bessere Stimmung und Atmosphäre verfällt, als er sich zu euch umdreht. Ich glaube, wir kennen uns. Irre ich mich, meine Herren? Und ich halte mir die rechte Hand in die Brust. Ich gucke und verneige mein Haupt und sage: Ihr hört euch nicht, Kapitän. Ich gucke mir das ab, was die anderen machen. Bin auch so. 12 Monde ist es her, dass ihr uns befreit habt. Aus den Fängen derjenigen, die uns die Freiheit der See nehmen möchten. Hier sind wir nun, um euch diesen Gefallen zu erwidern. Und ich senke mein Haupt. Ich erinnere mich. Ihr wart es, wie ich in der Grumvaterbucht hab einsegeln sehen und mit ansehen müssen, wie er von den Usurern heimtückisch hinterhältig gefangen genommen wurdet. Nun, ich sehe, ihr habt den Leitspruch der See durchaus verstanden und eure Freiheit mit meiner Freiheit beglichen. So bitte ich euch, erhebt euch, denn ich bin derjenige, der sich an diesem Tag verneigen muss. Ich war sehr dumm. Ich habe mich auf meinen Ruf verlassen, auf meinen Wagemut, darauf, dass mich keine Staatsgewalt der Welt jemals bändigen könnte, aber ich habe mich geirrt. Ich habe einem Mann das Tattoo meiner Crew gegeben, der es nicht an einem einzigen Tag in seinem räudigen Leben verdient hat. Kaspar! Und ihr hört, wie die ganze Crew hinter euch einfach maßlos überall hinspuckt. Und ein Chefsjunge. Kapitän, wenn ihr gestattet, dann werden wir ausziehen um Kaspar. Kaspar! Das zu bringen, was er verdient hat. Dieser räudige Hund. Ich verstehe euren Ass. Ich trage ihn selbst in mir. Doch wird dieser Kampf wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten müssen. Ich muss selber erst einmal zu meiner Kraft kommen und nun, auch wenn ich recht benebelt gesehen habe, zu was ihr fähig seid in den Straßen der Stadt, nun, ich möchte nicht wie sagt man, arrogant klingen, aber ich erachte mich als Mann, der in vielen Bereichen sehr fähig ist, und Gaspar hat es geschafft, mich übers Ohr zu hauen. Auch ihr solltet einem Mann dieses Kalibers durchaus mehr Gefahr beimessen. Ich war Zeuge seiner Magie. Es ist eine Magie, die unvorhersehbar einfach eintrifft, die Dinge aus purer Luft erscheinen lässt oder gar Menschen durch reine Luft verschwinden lässt. Ist das Magie, wovon ihr redet? Also, ich habe davon gehört, dass manche über gewisse Fähigkeiten verfügen, von nicht anmaßend sein, aber ist es Magie? Geht es um Magie? Es geht tatsächlich um Magie, junger Freund. Die Porte-Magie, wie sie die Montagne nennen. Magie, die aus dem Nichts Portale erschafft. Ein Portal, durch das auch ich gehen musste. Ein Portal, über das wahrscheinlich er auch ohne Probleme hierher gelangen könnte. Oder von hier weg, wenn man von hier weg richtig anwendet. Nun, das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Nun, da ihr diesen Gedanken aussprecht, wird mir ein wenig Angst und Bange. Als er einmal kurz durch euch durchschreitet und sich oben an die Treppe zum Oberdeck stellt. Hört er, meine Brüder und Schwestern. Möglicherweise ist die Gefahr noch nicht gebannt. Durchsucht das Schiff. Durchsucht es nach Runen, Gegenständen, die doch nicht ingehören, und allem, was euch irgendwie spanisch vorkommt. Spanisch. Oder Französisch. Oder Französisch. Oder Portugiesisch. Oder Engländisch, ehrlich gesagt. Schottisch. Nach einem kurzen Gewusel und einer kurzen Absprache der Crew untereinander macht sich nun jeder Einzelne auf den Weg in seine Kajüte, in die Kombüse, ins Lager, in den Kanonenraum, so dass nur noch ihr an Bord seid. Ich hätte es nicht einmal im Traum mir denken lassen, aber auf eine gewisse Art und Weise sehr unterschwellig fürchte ich diesen Mann. Gaspar? Exakt. Nun, lasst uns aus dieser Bucht segeln und diesen Ort in den nächsten Tagen aus seiner Schreckensherrschaft befreien. Wessen Schreckensherrschaft? Die Montagne. Nein, nein, noch nicht. Nein. Wessen Schreckensherrschaft? Die Montagne. Und wer steht in dessen... Wer ist derjenige, der... Castilien. Oh. Nein! Nein? Was ist mit diesem... Als es plötzlich... Juring, ihr spuckt zu viel. Ich möchte einmal ins Heck gehen. Wir fahren ja aus der Bucht raus. Und möchte in die Bucht hinein rufen. Gaspar! Du dreckiger Hund! Sollte ich dich irgendwann in diesem Leben noch einmal in meinen Augen sehen, werde ich dich töten oder selbst zergehen bei dem Versuch. Du Hund! Und damit möchte ich mich dann auch unter Deck begeben. In dem Moment, wo du das rufst, hast du das Gefühl, dass der Wind ein bisschen gegen dich zu arbeiten scheint. Du stehst am Heck des Schiffs und hast eigentlich den gesamten schallfüllenden Raum vor dir, aber irgendetwas scheint gerade anders zu sein. Es ist, als wenn sich etwas vor deinem Gesicht befindet und kurz danach wieder vor deinem Gesicht verschwindet. Als dir plötzlich ein kleines, merkwürdiges Geräusch hört. Gott. Es ist eine Mischung aus einem sehr großen Wassertropfen, der begleitet wird von dem Geräusch, was ein Schloss macht, wenn es aufgeschlossen wird. Als ihr plötzlich eine Stimme auf dem Deck vernehmt. Seht euch an, der große kastilische, wagemütige Pirat und seine treuen Befreier. Fuente, und ihr Hunde, wisst ihr eigentlich, was ihr da vermasselt habt? Diese Gefangennahme war mein großes Meisterstück, die in dieser Hinrichtung dieses Abschaums von Freibeuter gipfeln sollte. Ich war so kurz davor. Ich hatte meinen Ruf wieder und möglicherweise wäre diese Hure von Gouverneurin auch irgendwann abgedankt und dann wäre ich das Oberhaupt dieser wunderschönen Hafenstadt gewesen. Aber nein, es muss ja Menschen geben, die meinen irgendwelchen dahergeschrieben oder dahergesagten Regeln der See zu folgen. Was reitet euch bloß, einen Piraten zu befreien? Einen Piraten, der offensichtlich geschlagen worden ist. Nicht im Duell, sondern im Geiste. Als aus der Kapitänskajüte Chevalier Gaspard du Parvenceau heraustritt. Mit einem Glas Rum in der Hand, was er sich aus der Kapitänskajüte mitgenommen hat. Na, das Panzer. Gaspard! Ich werde dich. Was wirst du mich? Ich werde dich auf die grausamste Art und Weise töten, die du dir vorstellen kannst, du Hund. Und ich werde... ich werde mein Bestes geben, ihm dabei zu helfen. Ja, was sind eure Ansätze? Echt, genau das, was ich gesagt habe. Sobald ich Gaspard sehe, ziehe ich meine Waffen, gehe auf ihn zu und leg die dumme Sau um. Ich würde gerne auf Toilette gehen. Ich auch. Wie spät ist denn das? Halb. Kurz vor 10. Wir schaffen das auch. Wir müssen nochmal auf Toilette gehen. Wollt ihr vor dem großen Finalkampf nochmal auf Toilette gehen? Ja. Wir gehen. Geh schiffen, wir machen jetzt erstmal. Mach ganz schön. Also du möchtest, du gehst quasi auf ihn los. Ich gehe auf. Ich leg ihn um, die dumme Sau. Mhm. Ich möchte ihn in derlei Art unterstützen, wie ich es kann. Indem ich, weiß ich nicht, vielleicht springe ich gerade vom oberen Deck nach unten und durch eine Planke, die durch ein paar rostige Nägel so locker geworden ist, dass ich quasi durchtrete und sie vorne nach oben schnellt, um ihn zwischen seinen wahrscheinlich wohlbehangenen, wie das halt Magier sind, Beinen zu treffen. Was wirklich? Du gibst mir auf jeden Fall Muskeln und Waffen. Ja, ich entschuldige, wie wolltest du es tun? Was wolltest du tun? Ich springe quasi von einer Erhöhung und versuche eine lockere Planke zu treffen, die den guten Gaspar zwischen den Eiern treffen wird. Zwischen den Beinen. In die Eier. Dann bekomme ich gerne von dir Gewandtheit und Athletik. Easy Beats. Habe ich so richtig überhaupt nichts. Er wollte Gewandtheit. Ja, aber du willst auf das Ding treten. Ah, nimm mal lieber Muskeln. Das ist eine Kraftgeschichte. Ja. Die Athletik hast du mit drin, aber... Muskeln und Athletik. Muskeln und Athletik. Hätte ich gerne von dir. Easy Beats. Einen darf ich noch. Ja, bleib bei einem Erfolg-Dingens Gerät. Bei einer Steigerung, ja. Eine Steigerung. Mhm. Als ich quasi gerade oben, da wo halt das Ruder ist, draufstehe und in den Sonnenuntergang blicke und meinen Rum trinke. Das Paar unten aus der Tür herausschreitet. Ich mit einem genervten Seufzer meinen Rum auf der Reling abstelle, einen Schritt nach vorne tue und auf besagtes Brett zu springen. Ich verstehe. Dann, ja, du tust dies. In dem Moment, als du herunterspringst und das Brett, das unter einem furchtbaren Ächzen auf der anderen Seite hochbiegt und du hörst nur oben hinterm Steuerrad vor Ende der sagen, was tust du mit meinem Schiff? Siehst du plötzlich, wie Fuente vor dir einfach verschwindet? Fuente? Nicht Fuente, sondern Gaspar. Easy beats. Und dort, wo du ihn getroffen hättest, ist nur noch eine kleine Rauchwolke, die mit dem Wind zerstäubt wird. Ah, ein Feigling also. Ich sag ja, wer ist denn die hübsche Frau? Ich bin gerade die Treppe runtergefallen. Ich wusste, das wird eines Tages passieren. Es ist heute passiert. Ich habe, ich bin quasi... heruntergesprungen auf eine lose Planke, um sie ihm zwischen die Beine zu rammen. Er löste sich in Luft und Rauch auf. Oh, er ist ein Geist oder was? Was geht ab? Oh Mann. Okay. Ein Feigling, sagt ihr zu jemandem, der unbewaffnet auf dieses Schiff gekommen ist. Nun... Oh, Jesus Christ. Ich glaube, wir wissen, wer hier feige ist. Aber wenn es ein Kampf ist, den ihr wollt, so sollt ihr ihn haben. Und augenscheinlich verschwinden beide seine Hände in der Luft neben ihm. Und zieht er jetzt in der Luft oder was? Nein. Aber er zieht einen Dolch, beziehungsweise einen Fechtsäbel und eine Pistole aus der Luft. Und guckt dich an und sagt. Na gut. Dann kämpfen wir eben um Fuente. Oh, Jesus Christ. Dann kämpfen wir eben. Killing. Achso, bin ich dran? Nein, er ist dran. Und ihr... Warte, ich muss mal kurz gucken. Ja, er tut auf dich schießen. Mhm. Wie viel Steigerung hast du? Ich bin noch nicht an dem Ich meine auch gar nicht dich. Eine war das jetzt. Okay. Hast du noch, wie viel hast du noch? Keine mehr. Okay. Dann kriegst du die volle Breitseite dieser Pistole ab und du bekommst 6 Wunden. Easy beats. Gaspar ist mittlerweile nicht mehr vor der Tür des der Kapitänskajüte, sondern relativ in der Mitte gelegen vom großen Mast und hat aus Thin Air basically einen Fechtsäbel und eine Pistole hervorgezogen. Because that's what he does. Und Ewing mit einer ordentlichen Kugel eingeplättet. It's but a flesh wound. Tschüss, but a flesh wound. Wer ist jetzt dran? Was geht ab? Ja, was möchtest du tun? Und wie viel Steigerung hast du? Du hast noch gar nicht gewürfelt. Ich habe nicht gewürfelt, wie viel Steigerung ich habe. Dann, du warst Puller. Was möchtest du tun? Überleg dir deinen Ansatz. Darf ich das davon abhängig machen, wie viel Steigerung ich habe? Ich. Hey, du weißt gar nicht, was du würfeln musst. Ja, eben deshalb. Was, wie würdest du gerne einfach, was würdest du jetzt tun? Ich habe gesagt, ich gehe einfach auf ihn los und schnell zu gehen. Hart auf ihn los. Ja. Gaspar. Das kannst du tun. Ich würde gerne einmal ausspucken und würde dann mich, nachdem die Kugel impacted bei Ewing, ja, das ist alles, was ich weiß. Ich wäre so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und würde mich gerne daran machen, ihn zu verarzten. Mhm. Hast du dafür irgendwie eine Fähigkeit oder so, oder musst du das über Würfel machen? Ich meine, ich könnte Wundenheiler benutzen, was 1 HP plus Steigerung Sternchen heile eine dramatische Wunde. Ein Hero Point. Ich müsste auf, wahrscheinlich, warte, lass mich nachdenken, ich müsste jetzt einen Hero Point benutzen, von denen ich 3 habe, um, wenn ich eine Steigerung schaffe, dann kann ich eine dramatische Wunde bei ihm heilen. Ich glaube, es ist ein Hero-Punkt und 3 Steigerungen, um eine kritische Wunde zu heilen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass man 3 Steigerungen schafft. Das kann nicht sein. Nein, wenn du entsprechend darauf würfelst. Weil normalerweise kannst du kritische Wunden nicht heilen. Dramatische Wunden. Dramatische. Also bei mir steht Wundenheiler, 1 HP, also ein Hero-Point, plus eine Steigerung gleich heile eine dramatische Wunde. Plus eine Steigerung, ja, dann, das kannst du machen, ja. Aber wie viele Würfel habe ich? Naja, wenn du darauf gehen würdest, würde ich sagen, Verstand und, beziehungsweise, ja doch, Verstand und Gelehrsamkeit. Oh, jeez. Könnte ich jetzt Kameradschaft machen? Du heilst eine dramatische Wunde. Ich habe nämlich 10... Ja, 3 mal 10. Dann hast du jetzt noch 2 und könntest halt noch was machen, was nicht in deinem Ansatz liegt. Dann würde ich gerne einfach, pass auf, ich renne zu ihm und bin so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und ich sehe, wie so das Blut aus ihm heraus sprudelt. Und so, oh Gott, oh Gott, und tu mein Bestes, ihn zu heilen, weil mein Vater war Arzt. Ich weiß einigermaßen, wie man einen Verband macht. Oh Gott, oh Gott. Und während ich, oh Gott, mache, renne ich an Gaspar vorbei und würde gern dafür sorgen, dass seine Aufmerksamkeit nicht mehr auf alle anderen Leute, sondern auf mir, weil ich einfach alle Aufmerksamkeit für den Moment auf mich ziehe. Mhm. Ja, das ist dann natürlich eher so ein Ansatz wie Stil und... Also ich würde auch, ich meine, ich habe mir es vorher nicht vorher vorgenommen. Ja, ja. Das gibt minus einen Ansatz, also minus einen AIDS. Jesus Christ, warum bist du so? Genau, wenn es, genau, das tut es. Und wenn du, also wenn du was davon benutzt, wo du nicht proficient drin bist, also wo du quasi gar keinen Punkt drin hast, wären es sogar 2. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass das dann auf... wenn du dann noch ablenken willst, wird es eher so eine... Ja, es geht wirklich hauptsächlich um Ablenken. Ja. Hast du einen Punkt im Beeinflussen? Ja. Ja, dann würde ich das zulassen. Dass er sich, dass du... Das heißt, dass du Wind machst. Was würfel ich? Gar nichts. Du gibst einfach die Steigerung, die du noch hast, aus, um das zu tun. Und sagst mir, wie es passiert. Hinfortsteigerung. Ich laufe auf Ewing zu. Oh Gott, oh Gott, oh, oh, wir haben das geübt, wir haben das geübt, entspann dich, wir haben das geübt. Und ich nehme mein Verbandzeug und ich verbinde erst seinen Mund, dann seinen Arm, dann sein Bein und ich verbinde einfach alles, was irgendwie nur Blut gibt. Und das ist halt einfach so bizarr, weil ich so unfassbar aggressiv keine Ahnung habe, was abgeht, ist der andere von mir abgelenkt. Und für einen Moment... Ist das Bewusstsein von demjenigen, gegen den wir kämpfen, aka Gaspar, auf mich gelenkt. Und ich möchte die Zeit dafür nutzen, wo er abgelenkt ist, um mein Rapier zu ziehen und ihm das in seinen dreckigen Körper reinzustechen. Ja, dann erzähl doch mal, wie das so vonstatten geht. Während ich merke, dass Gaspar kurz abgelenkt ist von Angus, wie er Ewing verarztet, Not möchte bad. Ich voransprinten, mein Rapier ziehen und ihm das genau in die Mitte seines Körpers treiben, bis zum Ansatz des Griffs, ihn mit der anderen Hand packen im Nacken, ihn vor mein Gesicht halten und sagen, das ist das, was Verräter bekommen, Gaspar, du dreckiger Hund. Ich würde gerne auspumpen, wenn er Gaspar sagt. Und ihm einfach in seine dreckige Fresse. Und in dem Moment, wo du ausholst, hörst du wieder diesen Tropfen. Der, also es klingt nicht wie Wasser, sondern wie eine sehr dicke Flüssigkeit, die irgendwie in einem unsichtbaren See zerspringt und Gaspar aus seinem Befehl verschwindet und du quer durch die Luft spuckst. Und der jetzt wieder auf der vor der Kapitänskajüte auftaucht. Verliere ich irgendeine Steigerung durch? Nein, nein. Du hast jetzt, also du hast ordentlich Aua gemacht bei ihm. Ah. Das merkt er auch, aber dass du ihn irgendwie packst und anspuckst, das lässt er sich mit ihm machen. Okay. Ach ja, guckt euch nur an. Ihr kämpft für jemanden, von dem ihr überhaupt nicht wisst, was er getan hat oder vielleicht sogar noch tun wird. Was er vielleicht sogar mit euch tun wird oder mit euren Ländereien oder eurer Heimat, euren Frauen vielleicht, euren Kindern. Ich meine, er ist ja auch nur ein Freibeuter. Aber... Kill it. Kill it with fire. Wir werden sehen, was da passiert. ja, damit geht eine neue Runde los. Und ihr dürft mir sagen, was ihr tun wollt. In dem Moment, wo ich ihn sehe vor der Kapitänskajüte und er mich verarscht, ziehe ich die nächste Pistole und knall ihn ab, die dumme Sau. Okay, dann kriege ich von dir einmal Entschlossenheit und Zielen. Also bevor das passiert, ist... Ne, jetzt ist Action-Sequenz, es beginnt die Person mit den meisten Steigungen. Aber ich weiß nicht mehr, welche Steigung... Also... Ich habe nie auf Steigerungen gewürfelt. Du musst erst sagen, was du machen wollen würdest. Dann weißt du, wie viel Würfel du werfen darfst. Ja. Um dann zu entscheiden. Ja, aber ich würde halt, zum Beispiel, ich würde jetzt gerne meinen Joie de Vivre Hufflepuff benutzen. Das geht leider nicht, weil die Konfrontation schon im Gang ist. Aber. Ich habe nur zwei. Aber ich habe zwei Steigerungen, habe ich. Aber. Das steht bevor eine Kampf. Habe ich das da hingeschrieben? Das steht nicht bei mir. Vor steht nicht da. Kampf. Vor Kampf steht da. Das ist jetzt vor Kampf. Hat er da hingeschrieben. Ja, dann habe ich nichts zu sagen in dieser Stelle. Also ich habe zwei Steigerungen. Mhm. Nice. Was willst du machen? Ich würde mich aufrappeln und auf ihn zusprinten und mit so einem... Ich würde quasi auf ihn springen, dabei beide seine Arme festhalten und mit ihm über die Reling in der See verschwinden. Dann also er steht mittig vor der Kapitänstür, also er steht nicht an der Reling. Es ist dann möchte ich ihn an die 3 Meter. Dann möchte ich ihn an die Tür pinnen. Todohorn. Okay. Möchte ich ihn an die Tür pinnen Legolas. Und ihm quasi Todohorn. Als dann hätte ich gerne von dir Muskeln und Raufen. Easy, das sind 2 Dinge, die ich nicht kann. Doch, Muskeln habe ich 3, dann würde aber Raufen habe ich... Muskeln habe ich 3. Das ist, ein Dingens Steigerung. Mhm. Steigerungsgerät. Ich würde gerne Alchemie benutzen, um eine Steigerung dafür zu benutzen, einen Trank zu brauen, der ablenkt. Du musst mir erstmal sagen, was. Also du brauchst erstmal Steigerung. Ja, dann will ich ihn ablenken mit Alchemie. Es ist nicht Leons System. Ich will ihn ablenken. Komm dann noch. Du musst sagen, was du machen möchtest. Ja, okay. Ich will ihn ablenken mit einem Trank. Ja, okay, dann gib. Nein. Okay, dann gib mir. Ich will ihn doch nur ablenken. Gib mir Stil und beeinflussen. Gib mir Stil. Ich will ihn doch einfach. Gib mir Stil und beeinflussen. Ich will ihn ablenken. Ich will ihn ablenken. Die ist ein Würfelrunde gefallen. Ja, ist egal. Ich seh nichts. 10. 19. Also eine Beeinflussung. Okay. Dann fängst du an. Oh, ich hab ein Haar im Maul. Entschuldigung. Das ist, was ich tun möchte. Ich sehe ihn vor der Kapitänskajüte. Ich möchte auf ihn schießen. Die dumme Sau. Erzähl, wie es vonstatten geht. Mal das Bild. Zeichne mir einen Schatten. Gaspar! Du kannst dich nicht ewig mit deinen Taschenspielertricks verbergen. Stell dich wie ein Mann. Stell dich mir. Du Hund. Und auch diese Kugel frisst er. Es ist so langsam. Es blutet so ein bisschen mittlerweile. Er pustet es auch. Würdest du sagen, er sieht angeschlagen aus. Ihr nennt meine Magie Taschenspielertricks. Ihr nennt mich Feige, während ihr auf einen anfangs unbewaffneten losgeht. Und dann sagt ihr mir, dass ich mich stellen soll und schießt auf mich. Ihr seid schon ein besonders erbärmlicher Haufen. Wer von euch beiden möchte handeln? Was habe ich nochmal gemacht? Ja, du wolltest ihn ablenken. Ich möchte ihn gegen die Wand pinnen. Ich habe ihn abgelenkt. Halt, stopp. Ich habe vergessen zu würfeln. Und er ist... Fühlt sich so. Ja, aber wenn es das ist, was ihr wollt, wenn ihr euch so stellt, dann... Okay. Und er erwidert den Schuss. Und du kriegst 6 Wunden. Brutal. Jesus fucking Christ. Okay. Obwohl ich ihn abgelenkt habe. Du kannst ihn ja jetzt ablenken, damit ich ihn pinnen kann. Easy Beats. Take ich. Wer, ihr beide eine, wer möchte zuerst? Lenk ihn ab. Ich lenk ihn jetzt ab. Ja. Ich renne ihm entgegen und ich mache das absolut folgendermaßen. Ich streich mir meine Haare aus dem Gesicht, renne auf ihn zu. Ich sehe, wie er, der so mein Vorbild, was Männlichkeit angeht, mit einer Kugel in der Schulter in die Knie geht. Ich sehe das Blut an ihm herabsingen. Ich sehe ihn. Er ist auch cool. Und er hat Angst. Ich sehe es, ich spüre es, ich rieche es. Und ich renne auf ihn zu und ich mache Folgendes. Und schrei und spring ihm einfach ins Gesicht und versuche ihm so meine Morphiumspritze in den Hals zu rammen. Es klappt natürlich nicht, weil ich bin einfach kein Kämpfer. Aber es reicht genug, um ihn, Hashtag, abzulenken. Du bist dran. Den Moment nutze ich und renne quasi von hinten auf beide drauf und bam, renn in dich hinein. Du stößt ihn hinter sich an die Wand und ich pinne euch beide so ein bisschen an die Wand und versuche seine Arme festzuhalten. Wessen? Gaspar. Der Druck, der nun auf seiner Brust lastet, die ohnehin schon gut punktiert ist. Nicht nur durch den Säbel, sondern auch durch die Kugel. Veranlasst ihn dazu, euch ein bisschen seines Blutes entgegenzupusten. Gut, okay. Ihr werdet noch sehen, was es heißt, einen Band mit einem Piraten einzugehen. Ihr seid auch nur kleine Fische für ihn. Denkt an meine Worte. Wenn eure Familie in einer brennenden Stadt liegt und überall das Zeichen eines bergbesegelten Schiffes an jeder Häuserwand zu sehen ist. Und es gibt ein riesiges Windrauschen, das einmal komplett übers Schiff zieht. Und Gaspar verschwindet. Und nicht mehr auf dem Schiff zu gehen. Wir haben gewonnen. Wir haben gegen Gaspar gesiegt, würde ich mal sagen, so spontan. Ich sehe nicht so viel. Meine Haare sind im Gesicht. Aber ich glaube, er ist nicht mehr hier. Ich möchte wieder zum Heck gehen und in den Wind rufen. Gaspar! Du feiger Hund! Irgendwann wird der Moment kommen, an dem ich dir deine Kehle aufschlitze, du feiger Bastard. Und bis zu diesem Tag werde ich darauf trainieren, dass ich diesen Moment genieße. Viele Wörter. Diese Ansprache wird untermauert durch die Crew, die mittlerweile wieder an Bord gekommen ist und sich gewiss sein kann, dass die Gefahr gespannt ist. Dass die Gefahr, die durch Gaspar ausgeübt wurde und die Fänge von Altamira, die bisher sich um den Captain gelegt haben, erstmal ihre Ruhe geben werden. Und so segelt ihr aus der Bucht hinaus zu eurem Schiff. Euer Lieutenant, der schon Angst und Bange war und dankbar ist, dass er nicht die grausamen Befehle ausführen musste und ohne euch von dann zieht, ist sichtlich erleichtert, dass auch sein Schiff die rechtmäßigen Kapitäne wieder an Bord hat. Und so segelt ihr hinaus in die weiten blauen Weiten der siebten See. Oh, Jesus fucking. Ja, Liam, wie geht's dir denn so? Ich hab nichts zu sagen. Trinkt er noch rum. Apropos. Möchte jemand, Nee, danke. Nee. Den, oh, Jesus Christ. Ich sage mal, der Kraken has Kraken. Wollen wir kurz drüber klönen? Ich mag das System nicht. Ja, ich hab's gesagt. Mein Name ist Leon Connery Tüde und ich mag die siebte See nicht. Vielleicht haben wir das System auch einfach nicht verstanden, aber... Ohne Scheiß. Ich sag mal so, ich mag Henne sehr gerne. Und ich liebe Henne und ich vertraue ihm mehr, als dass ich dem System vertraue. Und ich glaube, dass Henne das System so gut wie möglich vermittelt hat. Und ich habe nichts an der Story auszusetzen, aber ich habe was am System auszusetzen. Mhm. Deshalb denke ich, es liegt am System und nicht an Henne. Du hast als Spieler nicht wirklich großartige Möglichkeiten, oder? Also du kannst halt sagen, die Story ist ich würde gerne das machen und dann wartest du das, was passiert? Die Story ist schon, du kannst nur noch so ein bisschen eingreifen. Also ich sag mal so, ich habe das gelesen und war teilweise so ein bisschen überstiegen von eben dieser Erzählvariante, dass ich so dachte, so ich könnte den Plot schreiben, aber ich wüsste nicht, wie ich diese Game-Mechaniken da integrieren kann. Mhm. Deswegen habe ich bei Pegasus mal geguckt, was es so gibt, und mir zwei Bücher bestellt. Das war jetzt übrigens die Hinrichtung aus dem Angriff des Kraken. The Kraken. Und habe das gesehen und dachte so, okay, das ist kurz, das scheint knackig zu sein. Ich mochte halt dieses Ding, dass es so ein bisschen diese Jack Sparrow-Befreiungsgeschichte aus dem ersten Flut der Karibik-Teil ist, wo ich dachte, oh, das würde mich schon mal interessieren, wie das so meine Freunde spielen würden. Ich muss tatsächlich gestehen, ich glaube, ich habe, was das Spielsystem angeht, auch noch ein bisschen zu lernen, weil zum Beispiel jetzt der Kampf mit Gaspar so ein bisschen improvisiert war. Gaspar! Also der kommt im Buch vor, aber ich wusste jetzt nur nicht, wie ich ihn richtig führe dabei. Ja, aber sorry, es ist ja alles darauf hingeschrieben, dass wir am Ende auf diesem Boot landen mit Gaspar, oder? Und alles, ja, also, was wir dazwischen machen, ist halt, wir würfeln uns Wayne. Den Flavortext, den wir ist dazu machen halt Little können. Wayne. Ja. Naja, also ich sag, also jetzt an der Stelle ist es tatsächlich so ein bisschen sehr gerailroadet tatsächlich, weil halt klar da ist, was ihr machen müsst, so. Wenn ihr halt irgendwie ein anderes Ziel habt und dementsprechend andere Ansätze, passieren auch andere Sachen. Das kommt dann aber auch, glaube ich, so ein bisschen mit der DM-Erfahrung, dass du dann halt auch einfach ad hoc andere Sachen zulässt, weil du dir andere Sachen direkt zurechtlegen kannst, Sachen die halt passieren. Lässt du ja nicht ad hoc zu, sondern du sagst halt hinterher irgendwie... Das passiert jetzt, bla bla bla. Und vorher sagst du so ein bisschen, die Möglichkeiten gibt es. Und du sagst den Spielern so, es gibt wirklich ein ABC. Und dann sagen die Spieler, Ich bin gut in B. Und dann sagen alle so, oh, du bist gut in B, ich bin halt gut in A. Und dann sagen die anderen, ich bin gut in C. Und dann ist es so, ah, einigen wir uns jetzt auf irgendwas? Ja, okay. Und dann würfeln wir drauf und dann ist so, okay, wir kommen alle auf einen gewissen Nenner und weiter geht's. Also möglicherweise... Und es ist halt, es hat halt einfach nicht dieses Ding, ich erlebe jetzt gerade das Abenteuer, sondern ich... Ich versuche irgendwie gerade, dass ein Abenteuer passiert. So, es ist... Ah. Naja, also ich glaube, es lebt tatsächlich... Also wir hatten jetzt zwischendrin so ein bisschen so. Viel Hicke. Ah, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt ist. Meine Locken und ich und meine Ringe, wir wissen auch nicht, wie das so wirklich funktioniert. Es lebt tatsächlich, glaube ich, da und also es ist von der mechanisch wahrscheinlich ein bisschen simpler, aber es wird halt dadurch geil, dass ihr halt erzählt, wie die Dinge halt passieren. Möglicherweise habe ich auch vielleicht den Fehler dahingehend begangen, dass ich halt gesagt habe, was die Ansätze sind. Wenn ihr einfach sagt, wie ihr es machen wollt und ich dann die Ansätze entsprechend anpasse, passiert es wahrscheinlich möglicherweise anders. So, das war ich, weil ich sag, ich habe probably auch lots of mistakes gemacht. Don't judge or I'll cover your family in your house. Judge. Ja, es ist also die meisten Abenteuer, die Abenteuerbücher sind alle relativ kurz, aber dafür halt in der Action relativ knackig, weil ihr erzählt ja die Geschichte, was ich eigentlich ein ganz nice Ding finde. Ich muss halt sagen, ich glaube, es ist eine geile Welt. Ich glaube, die Welt ist richtig, richtig gut ausgearbeitet, weil das hatte ich irgendwie schon bei den Sachen, die du rausgehauen hast. Ich hatte das Gefühl, das steht alles und Leute haben sich richtig, richtig viel Mühe gegeben, dass es sich geil anfühlt. Ja, das System, ich sag mal so, ich kenne uns. Ich räume ein, dass wir vielleicht das System zu 70% gut rübergebracht haben und dass 30% die Leute sagen, yo, ihr habt das und das verkackt. Glaube ich gerne. Wird immer passieren. Habe ich auch jedes Mal, wenn ich D&D leite, dass ich denke, ja okay, das waren die 30%. Aber grundsätzlich würde ich sagen, mich interessiert das Setting. Aber ich würde halt wieder sagen, ey, ich habe Bock, das Setting mit den D&D-Regeln zu spielen, ja. Ehrlich gesagt. So. Ja, also es ist tatsächlich, das Spielsystem beruht ja darauf, dass du halt dadurch, dass du diese Steigerung ausgeben musst, aber im spannendsten Fall halt keine oder zu wenig Steigerung hast, dass es halt nicht dieses ist so, du erzählst nicht, wie gut etwas funktioniert, sondern was halt die Konterseite auch dazu ist. Ja, vor allem, also so. Ich meine... Und dann wird's halt geil. Ja, aber wenn ich jetzt vorher schon festlege, ich habe verkackt, so, dann lehne ich mich halt zurück. Das Ding ist ja, du verkackst da nicht, sondern du musst dir halt aus den Möglichkeiten, die du halt hast, aussuchen, was tust du und was das heißt im Umkehrschluss halt auch, wo scheiterst du. Weil nur die Sachen, die du Steuerung ausgibst, also wir hatten halt jetzt meistens so Sachen, die halt Dinge hatten, aber andere Sachen haben dann halt eben Risiken und eben, Konsequenzen und so weiter. Und wenn du die halt nicht, wenn du quasi dein Ziel erreichst, aber die Konsequenzen nicht umgehst, dann wird es halt ein krasser Guss. Aber würdest du sagen, das ist ein Spielsystem für Leute, die einfach mal Bock haben, was zu zocken? So? Oder würdest du sagen, okay, das braucht halt, du musst die Leute auf was einstellen, du musst mit den Leuten, du musst die Leute aktiv am Ball halten und dann musst du immer mal wieder sagen, ja okay, das ist jetzt aber eigentlich so. Naja, also ich sag mal, also dadurch, dass es halt ein Spiel ist, wo die Spieler halt sehr viel reden müssen, also es geht gar nicht um Character Interaction, sondern einfach die malen das Bild, was quasi auf der Leinwand läuft. Und wenn du keine Leute hast, die darin gut sind, dann ist es definitiv kein Spiel für euch. Aber wenn ihr sagt, so, ich will meinen eigenen Piratenfilm schreiben und mich ein bisschen einlesen und mit einem relativ großen Regelwerk auseinandersetzen, so, dann finde ich super. Timmy Boy, nehmen wir mal an, du wärst jetzt auf mich zugekommen, hättest gesagt, ey, ich habe richtig Bock auf Piratenscheiß. Ah. Und ich würde sagen, hey, ich habe genau das Richtige für dich. Ah. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Ah. Eine D&D-Session, in der es einfach darum geht, Piraterie passiert, oder jetzt diese Session. Ey, sorry, aber ich habe das Gefühl... Und vielleicht bin ich der Bastard in dieser Sache. Bist du sowieso. Aber es ist halt wieder dieses, wir nehmen das Basisregelwerk und geben uns selber Mühe, dass es auf das anwendbar ist, worauf wir Bock haben, als dass wir das Regelwerk haben, das darauf abgestimmt ist, das zu tun, was... Ich werde das für ein unbestimmtes nächstes Mal nochmal sehr, sehr, sehr genau lesen. Und aber jetzt mal, in dem Fall. Tim Zeroni, was ist so dein, derjenige, der nicht mit uns hier jeden Sonntag sitzt? Was hast du gespürt? Also ich, außer Erektionen, die Brian guckt. Ich glaube, dass es für einen Zuschauer ganz cool sein kann. Tatsächlich. Ich glaube, dass es ein System ist, was für den Spieler manchmal ein bisschen weird ist. Aber ich glaube, für den Zuschauer ganz cool sein kann, weil man erzählen kann, wie man Dinge tut. Und ich glaube, dass große Credits rausgehen an Herr Gamer zockt für den ersten Monat. Für den ersten Monat. Darauf trinke ich ein. Das war die Überleitung darauf, des Tages. Darauf trinke ich ein. Für den ersten Ahoi. Monat. Und an Stanley Steeler mit Doppel-R. Aha. Steeler. Aha. Für den zweiten Monat. Er ist dabei geblieben. Bedankt. Der sagt, nehmt mein zweites Monats-Abo in Folge. Nehmt ihr seid Lohn. Ein Klassiker. Oh. Mit vier Buchstaben. Was ist der Klassiker mit vier Buchstaben? Nice. Und dazu dieses Emoticon. Es ist, der Klassiker mit vier Buchstaben ist nice. Fett. Sie oder haben Fett Bam. Vergessen. Oder so. Nein, es ist Fett. Okay. Believe me, I know this guy. Okay, Fett. Vielen also, Dank. Fett. Also ich sag mal so, ich finde das Spielprinzip ist eine wirklich nice Kiste, aber ich habe weniger das Gefühl, dass es ein Spiel ist, als dass es dieses ist so, hey, wir haben Bock miteinander einen nice Abend zu haben. Und wenn ich jetzt nicht hier drei Leute um mich herum gehabt hätte, von denen ich weiß, die haben auch Bock mit mir ein nice Abenteuer zu machen, dann wäre ich mir nicht sicher, ob das ein nice Abenteuer wird. So. Ja. Und oder? Also ich meine, wir müssen uns alle die ganze Zeit Mühe geben, dass es geil wird, was irgendwie cool ist. Weil eigentlich, ja klar, immer sollte man sich irgendwie Mühe geben, dass es cool wird. Aber jetzt ist es gerade so, einer lässt mal ein bisschen nach. Einer hat mal keinen Bock, irgendwie gerade so eine Narrative-Kiste zu fahren und dann war es das halt. Und irgendwie ist es weird. Irgendwie ist es echt weird. Also es ist tatsächlich, wenn man es ins Kontrast setzt, ist es schon von der Aktivität her, ist es super low-key. Als Spieler tatsächlich so, weil es ist halt eher so, du sagst, was du tust und dann erzählst du weit und breit, wie du es tust. Weniger würfeln. Aber wenn das halt das ist, was gerade nice ist, so. Also wie gesagt, auch für Zuschauer, ich glaube, es ist ein geiles Podcast-Format. Ja, literally das ganze Skript quasi. Ich finde, es ist ein sehr roleplayiges Format. Und die Frage ist, ist es roleplayig, weil wir jetzt merken, ey, das ist ganz schön roleplayig, oder weil es wirklich darauf ausgelegt ist, dass es roleplayig ist? Naja, doch, es ist sehr roleplayig, weil wie gesagt, wenn du sagst ja nicht nur, was du tust, sondern du schmiedest quasi die Szene. Der DM sagt, quasi es funktioniert nicht. Und ab da hast du die volle Federführung, wie diese Szene aussieht. Aber hast du ja nicht. Naja, weil doch. Der DM weiß ja immer noch mehr als du. Der DM weiß, nein, ob das jetzt Gaspar ist oder ob das jemand ist, der so tut, als wäre er Gaspar. Nein, das der ist, DM das weiß ihr auch. Am Ende. Nein, aber ihr macht euer Roleplay dadurch und ihr zeichnet euch eure Charaktere dadurch, dass ihr beschreibt, wie die Szenen passieren. Aber tun wir das? Aber wir reagieren ja nur. Wir roleplayen ja nicht, um auf ein bestimmtes Ereignis hinzuarbeiten, sondern wir wissen, okay, das funktioniert oder funktioniert nicht. Ja. Und in dem Sinne improvisieren wir quasi das aus, was... Naja, also man muss dazu sagen, die Szenen, die wir halt hier hatten, waren halt jetzt relativ kurz. Es gibt dann halt wirklich sehr, sehr lange Gesprächsszenen, Dramaszenen, die dann halt... Aber das ist doch noch wacker, wenn du dann halt irgendwie... Nee, du würfelst, dann hast du das Roleplay. Dann hast du es mehr, dann hast du es größer. Aber du kannst ja letztendlich nicht mehr darauf Einfluss nehmen, was du gemacht hast. Du kannst halt sagen, ja, ich habe jetzt diese Roleplay-Szene verkackt. Also ich sag mal abschließend. Weil ich kriege hier so einen Zettel hingeschoben, weil wir heute ohne Auto drauf sind. Also ich sag mal so, die Welt finde ich geil, ich mag alle möglichen Geschichten, die hier drin sind und das ganze Artwork und einfach diese karibische Piratenwelt, die sie aufgespannt haben. Zwischenzeitlich habe ich auch gedacht, ich hätte jetzt einfach Bock, ein D20 zu würfeln und fertig. D&D zu spielen? So. Nee, muss gar nicht, aber einfach einen einfacheren Wurf quasi zu haben und nicht den Rattenschwanz, der dranhängt so. Allein fand ich es richtig geil. An einigen dachte ich so, boah, pff, ist jetzt unnötig prolonged gewesen, aber ansonsten, wir schauen mal, wann und womit wir eventuell ein nächstes Mal. Und wir räumen uns ein, dass wir halt Sachen hardcore falsch gemacht haben und dass ihr uns darauf hinweist. Das ist auch dem geschuldet, dass wir am Freitag den nicht den Saufstream, sondern das 1000 Abo-Special. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber... Ich würde eine Fortsetzung davon spielen, aber bitte mit weniger Rum. Das Ding an der Sache ist halt, ohne Witz, ich hätte Bock, die Story weiterzuspielen, die Charaktere weiterzuspielen, aber nicht das System weiterzuspielen. Aber mit weniger Rum. Schau, vielleicht kriege ich ja gebastelt. Meine Damen und Herren, danke an Timmy, der heute bei uns war. .de. In der Rolle des Luca. Vielen Dank an die Regie, an euch, an meine Mitspieler, die sich hier durch die durch Altamira gekämpft haben. Danke fürs Zuschauen. Bitte gerne Critics, Verbesserungsvorschläge, Lob, Hate, Speech, alles. Bitte ja, bitte gleich. Bitte ja, bitte gleich in die Comments, in die Auf jeden Fall. Keep packing. Stay exploring. Stay exploring. Mach's gut. Oh mein Oder Gott. Wie wir Peace. Piraten sagen. Oh. Ah!